Und dieser Funke, den du so hell hast glühen sehen, war nur für die Show. Hätte es jemals gut ausgehen können? Du wirst es nie erfahren. Es ist eine Täuschung des Lichts. Sonntagabend, 18 Uhr, oh, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Hallo. Hi. Ja. Oh, ein komisches Geräusch in den Sphären. Ja, der Preis fehlt uns noch, deswegen wissen wir auch noch gar nicht, was heute der Tag ist. Oder wollte der Preis heute nicht kommen, war da was? Ich weiß. Ja, der wollte ja eigentlich nicht kommen, ja. Ach so, der wollte gar nicht kommen. Okay, dann google ich mal gerade. Wie googelt man das? Welcher Tag ist heute? Ist ja doof. Was ist der vierte Advent? Tag ist heute, oder? Vierter Advent ist schon mal nicht schlecht. Aber heute ist übrigens auch der Gebrüder Wright-Tag. Der erinnert an die ersten Flug in einem motorisierten Flugzeug am 17. Dezember. Heute ist der 18. Was erzählt ihr mir denn hier für einen Scheiß? Alter Schwede. Jetzt hier 18. jetzt hier. Ehrentag der Schneeflocke. Oha. Außerdem Tag des Fleischsalats in den USA. Wear a plunger on your head day. Der Ich mag Honigtag. Und der Backplätzchentag. Warte mal, wir feiern hier in Deutschland den Fleischsalattag in Amerika? Nein, das sind doch internationale Tage. Der Schneeflockentag ist auch aus Amerika. Und der Pümpel auf dem Kopftag ist auch aus Amerika. Und der Honigtag auch und der Backplätzchentag auch. Was weiß denn ich, wo der Preis sonst diese hochgeheimen Informationen nehmen? Wir brauchen vegane Feiertage. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja, OPEX und Abel. Nee, Abel ist nicht da, aber wir können vielleicht sogar sagen, noch nicht da, weil der wollte eigentlich da sein, aber die Deutsche Bundesbahn hat seiner Frau einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau, ich habe seine Ankunft schon angekündigt, deswegen. Deswegen warten wir noch drauf, genau. Ja. Was habt ihr denn, was waren denn so eure schwachen Fächer in der Schule? Also ich gebe ganz offen zu, Mathe, Physik, Chemie. Das hat mich alles abgefuckt als junger Mensch. Heute sehe ich das anders, aber damals fand ich das einfach ab einem gewissen Punkt so abgehoben, dass ich da eigentlich einfach zugemacht habe. Ich war gut in Deutsch und Englisch, in Geschichte und solchen Sachen. Und ihr? Bei mir war es eigentlich alles etwas leicht durchschnittlich. OPEX? Also bei mir Schwierigkeiten. Ich hatte Biologie-Leistungskurs und Biologie war bei mir dann schon irgendwie sehr skurril. Ich habe da sehr komische Antworten gegeben, die falsch waren. Aber hey, wie viele Geschlechter gibt es, OPEX? Das ist dein Spektrum, lassen Sie mich nachdenken. Nein. So hart war ich nicht drauf, nein. Und du, Mamon, wie war es bei dir in den naturwissenschaftlichen Fächern? Bei wem? Bei Mamon. Hat sie die Sprache verschlagen. Der Mamon weiß gar nicht, was naturwissenschaftliche Fächer sind. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall, die grünen Wähler sind ganz schlecht in Geschichte. Hat ja eine Umfrage ergeben oder waren ganz schlecht in Geschichte. Wer hätte es gedacht, sie können nicht rechnen und sie können nichts mit der Hand machen und sie haben keine Ahnung von Geschichte. Und vor allem auch keine Ahnung vom Rechnen. Und von Zusammenhängen der Chemie, also. Reinste Klischee eigentlich. Und Deutsch wäre wahrscheinlich auf Null, wenn sie nicht gendern würden. Naja, wer führende Politikerin sagt, die Wissende, hat die Wissende sagen statt Wissen, ich meine. Wie das mit der Mathe, ist das der Grund, warum man sich die Energiewende mit dem kleinen 1x1 kaputt rechnen kann? Ja, das ist zum Beispiel, da hat ja, haben sie sich ja bei der Kreiszahl verschätzt und deswegen ist die Eiskugel ja größer geworden. Zum Beispiel also, die Weltkugel groß, ja. Ungefähr. Da waren ein paar Nullen auf der falschen Seite des Kommas, nehme ich an. I see. In Sozialkunde haben sie von ihren 68er-Lehrern gute Noten gekriegt. Genau. Naja, gut, aber was wird denn in Sozialkunde schon erwartet? Da ist ja Und Englisch ist natürlich auch ganz wichtig, damit man die ganzen Narrative aus dem englischsprachigen Raum auch gut übersetzen kann. Hier in Sozialkunde wird erwartet, dass Frauen unterdrückt sind, dass man das wiedergibt, denke ich mal. Ne? Die Und Nazis waren sonst durch schlecht, das lernt die man Nazis höchstens schlecht noch. waren, das ist ja auch was hin, obwohl das könnte auch noch in Geschichte passen. Wobei Geschichte natürlich nicht so wertend ist. Ne? Und so, Intersektionalismus vielleicht ist er heute auch, in der Sozialkunde könnte man ja sich ausbreiten. Da möchte ich gar nicht reingucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob solche Sachen da inzwischen auch. Ja. Luisa Das ist Neubauer ja wird hart. behaart, aber fair nicht eingeladen. Tut mir aber leid. Es gibt doch ganz gut Geld für solche Auftritte, oder? Weiß ich nicht. Ist ja auch so ein Prestige-Ding. Okay, ja. Ja, und es geht natürlich darum, dass der neue Moderator, ein Herr Klamroth, Klamroth, ja, das ist so ein Schauspielersöhnchen. Und Frau Neubauer sind wohl ein Paar und deswegen wird sie noch nicht eingeladen. Aber die Themen, denke ich mal, werden da trotzdem natürlich weiter hübsch bespielt. Ja, sie braucht ja auch nicht da, sonst hätte sie jetzt das Sprachrohr da. So ist das wahrscheinlich zu Ja, verstehen. ich fand das auch ein bisschen komisch eigentlich, wie die Leute alle den Plasberg plötzlich so geliebt haben in der letzten Zeit, als er jetzt da seinen Abzug bekannt gegeben hat. Also ich hatte eigentlich früher nicht so das Gefühl, dass er so als unglaublich fähiger Superjournalist irgendwie gehandelt wird. Ja, das hat er dazu das falsche Geschlecht oder so. Ich meine, der ist ja jetzt auch einer der wenigen männlichen Talker noch, die da unterwegs sind aus dem Land, ne? Ja, aber Sonst ist er weiblich besetzt halt. das Traurige, was ich sehe, ist das, was der Christoph schon angesprochen hat. Das ist halt mal wieder jemand, der wegen seiner Eltern halt in so eine Position kommt. Wir haben ja da an vielen Punkten mit Expositionen und guten Gehältern halt Leute sitzen, die Kinder von irgendwem sind, der hier ist ein Kind Na von ja gut, Peter er hat Lohmann. natürlich auch vorher auch schon Sachen gemacht, ne? Ja, Also, aber in diese aber Sachen kommen diese Leute auch ja. nur rein, weil sie das Vitamin B haben. Wir haben im Endeffekt da oben eine adlige Schicht, die ihre Kinder da reinsteckt in die guten Jobs. Und wenn du halt irgendwie Regie machen willst oder Schauspiel, kannst du dich auf den Kopf stellen, so ein Herrn Klamroth oder ein Herr Ochsenknecht oder sonst irgendein anderer Abkömmling von irgendwem wird dir das immer wegnehmen. Gab es da irgendeinen bestimmten Grund, warum sie nicht eingeladen wird, Naja, oder? weil die zusammen sind. Ach so, ah. Verstehe. Ah, ja. Blitzwerker OPEX. Ja, ich meine, ja, es ist halt Interessenskonflikt. Menschenbeziehung, das ist auch Biologie, ich bin da nicht gut drin. Ja. Ja, aber ich meine, der Plasberg, der hat ja auch noch irgendwie sowas gesagt, dass die nachfolgenden Generationen irgendwie nicht so gut sein sollen. Und ja, alle Leute haben irgendwie geklatscht, keine Ahnung. Aber na gut, man muss ihn wahrscheinlich auch anrechnen, er hat ja auch so Sachen gemacht wie diese eine Folge, die sie in deinen Giftschrank gepackt hatten, die hat er ja direkt wiederholt. Ne? Das war ja mal diese Feminismusfolge, wo ja die, ich meine, das war die, Tomala? die war da, Nee. ja, Tomala? aber schlecht Ja. ausgesehen hat er hier die, Ich schon wieder in Vergessenheit geraten, ne? ja, schon so ewig nicht mehr gesehen, die Dame. Ja. Die Ah, auch so der Stapel ein, wüsste jetzt, wie die auch so heißt, eine mit Kindchenschema. glaube Und ich habe die ja sogar schon mal im Bundestag getroffen, Wie die zurück. Was? Hitzereck, genau, ja. Ja. Und hinterher noch Frau Doppelname Hornbrille, ne? In der Ja, zweiten genau, Sendung dann das war auch noch die so eine Vertreterin vom vom Frauenrat, ne? Frauenrat, glaube ich, ja. Und das haben sie ja irgendwie, oder Kubicki war ja auch dabei. Und das ist dann irgendwie in der im Giftschrank verschwunden, weil irgendwer meinte, dass sie der, na, wie hieß sie? Jetzt hast du doch gerade ermittelt den Namen von der Dame, ich habe Das schon war wie zurück, vergessen. oder was? Ja, Hitzereck, wie zurück. ja. Wie Dass sie da zurück. eine unfaire Frage gestellt hätten. Wo sie ja Ja, nicht drüber genau. Bescheid wüsste, weil es ja nicht ihr Fachgebiet wäre oder irgendwie so. Und da musste sofort die ganze Sendung eingestampft werden. Und da hat der Plasberg die ja direkt wiederholt. Ich erinnere mich, dass der Kubicki gesagt hat, in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind auch 25% Lohnunterschied. So ist das jetzt alles ungerecht oder was? Geil, ne? Ja, gibt's auch. Diese Ja, großen und Biologie war kleinen, wenn da gibt es natürlich auch Unterschiede und so. halbwegs vernünftig bei der ganzen Sache, aber das andere Zeug war alles grauenvoll. Also, wenn die deren Beziehung dann vorbei ist, kann Luisa dann bei Hart aber fair dabei sein? Das wäre awkward, Da oder? wird es, glaube ich, nicht mehr so fair, oder? Nee, die muss weiterhin beim Lanz die Bälle zurückspielen. Ja, wahrscheinlich. Und die anderen, gibt es ja auch ein paar andere. Gab ja auch schon mal diese Beschwerden, dass bei den Klimaleuten immer nur die Frauen in den Vordergrund gestellt werden. So ein Zufall aber auch. Machen die Ja, bestimmt ist halt alles wegen der mehr. Frauenfeindlichkeit. Ja, wir sind mal mehr agreeable. Das heißt, die Zustimmung meiner Frauen ist schon ein bisschen größer als bei den Männern. Ja, die stellen die nach vorne, weil die Kindchenschema-Gesicht Okay, haben das und natürlich auch, ja. die Zustimmung Beschützerinstinkte einbringen. von den Leuten angesprochen werden sollen auf einer ganz niederen Ebene, aber selber irgendwie was erzählen von Sexismus und so weiter. Ja, die Zeug Ja. jetzt schon Sprüche drauf gehabt, ja. Ja, mal den künftigen ARD-Chef, also den Herrn Kniefke, die wechseln da ja immer die Intendanten durch, dass jemand von den, also die ARD ist ja ein Zusammenschluss von den einzelnen Anstalten und der ARD-Intendant ist dann halt immer einer von denen. Und da ist ja gerade der Herr Buro vom WDR abgetreten und der Herr Kniefke, der folgt ihm dann vom, ich glaube, Südwestfunk. Ja, Südwestrundfunk oder so, SWR. Ich habe noch SWR und SWR, SR, ja. ne? Ja. Und ja, er schreibt hier halt eben, dass also im Spiegel sagt er, Schrumpfen ist kein Selbstzweck. In Zeiten, in denen Elon Musk und chinesische Algorithmen entscheiden, was wir bei Twitter und TikTok zu sehen bekommen, braucht die Gesellschaft einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also früher war wie immer alles in bester Ordnung, ne? Haben wir ja auch diese Woche wieder gelernt mit dem FBI und wenn er nicht alles seine Listen da in wöchentlichen Meetings an die Twitter-Leute übertragen durfte, wer jetzt zu löschen ist, weil er irgendwie einen Satire-Account betreibt und die Satire dann doch ein bisschen zu real ist oder so, was wir da diese Woche als Beispiel hatten bei den Twitter-Files. Und aber da war natürlich alles gut. Das war die gute Zeit, die gute alte Zeit. Und jetzt kommt der böse Elon. Und zu dem kommen wir natürlich auch gleich noch, zu dem bösen Elon. Ja, Und dass er das so erwähnt, ist schon ein bisschen, naja, also. da brauchen wir jetzt natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damit der das dann wieder Ja. auf FBI-Linie Ja, so wie bringen der kann, sozusagen. öffentlich-rechtliche Rundfunk ja das, was bisher gelaufen ist, auch so super eingeordnet hat, ne? Ja, ganz Bei toll. Trump klatschen, wenn er gesperrt wird und so. Ja, ganz super, genau. Und Und auch mit Behauptungen, dass bejubeln, er dass ganz ja. viele gefährliche Accounts gesperrt werden und so. Ja, und die haben ja Das auch war ja bisher. behauptet, dass er Sachen geschrieben hätte, die zu Gewalt aufgestachelt haben. Das haben sie als Ja. Tatsache behauptet. Und das wissen wir ja jetzt seit letzter Woche, also vergangener Woche, dass das ja auch nicht stimmt. Weil, wie wir ja damals eigentlich schon wussten, als wir das offizielle Statement von Twitter gelesen haben, weil die ja nichts anderes behauptet haben, haben sie ihn ja nicht gelöscht, weil er Sachen gesagt hat, die eindeutig irgendwas tun, sondern sie haben ihn ja gelöscht, weil er Sachen gesagt hat, wo irgendwelche Leute dann angeblich darauf irgendwas reinlesen, wo sie dann was tun könnten, eventuell. Und das wurde ja auch anders behauptet als Tatsachenbehauptung. Also ja, halt gut in Englisch und die Grünen haben wir ja gerade gehört, ne? Alles schön abschreiben immer. Wissen Sie genau, wie man das verändern muss, ne? Dass das irgendwie auf Deutsch anders wirkt. Ja, ein guter Spruch war hier noch drin, da hat doch einer gesagt, dann muss man sich darauf einstellen müsste, dass dann eben nicht in jedem Sinne für 24 Stunden ein Kulturattaché zugange ist oder sowas. Das fand ich schon ein bisschen, nee, das braucht man wirklich nicht, ne? Also, Ja, der wie meint ja könnte man auch kommen auf die die Idee, dass man das globalen brauchen Sachen könnte? halt, Klima, Verbraucher und Hörspielthemen müssen in Kompetenzzentren gebündelt werden. Ja, ihre. Ja, vor Das allem ist Klima, da kann diese. man schön zentralisiert halt ein Narrativ Ist mir raushauen, doch als Zuschauer egal, ob sie es gebündelt haben, die sollen das billiger machen, ne? ne? Ja, so kriegen sie auch schon alles ein Narrativ. Mit Bündeln Ja, meinen du sie halt glaubst. zwischen den einzelnen Sendeanstalten, ne, dass nicht jeder Ja. immer sein eigenes Süppchen kocht, weil du hast ja teilweise, ne, so wie beim CDU-Parteitag oder so, da schickt dann halt jede Anstalt ihre eigenen Leute dahin, obwohl es halt hinterher alles dann irgendwo in Tagesthemen oder in der Tagesschau läuft. Also das verstehe ich ja, und ist ja auch richtig so. Es ist ja keine substanzielle Veränderung oder so, die man sagen könnte, da spart man jetzt irgendwie einen Haufen Geld ein, nur weil man jetzt irgendwelche Kompetenzzentren bildet, wo vorher Einzelgerodel war. Klar, das ist Naja, ein bisschen, geht spart ein halt bisschen Geld schon ein, auch mit aber. Leuten rauswerfen, wie jetzt hier als nächstes kommt. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass die Naja. Betroffenen jaulen und quieken werden, um das zu verhindern. Aber wir werden diese Konflikte aushalten, sagt Kniefke, der in seiner eigenen Anstalt mit dem guten Vorbild vorangehen will. Wir prügeln gerade, nee, wir prüfen gerade, eine Hörfunkquelle ins Digitale umzuziehen, den Beschwerden und der Aufregung zum Trotz, dass die Hierarchien schon jetzt damit rechnen. Eine Welle ins Digitale umschichten. Was heißt das denn? Muss die Welle aber immer noch produziert werden? Das ist doch keine Einsparung, Hat auch sowas. mit dem künftigen geringeren Personalbedarf zu tun. Wenn man weniger produziert, braucht man auch weniger Mitarbeiter, sagt Buro. Ach, Buro hat das gesagt. Das auszusprechen gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ja, aber der Herr Kniefke hat gesagt, jaulen und quieken. Und da habe ich jetzt nämlich hier den Herrn Überall von der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, der sagt, jaulen und quieken, Herr Kniefke. Sehen Sie ernsthaft Ihre Mitarbeiter als Tiere? Ich bin fassungslos. Und dann zeigt er uns hier nochmal Duden. Duden-Verlinkung für Jaulen, Duden-Verlinkung für Quieken. Ach ja. Schwaches Verb, ja. Jaulen und Quieken. Tja. Ja, eine Sache wollen sie auf jeden Fall irgendwie rausnehmen. Also sie wissen noch nicht, ob sie Radio Bremen wegmachen. Und den Saarländischen Rundfunk. Aber einen Komplettsender, ich meine, es kann ja auch sowas wie, was gibt es da irgendwie, ARD Plus oder so, dieses ganze Zeug, können sie ja einfach mal wegixen. Aber das könnte Ja, am man Anfang eigentlich stand aber auch noch irgendwo, schon dass gemacht man haben. Also. eben auch nicht davon ausgehen kann, dass die Politik das immer wieder so entscheiden wird und dass das verfassungsmäßig immer wieder dahinter stellen wird. Von wegen der Weiterfinanzierung. Ja, das steht auch im Und insofern Artikel, werden die dass sich man sich irgendwann darauf sowieso nicht Gedanken machen verlassen müssen, könnte, dass. dass das bis in alle Zeiten so weitergeht. Ja, genau. Finde ich auch nicht in Ordnung, dass die Politik das bestimmt, dass wir das bezahlen müssen. Dann sollen sie dann Steuer draus machen oder so. Ja, dann wäre es ja nicht Auswärtiges mehr Amt staatsfern. jetzt auch auf Staatsfern. Mastdarm, Tom. Staatsfern. Das ist ja immer die Argumentation. Also der öffentliche Rundfunk Staatsfern. ist staatsfern, weil er keine Steuer ist. Und die Ja, Deutsche danke für Welle, die das Witz. wiederum ist staatsfern und unabhängig, weil sie über Steuern bezahlt wird. Genau, nicht von den Ja, Bürgern das ist alles oder logisch. so. Also Das ist wer. alles total logisch, ja. Ja, So, das total. trennt auch alles, das ist auch logisch. Wo es ja alles eine Soße ist. Ne? Naja. Pressefreiheit darf nicht nach Belieben. Aha. Genau, hier haben wir unser auswärtiges Amt, was sich jetzt, dass wir uns jetzt in Zukunft nicht mehr nur in Deutschland vor unsere Linksextremen stellen, sondern jetzt auch schon auswärtig vor die Linksextremen von anderen Ländern davor stellen. Das tut hier das Auswärtige Amt. Zumindest in einem Fall würde ich das so sehen, nämlich mit dem Herrn Matt Binder, zu dem kommen wir auch gleich noch. Ist er Wer gesperrt ihn jetzt auf Twitter kennt, oder was? den haben sie bei Twitter gesperrt, ja. Wobei das, glaube Yes, ich, auch bin schon alles da. wieder hergestellt ist mittlerweile, aber kann sich natürlich erstmal aufregen. Über Channel. Und hier haben sie sich auf jeden Fall das Auswärtige Amt darüber beschwert. Unten stehende Journalisten können auch uns ab heute nicht mehr folgen, kommentieren und kritisieren. Ja, das wollten die alle, das Auswärtige Amt kritisieren. Damit haben wir ein Problem. Ja, und ich habe hier mal das Archiv angeschmissen. Der eine Herr ist dieser Herr O'Sullivan hier. Der ist wohl von so einer Sendung bei CNN ein Redakteur. Und ja, also das ist hier die ganze Zeit nur dieser Krempel, dass sie sich hier drüber aufregen, über den Musk. Sind komplett besessen von dem Scheiß. Und was war da jetzt passiert? Hier haben wir es gerade dieses Video hier geteilt, wo hier einer, ich glaube, seinen Sohn oder so, irgendwie bedrängt hat im Real Life. Also den hat abgefilmt, wie er in diesem Auto hier sitzt, das Auto gefilmt. Also das Video hier aus dem Maskquartal hat, wo man das drin sieht, und die Person hat da halt auch so ein, ja, so ein Dings um da, dass man das Gesicht nicht richtig erkennen kann. Ja, und er hat halt gefragt, ob man die Person erkennt oder das Auto erkennt, wo es natürlich um das Nummernschild geht. Und das hat sich dann ausgeweitet auf diesen Account, den es gab, Elon Jet bei Twitter, wo halt einfach ein Bot war, der von der Datenbank mit Flugdaten halt diesen Privatjet von Elon Musk, der natürlich eine eindeutige Identifizierung hat, wo man den in dieser Datenbank dann drüber abfragen kann, um halt immer zu gucken, wo der Elon gerade hinfliegt. Ach so, das war ein Doxer sozusagen. Und das hat er dann hier halt kritisiert, dass ja damit die Leute dann alle immer genau wissen, wo er jetzt gerade ist. Und dass das mit der physischen Sicherheit, also wenn die Leute dann einem auflauern oder so, natürlich ein Problem darstellt, und hat dann die Twitter-Regel entsprechend angepasst, dass diese Realtime-Informationen, auch wenn sie aus öffentlichen Datenbanken kommen, nicht mehr bei Twitter verteilt werden sollen, was natürlich immer noch die ganze Sache nicht einschränkt, weil im Endeffekt kannst du natürlich immer noch auf die Seite gucken, halt selber, und dann da schauen, wo der Privatjet hinfliegt, weil die Information liegt da ja vor. Insofern kann man sich da natürlich drüber streiten, ob das jetzt sowas bringt. Aber auf der anderen Seite, dieses ganze Heiligsprechen hier von diesen Journalisten, die hier von früh bis spät das nur feiern, dass der Elon sich ja aufregt, weil hier im Real Life irgendwie seine Familie angegangen wird. Und ja. Okay. Kritik am Auswärtigen Amt. Ja, das ist gleichzusetzen ungefähr, Natürlich haben ne? sie den Klar. hier, das ist der Macher von dem Elon Jet, den haben sie hier interviewt. Und bringt das natürlich in Verbindung mit Free Speech, bla bla. Ja, jemand, der für Free Speech ist, bietet auch an, für 50.000 Dollar den Account stillzulegen, ne? Ach, Ja, war ja. das so, ja. Würde Ja, ich eher den. als einen Erpresser bezeichnen, aber gut. Da waren noch ein paar Sachen, was dieses Thema angeht. Ja, das mit dem Elon Jet und mit Elons Reaktion darauf und mit dem Suspendieren so, ja, aber Elon hat am Anfang gemeint, er würde diesen Account nicht sperren. Dann hat er sich umentschieden, den zu sperren, so einfach arbiträr, ja. Und dann hat er angefangen, Journalisten zu sperren, die auf den Ja, die haben wir Typen. ja jetzt hier. Die schauen wir uns ja jetzt gerade an. Dass der die Journalisten hier, in Anführungsstrichen, würde ich fast sagen, weil besessen sind die halt. Und so eine Scheiße hier, ne? Covid-Misinformation, Election Conspiracy Theories, macht da nichts. Neonazi Und Daily Stormer Editor, macht da nichts. Aber Live-Tracking a Plane, ja, da macht er was ja, ist auch ein Unterschied. Ist auch gegen. sicherheitsrelevant aktuell unter Umständen. Moment, mir geht es darum, dass Elon dann argumentiert hat damit, dass wenn du auf einen Link verweist, auf dem der Elon Jet da verlinkt ist, dann ist das ein Grund, suspendiert zu werden. Und dass wenn du versuchst, irgendwie clever zu sein, um da das zu umgehen, so, ne, dann wirst du suspendiert. Also im Endeffekt ist jeder, der darüber berichtet, wo irgendwie Informationen gezeigt wird, über eine Person zum Beispiel, wo sie sich befindet, so, ja, so, die halt aber öffentlich sowieso ist, dann ist das auch genug, um suspendiert zu werden. Also im Endeffekt ist das einfach nur lächerlich, so, dass er da hingeht und so breit das Ganze fasst. So. Ja, und im Endeffekt ist es natürlich auch ein Fall von Streisand-Effekt, ne? Dadurch, dass die Leute da jetzt alle drüber reden, weiß jetzt natürlich jeder, dass das hier dieses Privatflugzeug von Elon Musk ist und dass man das irgendwo nachgucken kann, wo das gerade ist, ne? Also insofern es ist halt auch problematisch, aber ich will ja hier nur hervorheben, was das für Journalisten sind, die hier gesperrt worden sind jetzt. Und auch Ja, für das waren Elon halt nur hauptsächlich, gesperrt worden sind, ne? so liberale linke Journalisten, ja, in der Sphäre, ja. Möchte auch noch mal darauf hinweisen, auf Gamergate, wie damals damit umgegangen wurde, dass frei verfügbare Informationen über Menschen gepostet worden sind. Da wurde dann hinterher gesagt, diese Menschen wurden veranlasst, ihr Haus zu verlassen, die wurden in Angst und Schrecken versetzt, die sind nach Europa geflohen und so weiter und so fort. Und die gleiche Meute sagt jetzt, was denn ist doch öffentlich verfügbare Information? Was hat er sich denn so, der Elon? Aber das sind wir ja nur Ja, auch genau, gewöhnt, dieser ganze dass die Snark von halt. den Leuten ist halt unerträglich. Die sind besessen von dem Scheiß. Die können es einfach nicht bleiben lassen. Die reiben es halt die ganze Zeit da immer rein. Und dann auch auf der anderen Keine Seite so, ja, was für falschen eine Methoden. Doppelmoral hier. Jetzt filmst du ja aber irgendwie, der dir irgendwie auflauert oder so. Hier, das ist ja auch Daten, von dem sind ja auch Daten. Am besten fand ich diesen Tweet von irgendeinem, ich glaube, es war ein Politiker, der gesagt hat, ja, und dann musste der Journalist erst den Tweet löschen, den er gemacht hat, bevor er auf Twitter wieder zugelassen worden ist. So, ja, ihr habt das noch nie gemerkt, weil euch das nie betroffen hat. Ja, Aber das war für das viele war schon Leute immer auf so, Twitter die ja. letzten 8 Jahre die Realität, dass sie irgendwas löschen mussten, was sie vorher geschrieben haben, bevor sie wieder drauf durften. Ja, und auch Das eine wissen Sache, diese Leute nicht mal. ja, das wissen die nicht, nee, und was sich nämlich auch zum Besseren verändert hat, jetzt stand nämlich auf den Accounts auch drauf, dass die suspendiert worden sind. Und das war ja vorher immer so, dass du dich halt einloggen konntest, nichts machen konntest und die ganzen Leute, wenn sie auf dein Profil geguckt haben, auch alles gesehen haben. So als würdest du nur nichts schreiben. Das war ja immer heimlich still und leise. Das hat ja immer keiner mitbekommen. Deswegen gingen da ja auch immer die Sachen rum, wo die Leute dann gesagt haben, ja, hier, der und der Account wurde jetzt gesperrt, kann nichts posten, weil du es ja nicht gesehen hast. Und jetzt regen sie sich ja alle auf, so nach dem Motto, ja, die wurden ja alle suspendiert, so als wären die jetzt für alle Zeiten weg. Aber in Wahrheit ist es halt eben jetzt nur transparenter mit dieser Geschichte. Ich meine, es war jetzt ein bisschen, auch das wieder ein bisschen blöd, weil man jetzt halt nicht gucken konnte, was sie jetzt genau gemacht haben. Dafür musste ich ja das Archive bemühen. Das geht auch nicht immer, wie wir gleich noch sehen werden. Weil dann nämlich welche von diesen wunderbar professionellen Journalisten das nämlich nicht so gerne haben, wenn man ihre öffentlichen Äußerungen archiviert, damit man die mal abgleichen kann mit dem aktuellen Zustand der Dinge. Na, und ich habe auch nicht überall aktuelle Sachen gefunden. Also einer von den Vieren, den sie da gehabt hatten, der war zu alt im Archive. Deswegen hatte ich den nicht mit reingenommen. Hier haben wir Ryan Mac, das ist halt auch alles jetzt von der Liste vom Auswärtigen Amt, wo sie sich hier dahinter gestellt haben. Na, und das ist genau die gleiche Scheiße hier bei dem. Und er verteilt ja auch noch, was der Musk selber sagt. Und das natürlich auch wieder mit von wegen so, ja, hier. Doxing is just an empty word. Empty Word, so. Naja, weil Ja, der das. Musk ja auch Informationen von Leuten haben will, die halt bedrohen. Deswegen ist das ja nur ein empty word. Und Bezos Jets haben sie auch weggemacht, weil es ja so ein empty word ist. Ja. Naja, also wie gesagt, wenn man sich in diese Timeline durchgeht, ist es halt wirklich Besessenheit von dem. Von dem Thema, es ist ein Ding nach dem anderen. Also so zu tun, als ob das hier irgendwie total vernünftige Leute wären, die irgendwie hier kritisieren, irgendwelche Sachen. Nee, das ist von früh bis spät Outrage und ja, Aktivismus halt, ne? Also Salven abfeuern gegen die Opposition. Das sehe ich hier. Ja, und der hastige Versuch, alle Brunnen zu vergiften, ne? Weil, Ja, wenn ich wir das meine. jetzt nicht schnell machen, merken die Leute noch, dass der eigentlich ganz vernünftige Sachen von sich gibt. Sonst lassen sich die Leute die Häuser verpixeln bei Google Maps und ja, und da sollen irgendwie solche Daten dann in Ordnung sein oder so, um Fragen zu Matt veröffentlichen. Biden sieht aus, als wollte er im nächsten Rasputin-Film irgendwie die Hauptrolle spielen. Ja, Okay. ist der nächste Profi-Journalist. Genau, Matt Binder, den kennen wir nämlich Genau. noch von Gamergate-Zeiten, wie wir auch gleich nochmal sehen werden. Und der hat hier so wunderbare Super-Takes, wie ne, zu dem Video hier mit dem Typen im Auto, der Maske verteilt, sagt er, ja, das ist ein Yandere e.V. Sieht gut aus, danke für die Empfehlung. Ja. Das ist hier kritischer Journalismus, ne? Ja. Und das ist halt die ganze Scheiße hier. Das ist alles so ein Heute-Show-mäßige Kacke irgendwie, was der von sich gibt. Ein richtiger Witz, ne? Ja. Ja, der ist vielleicht doch zu sehr involviert oder irgendwie so geistig da drin, kann überhaupt keinen Abstand mehr gewinnen und Ja, dann halt Kulturkampf über irgendwas schreiben oder 24-7. so. Ganz genau. So ist das. Und hier haben wir mit Binder. Wenige Wochen nach Gamergate-Ausbruch. I'd now like to bring on Matt Binder of Majority Report and Arin Karman of MSNBC. Hey, Nelly. Hi. Matt, I'll start with you. Have you noticed any patterns as far as rhetoric or demographics? Is there such a thing as sort of an average Gamergate supporter? Well, I mean, what I think we're seeing here with Gamergate is the average Gamergate supporter is basically, you know, like a, it's a gamer, someone who identifies simply as that. And that's one of the smartest things that these people who've basically come in and taken control of Gamergate has done. Adam Baldwin, who we all know from movies like Independence Day and shows like Firefly, but most recently... Ja, also es ist... Gamer ist ja nur so ein Label und die Leute können das nicht ab, dass wir ihr Label nicht mehr brauchen, tralala. Und jetzt kommen die ganzen bösen Konservativen und... sagen dann, hey, du bist doch ein Gamer, ja, dann musst du jetzt ein Nazi werden, so wie ich. Na, diese Scheiße halt. Dieselbe Scheiße, die sie uns dann eins zu eins in Deutschland überall aufgetischt haben und die wir bis heute noch von Amadeo Antonio und diesen ganzen Schwachköpfen aufgetischt kriegen, so als wäre es die reine Wahrheit. Diese ganze Narrativscheiße, die sie hier im Oktober 2014 hier verbreitet haben mit diesem Matt Binder, der einer von denen war, die das am meisten befeuert haben. Und jetzt hast du das Auswärtige Amt, das sagt hier, pfui, pfui, du hast hier den komplett Kulturkämpfer, den wir als Journalisten bezeichnen, weil er hier so Kram verzapft, den habt ihr jetzt hier gesperrt, weil er sich einmal zu weit gegangen ist für eine Weile. Habt ihr den gesperrt und das ist ja ganz schlimm. Also müssen wir uns ja sofort dazwischen schmeißen. Also wenn wir jetzt nicht einen öffentlich-rechtlichen Twitter kriegen, dann weiß ich auch nicht. As a Breitbart writer, he's basically coined the term Gamergate. And by doing that, he's basically made it impossible for the average gamer, who's unaware of what's really going on, who's uninformed or misinformed, to disassociate from Gamergate because they see the term gamer. They identify so much as gamer, and they think there's just no possible way this can be a bad thing. Hm. Ja, wenn man irgendwo Gamer draufschreibt, dann sind die dumm, die wissen es nicht, dass es auch was Schlechtes sein kann. Die sagen dann, naja, wenn das für Gamer ist, und ich bin auch ein Gamer, ist ich das wohl gut finden. Super Journalismus, 1A. Aber umgekehrt natürlich, ne, mit Feministen oder so geht das gar nicht. Ne? Also irgendwelche Sachen einfach gut finden, weil es eine Feministin gesagt hat oder weil es unter dem Feminismus-Label irgendwie auftaucht oder so, das ist ja unbekannt. Ne? Das würde ja niemand tun, um da dann irgendwelche, ja, keine Ahnung, Kapitalismus-kritischen oder weiß ich nicht was Dinge da mit rein zu trojanisches Pferd schieben. Ne, das würde ja nie passieren. Now, one of the chief criticisms that Gamergate's had is with how it's been covered in the media and how it's been criticized. And I know that you've been writing a lot about Gamergate. Do you think there's any legitimacy to the movement? Is there Auch geil, die Frage. Naja, Gamergate sagt, sie werden falsch kritisiert von den Medien. Du hast ja viel darüber geschrieben. Ja, Kulturkämpfer. So. Herr Lenin, sagen Sie doch mal was zur Regierung des Zaren. Also, Sie kennen sich da ja aus. Genau. Ist das noch legitim? Oops. Any sort of kernel of a real fight to what they're saying? I mean, is there legitimacy to there being a corrupt video game journalism, I guess you can say, form of video game journalism, I guess you can say? Yes, but Gamergate never started out like that. Its very roots, the core of Gamergate, where it all began, has to do with Zoe Quinn's disgruntled ex-boyfriend writing a horrible, terrible, long post, making up accusations about her, and just going in and attacking. Ja, genau, die gleiche Scheiße, ne? Witzigerweise, es ist genau das Gleiche, was wir im Jahr 2021 von Kein Pixel den Faschisten auch wieder Wort für Wort dieselbe Scheiße aufgetischt kriegen. Ja, und vor allem ist es das, also er macht sich ja hier auch, das haben wir schon öfter gesagt, eigentlich auch über MeToo schon im Voraus lustig, weil das waren ja auch disgruntled Exes, die irgendwem was vorgeworfen haben. Aber er, also in einem stimme ich ihm auf jeden Fall zu, den Zoe-Post zu lesen, ist wirklich terrible and horrible, vor allem wenn man selber schon mal Probleme mit zu missbrauchen eigenen Menschen hatte. Das tut ganz schön weh zu lesen, was sie ihm angetan hat. Ja. attacking coming from that personal standpoint. There's just no way you can turn a movement where it was rooted in that into something that can do any good. Matt, you recently wrote an article called Vultures Circle Gamergate. Tell me about that. Basically, what happened was Gamergate became big. I mean, all these sorts of different media outlets started talking about it. I mean, MSNBC, Deadspin wrote this great article about how it's the new culture wars, Gawker, The Verge, list goes on. Yeah, list goes on into the dusk. Ja, und wovor war Gawker berühmt? Wo sind die das erste Mal so richtig negativ mit aufgefallen? Das war eine kleine Kleinigkeit mit dem Namen Gawker Stalker. Ne, das war diese Geschichte, wo, so hieß das wirklich, die haben das so genannt. Und das war so ein Ding, wo man quasi mit dem Handy, als die ersten Smartphones irgendwie aufgekommen sind, konntest du halt, wenn du irgendwelche Berühmtheiten gesehen hast, irgendwo, konntest du dann in diesem Gawker-Stalker-Ding dann halt sagen, so, ja, hier und da ist gerade die und die, der hier Celebrity und geht einkaufen oder irgendwas. Und da damals hatten die genau diese Argumentation, die der Musk jetzt macht, hatten die nämlich auch. Nämlich mit diesem Ding von wegen, ja, das kann ja nicht sein, wie kommt ihr auf diese Idee, wenn jetzt irgendwelche Leute hier irgendwie bekloppen, das gibt es ja immer mehr wieder, dass irgendwelche berühmten Leute von Stalkern irgendwie umgebracht werden und alle möglichen Dinge. Ihr könnt doch nicht einfach die ganze Zeit immer sagen, wo die sich jetzt gerade aufhalten, das geht nicht in Echtzeit. Und das war so eine Scheiße, wo die Geld mit verdienen wollten. Naja, dann später haben sie halt auf Doxing und Sextapes von Leuten, die ihre Sextapes eigentlich gar nicht und naja, all diesen Kram gewechselt. Ja. Und haben von Peter Thiel ein eingeschenkt bekommen, weil den hatten sie ja als homosexuell geoutet und der hat dann dem Hulk Hogan für sein Sextape, was sie nicht rausnehmen wollten, hat er sie dann verklagt. Also der Hulk Hogan mit Geld von Peter Thiel. Und seitdem gibt sie zwar noch im Namen her, aber es ist halt nicht mehr der gleiche Laden. Es ist nur eine Höhle, die. Ja, die Namensrechte kannst du ja verkaufen. Ne? Und dann steckt da was anderes drin. Aber der eigentliche Laden ist weg vom Fenster wegen presseethischen Verfehlungen. Genau das gleiche, was wir damals auch gemeint haben. Aber die durften da austeilen gegen uns. Und so super schlaue, die jetzt hier vom Auswärtigen Amt verteidigt werden. Es hätte genauso gut andersrum kommen können, dass der Elon das alles nicht löscht und nicht unsichtbar macht und die das dann anklagen, dass da solche Sachen stehen sozusagen, dass da eben private Informationen stehen, Echtzeit und so. Das hätte unsere Deutsche Welle oder so genauso gut anklagen können, von daher sind die eben ziemlich beliebig, ne? Ja, wenn es jetzt der Privatjet von Nancy Pelosi oder irgendwas ist, dann würden sie das ja wahrscheinlich auch tun, ne? Genau. And when you have so many of these different media outlets talking about Gamergate, yeah. Obviously, who's gonna jump in? Grifters, people who want to take advantage. And being that Gamergate's rooted in the... Na, das ist auch lustig, weil das ist ja im Endeffekt das gleiche oder so ein bisschen die gleiche Kerbe, wie wir vor ein paar Wochen vom Volksverpetzer gehört haben, so nach dem Motto, die Medien sind selber schuld, weil sie es groß machen. Und dann kommen die bösen Konservativen, am besten gar nicht drüber sprechen, über nichts. Oder nur. Ja, also ich bin ja auch aufgesprungen auf den Zug, aber ich wüsste nicht, wie ich davon profitiert haben soll. Also der erzählt, das verstehe ich überhaupt nicht. Ne, ja, weil er sich natürlich jetzt auf den Cernovic, der ja auch ein komischer Typ da irgendwie war, oder ein Janopoulos, mit dem es natürlich auch Probleme gab. Aber das ist natürlich wieder deren, die wollen ja diesen Leuten jetzt da schaden. Die wollen die ja nicht haben und die wollen das, die wollen Gamergate beschmieren, dass die ja halt deren willige Ausführer sind und das ging ja später auch nur weiter. Das war ja auch nur was sie dann Jahre später immer noch erzählt haben, dass das ja alles da von diesen Rechten gekapert gewesen wäre, die dann ihre eigenen Sachen da irgendwie durchgezogen haben, obwohl das halt Quatsch ist. Die Leute haben da irgendwas gemacht, wenn es sinnvoll war, dann haben es die Leute sinnvoll gefunden. Wenn es Unsinn war, haben es die Leute als Unsinn empfunden. Und keiner war da irgendwie die persönliche Armee von irgendwem. This anti-progressive, anti-feminist, anti-social justice warrior train of thought. Who jumps in? Right-wingers. You have people like Adam Baldwin, Milo Yiannopoulos, and this recent guy, Mike Cernovich, who's basically this bodybuilding lawyer from California, who tried to jump in as an anti-bullying crusader who's trying to defend Gamergate. And I looked into his history on the internet. Yeah, wait, I want to ask you about what you do, because I know a little bit about it. You do something called public shaming. Yes, yes. Ja, you do something called public shaming. Ja, weil er so ein unglaublich guter Journalist ist, ne? So ein unglaublich seriöser, an der Wahrheit interessierter Journalist, den das Auswärtige Amt hier verteidigt, Er zählt mehr Namen auf als Fakten. Ne? tut er so Dinge wie Public Shaming. Aber Also, fand doch die Reaktion ja. geil von ihm. Yes, we do that, yes. Ja, er ist stolz Und drauf. was er halt auch nicht erwähnt ist, wie übel Cernovic im Endeffekt abgeprallt ist an Gamergate. Der hat da sicher drei Leute gefunden, die dann seinen Gorilla-Juice gekauft haben oder irgendwas. Aber wirklich einen Einfluss oder in irgendeiner Form maßgeblich oder dass er irgendwas gesagt hat, ihr macht das jetzt und dann hat Gamergate das gemacht, vergiss es einfach mehr. Der Typ war ein Clown. And you go through people's online histories and then you sort of retweet or cull the elements that might be unsavory. Yes. Tell me about that. So basically, what should bother the Gamergate audience is this guy, Mike, who goes online as Play Dangerously. Literally, August 28th, he talked about how anyone who cares about gaming journalism is a big baby and should grow up. I mean, this is their hero. Did they know about this? Probably not. He also went on to say, right before Gamergate began, that he loves how sci-fi and comics and geek culture is basically pushing away their target demographic, you know, because of people like Anita Sarkeesian, who would like to see games and other things made for more than just a white male teen audience. He's waiting for this to fully form so he can jump on and take advantage of it. I mean, this is their hero. But that's not all. This guy's a manosphere, men's rights blogger who basically goes on and talks about how it's not rape if the participant is willing. Das war doch eine ganz, ganz tolle Aussage. Es ist keine It's not Vergewaltigung. rape if the participant is willing. Ja, muss man mal eine Weile drüber nachdenken. Aber in dem verdrehten Social Justice Warrior Gehirn, da ist das natürlich Ja, da ist sie Widerspruch. willing, aber Vor nicht allem, consent oder so. das ist ihr Hero, sagt er. Ich habe es eben schon mal gesagt, wie Gamergate Cernovic gesehen hat. Der Ja. Spinner mit seinem Gorillasaft. Aber Ja, wenn er das okay, so geh weg. sehen, wenn er das so verstanden hätte, dann hätte er ja jetzt nicht seinen schlauen Artikel darüber schreiben können, um den Leuten da schlau einzuerzählen. Du meinst, wenn er nicht gelogen hätte? Ja. He said something like, why should men's rights activists care about feminists? Because feminists do No. nothing for our issues. So until then, I don't care about rape or breast cancer. This is the guy that they're holding up as their anti-bullying Gamergate hero. Now you Niemals, interviewed nicht game einen developers. Tag lang. Der war nie ein Anti-Bullying Gamergate Hero. Fuck off, man. Ja. Aber wir wissen alle, wer die pro-bulligen Anti-Gamergate-Heroes waren. Developer Brianna Wu also. Yes. Tell me about that. I spoke with her and she still can't tell me where she's living. Ja, und da haben wir jetzt den perfekten Teil, weil hier spricht er nämlich genau das an, was Maas gerade auch schon gesagt hat. Also genau dieses Ding mit dem Doxing von öffentlich verfügbaren Informationen. Das war ja damals bei Brianna Wu auch so, dass sie da irgendwie von ihrer Webseite die hinterlegte Adresse von der Domain, glaube ich, irgendwie aus dem Domain-Registrierungs, Ding gezogen hatten. Und da hieß es halt auch, geht gar nicht und sie müsste angeblich ihr Haus verlassen. Und da haben wir dann später dann auch, als die FBI-Unterlagen veröffentlicht wurden, gesehen, dass die ihr ständig gesagt haben, ja, also erstmal hat sie sich gar nicht an die Polizei gewendet und dann haben sie ihr gesagt, sie soll die Klappe halten und sie ist von einer Fernsehsendung in die nächste gerannt und hat das irgendwie erzählt, dass sie ja da jetzt in Gefahr wäre angeblich und im Hintergrund hat man dann immer schön gesehen, dass er da immer noch weiterhin zu Hause sitzt, weil na, da gab es da so Collagen von, wie das da bei ihr ausgesehen hat, diese eine Wand, wo sie da ihre Talks von gegeben hat und da hat sie sich dann hinterher mit entschuldigt mit, naja, ich bin dann abends mal wieder zurück oder irgendwie so. Ja, also auch das stimmt halt hinten und vorne nicht und ist genau die gleiches Ding, was man jetzt halt eben auch sagen kann. Genau dasselbe, nur mit, da ist natürlich eine Person und ein Issue, wo der Mitbinder halt auf der einen Seite steht und bei den anderen Sachen sind es halt alles Sachen, wo der Mitbinder auf der anderen Seite steht. Und deswegen ist halt klar, was der Mitbinder haben will. Na, immer nur das, was er halt will. Und nicht so, wie es man als Journalist machen würde. Dass man irgendwie versucht, die Wahrheit herauszufinden. Ja, das hätte die Zoe ja auch jemand anders ihre Adresse gegeben und nicht ihm. Ja, da ging es jetzt Also, um die Brianna interpretiert er Wu. das nur falsch. Da Also. ging es jetzt um diese Brianna Wu. Brianna Wu, meinst Und du die das, haben ja? sich ja auch die ganze Zeit immer nur gekeilt darüber, wer irgendwie das größere Opfer ist und so und mochten die alle nicht. Ja. Und das war ja auch die, die selber irgendwie probiert hat, negative Kommentare über sich in Umlauf zu bringen und vergessen hat, ihren Account zu wechseln, sodass sie das dann von ihrem eigenen Account rausgeschrieben hat und lauter Das so war doof. Tricks. Also die war ja auch ganz Ja. groß im Profi-Opfertum. She's not able to give her location out. Basically, she's had enough and she's not going to stop talking about it till something's done. And I mean, I really applaud the three women who've come out and let this be known. Anita Sarkeesian, Zoe Quinn, Brianna Wu. There are more. It's not just those three women. It's just those three who said, you know what? I've had enough and I'm going to speak out regardless of how many more death threats come in, regardless of how many times I'm harassed online. And I can't respect them enough. And the funny thing is just to add to what Lee said about Anita Sarkeesian, you know, they want their PR spin is that they care about journalism and gaming and integrity in that journalism. But Anita Sarkeesian should be their shining star on top of that mountain. She is making videos, critiquing video games, completely funded by her listeners and her viewers. She is listen, she is no boss. She is. Ja, und das sind alles. Was glaubst du, wie viele Journalisten unter diesen Leuten waren, die sie bezahlt haben? Und wie viele Leute, die das einfach nur gemacht haben, weil sie ihren Standpunkt wiedergegeben hat? So Leute wie du, Matt, und die ganzen anderen Leute bei Kotaku, IGN, Eurogamer und wie sie alle heißen. Ah, bäh, Lügner. Ja, wenn einem was im Videojournalismus, Videospieljournalismus liegt, dann muss man die Alte mögen, die die ganze Zeit Quatsch erzählt. Wo jeder, der Ahnung von den Spielen hat, über die sie da redet, mit Hitman und den ganze Zeug da, dass man angeblich Stripper umbringen soll und sowas. Na, das Believe dann. the women, Chris. Believe the women. Ja. Don't listen to the experts. Ja, das war's dann auch von denen da. Also, Women are like science. Just believe them. ja. Wie Ich finde gesagt, schon, dass man mal also. gucken kann, wo man denn seitdem hingekommen ist. Also, damals war es ja so, dass da die Journalisten sich zu einer ähnlichen Berichterstattung verabredet haben. Und solche Sachen sind da irgendwie, ich weiß nicht, die Absprachen, davon weiß man natürlich nichts, aber dass sie irgendwie doch alle in eine Richtung oder so berichten, oder, ne? Ja, ich glaube, das kommt Ist halt doch auch schon ein viel durch so bisschen. Twitter-Sachen und so, ne? Also es kommt halt gerade Ja, aber viel, das das kann auch wird nicht sich. sein, dass jetzt ausgerechnet die Öffentlich-Rechtlichen und der Spiegel daran glauben, was da mit den Reichsbürgern war und sonst keiner so ungefähr. Das ist doch irgendwie, da muss doch eine Art von Absprache oder sowas hinterstecken. Das ist immer das ist meine Vermutung, ne? Nein, die lesen das irgendwo, das klingt plausibel, und dann wird das einfach abgeschrieben. Das Ist klingt Faulheit. plausibel. Das ist Klingt das ja. wirklich plausibel? Natürlich klingt das Für die plausibel, schon. wenn du die ganze Zeit nur Ja. hörst, irgendwie die Rechten sind überall und in der Mitte der Gesellschaft und so, dann passt das doch genau ins Weltbild, genau ins Beuteschema. Da Soll warten ich sie noch doch nur mal aus drauf, dem weißt du was? Volksverpetzer-Artikel vorlesen? Ja. Ja, hab's auch überhaupt nicht verstanden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mal coole Friese, Mit Matt. Binder. Und dann ging es hier heute weiter mit einem deutschen Journalistenverband. Der schreibt, Elon Musk sperrt weiterhin Accounts. Darunter Taylor Lorenz von der Washington Post. Ja, genau. Die haben wir ja gerne, ne? Die Washington Post. Weil der Musk ist ja böse, weil der Musk ist nämlich, das ist ja ein Millionär, ne? Der irgendwie Einfluss machen will auf das hier, auf unsere Unterhaltung und so. Aber die Taylor Lorenz von der Washington Post, die dem Jeff Bezos gehört, der ist ja kein Millionär, Milliardär, der. Taylor Lawrence? Ist das die, die Lips auf TikTok gedoxt Ja, hat? das ist die Lips auf Oh, TikTok dann ist gedoxt das hat, ja ja. sozusagen eine Wiederholungstäterin. Eieiei. Schon das zweite Mal erwischt. Ja, aber Ich. jetzt hier Schützenhilfe vom Deutschen Journalistenverband. Weil muss ja sein, sind ja gute, vernünftige Journalisten. Ja, und da werde ich euch jetzt auch gerne Washington gezeigt, was Post, Taylor ey. Lorenz verbrochen hat. Aber Taylor Lorenz ist ja so eine gute Journalistin und dass sie das hier schön sich auf die Blackliste von der Wayback-Maschine hat setzen lassen, sodass man da von ihrem Twitter-Account keine Historie abfragen kann. Also, was auch immer da heute an der Scheune steht, muss man dann so glauben. Weil ansonsten hast du ja nichts. Keine Screenshots. Ich meine, kannst zwar screenshotten, aber Screenshots, ja, würde ich halt auch nicht vertrauen. Das ist natürlich immer schwierig, weil kannst du ja ganz schnell alles faken. Sind ja auch diese Woche die deutschen Journalistenverband ist auch reingefallen auf einen Tweet von angeblichen Tweet, Screenshot von Elon Musk, wo er gesagt haben soll, ja, ich halte mir die hier vom Hals, irgendwelche Journalisten, wenn ich die nicht brauche, so nach dem Motto. Und das ist halt auch das, was die denken, Ja, was da jetzt passiert nice. ist, ne? Confirmation Und bias. der Justizminister, das habe ich jetzt hier nicht drin, der musste sich natürlich auch noch einschalten, weil, ja, muss ja sein, ne? Hört man ja irgendwo Beben im Blätterwald und dann ist natürlich alles in Gefahr, weil der böse Elon da irgendwie was macht. Und diese ganzen Leute hier haben alle nichts falsch gemacht. Ne? Das sind alles super Top-Journalisten. Und da habe ich mich hier mal zu Jan Böhmermann bei Mastodon begeben. Und das Erste, was ich hier sehe, ist Review of Sibylle Bergs, die hat irgendwie ein Buch geschrieben, was jetzt auf Englisch erschienen ist, wo ja die Washington Post Review von macht. Sibylle Berg. Es ist ein Brainfuck, sagt der Journalist. Das nächste, was ich hier sehe, ist, es geht weiter. Elon Musk sperrt. Wieder mit Taylor Lorenz. Dann sehe ich hier Daniel Drepper vom, ich glaube, NDR oder so, sagt, ich bin seit Jahren großer Fan der Arbeit von Taylor Lorenz. Ja, nix. Ja, genau. Super. Bist du großer Fan von, ne? So wie die da irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste irgendwelche Leute, die Progressive dumm dastehen lässt. Mit allen Mitteln bekämpft, ne? Da ist der NDR großer Fan von. Ja, das waren so die Sachen, die mir da direkt ins Auge gesprungen sind. Der Jan dreht auch so ein bisschen am Rad, oder? Der hat irgendwie geschrieben, deutsche Behörden sollen Twitter verlassen, weil die Seite nicht mehr sicher ist und so. Also, Ja, die spinnen müssen, ne? ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Jan irgendwie, weil der ist ja auch gar nicht für sowas zuständig eigentlich. Der ist Clown, also Nee, der ist ja das nicht. ist doch je nachdem, ne, wie es gerade passt. Wenn es die Also Leute nee, für mich scheiße ist der ein finden, Clown, sonst wenn man anfängt, den ernst zu nehmen, das führt ist alles in nirgendwo seinem neuen hin. Vertrag geregelt, immer. Wenn es die Leute Ist scheiße alles drin. finden, dann ist er halt nur ein Satiriker. Und wenn es die Leute gut finden, ist er ein super Top-Journalist, ne? Je nachdem. Ein Top-Journalist. Eigentlich auch Kann man nicht, sich ja immer schön zurechtlegen, wie man es braucht. Ja, das war das Trust and Safety Council vor ein paar Jahren hier im Archive. Und das ist jetzt hier das einzige Ding, was ich gefunden habe, wo tatsächlich auch die Amadeo-Antonio-Stiftung direkt mit auftaucht. Das war nämlich auch so ein Ding, was bei Twitter rumging mit diversen Screenshots, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, dann gib mir nochmal das Archive. Ja, kannst du ja selber suchen, bla bla bla. Aber das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist dieses hier, Dehumanization Prevention. Mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo die Frau Kracher arbeitet. Keine Bühne für Täter, ne, Frau Kracher. Das war ja dieses Ding, wo sie da ganz vorne gestanden hat, keine Bühne für Täter, als der Jordan Peterson in Deutschland war und früh bis spät nur Scheiße erzählt über die Leute. Aber Dehumanization Prevention. Die Kommunistin. Dehumanization Prevention. Und die haben das hier wohl erarbeitet, also irgendwie bis 2021. Dehumanization is a temporary group established to consult on Twitter's hateful conduct policy, specifically around the prohibition of speech. Prohibition of speech, aber jetzt haben wir es aufgelöst und Musk will free speech und das ist ja dann scheinbar widersprüchlich, angeblich. Aber hier, das ist der Zustand, den das Auswärtige Amt und der Böhmermann und der Deutsche Journalistenverband und so gerne haben möchte. Prohibition of Speech. Nach Amadeo-Antonio Leseart. It dehumanizes protected group on the basis of race, ethnicity and national origin. Ja, ist mir aufgefallen, dass der Musk ja auch den Kanye gesperrt hat. Vielleicht regt ihr euch einfach mal darüber auf. Ne? Aber nee, das wäre ja auch nicht gut, weil nachher gucken die Leute noch nach, was der Kanye da so geschrieben hat. Und kommt dann nachher noch auf die Idee, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, Wir haben den gestern, mal ich zu meine, mein Bruder sperren. und ich haben gestern einen Kinoabend gemacht und haben wir beim Burgermann bestellt und da gab es einen Kanye West Burger, aber wir haben uns beide nicht getraut. Oh Mann. Zu toxic. Ja, ich glaube auch. Da wird man davon noch größenwahnsinnig. Die Amadeo-Stiftung, kriegt die jetzt eigentlich Stiftungsgeld von der Regierung oder so? Von Oder Kanye West? Auftragsgeld vom Staat? Ja, ich meine, ist das vom Die kriegt Staat? Stiftungsgeld Ist von das George eine. Soros wahrscheinlich. Und sie kriegt Zuschüsse aus Nein, dem mehr als die. Programm Demokratie Leben. Ja, Ja, genau, für das heißt, sie konkrete kriegt Dinge, ja. vom Staat, also von der Regierung sozusagen im Moment, aber nicht von in der Partei oder so, wo die ja doch Deswegen extra heißt die ja auch nicht gerichtet sind, ne? Regierungsorganisation, weil die Geld von der Regierung kriegen. Ich meine, ist doch Macht ja nicht schwer Sinn. zu verstehen, Mammon, Ja, oder? klar, sicher. Sind so wie eine Sozusagen zivile Omine. Gesellschaft. Ja, dann gab es noch Black Rainbow, Board of Deputies of British Jews, CEJI. Black Rainbow, das klingt so. Ist Black Richie Rainbow, Bla das ist so ein hat man bisschen. Richie Blackmore Bescheid gesagt? Weil Richie Nee. Blackmores Rainbow hat die älteren Markenrechte. Also, Ja, echt also von dem Black vorsichtig, ja. Rainbow, das ist auch ein bisschen Oxymoron, oder? Doppelaushälfte, Black Rainbow, Black Yellow. Also, hey. Ist das eine Mischung oder ein Oxymoron? Black Yellow, das ist eigentlich auch cool. European Network Against Racism. Ja, National okay. Black Justice Coalition klingt wunderbar ausgewogen. Ja, was denn? Social Justice, Black Justice, Justice for All, entscheidet euch. National Campaign on Dalit Human Rights. Das wird wahrscheinlich auch irgend so eine Minderheit sein, oder? Die Dalits sind die Unberührbaren in Indien. Ja, okay. Keine Hate Speech gegen die. Stimmt, habe ich nicht gelesen bei Twitter noch nie. Roses of Peace. Und Unidos US. Ja. Das heißt wahrscheinlich Unidos, oder? Ja, Vereinigung oder so, ne? We are Unidos. US. Ja, wird Ja. wahrscheinlich eine Latino-NGO irgendwie für Einwanderer oder sowas, ne? Unmöglich. Ja, aber solchen Dalit Namen muss man sich eben was Humanization. zusammenreimen. Aber die Antonio-Stiftung wird wahrscheinlich im Ausland niemand was sagen. Aber Roses of Peace ist eine Youth-Driven Interfaith Initiative for Peace, Love and Harmony. Bei mir gehen alle Lichter an. Auf dem ersten Bild gleich eine Frau mit Kopftuch neben einem Oh, Mönch. super. Peace, Love and Harmony. Our Partners in Peace. Oh. Oh, das ist irgendwas mit anti-asiatischem Rassismus, glaube Spreading Peace One Rose at a Time. Kommt aus Singapur. Peace. Ein bisschen Frieden. Genau. Ja, und wenn man dann doch mal dehumanisierende Sprache macht, aber einer von den Guten ist, dann gibt es die She-Rose-Kampagne der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und Für die, die da. es nicht wissen, diese Karikatur da auf der Seite stellt mit großer Sicherheit die Schirmherrin dieser Kampagne vor, eine Frau Jasmina Quadrum Korrekt. Kunkel. Ich möchte mich beim She-Rose Fund der Amadeo-Antonio-Stiftung bedanken. Durch ihre unkomplizierte Hilfe kann ich die fast 2.000 € Anwaltskosten tragen, die Da mich gehen wir das dir. juristische Vorgehen von Frau Vollbrecht gegen mich bis jetzt gekostet haben. Ja, mit anderen Worten, ich habe irgendwo behauptet, die Vollbrecht wäre Nazi-Leugnerin und jetzt hat sie mich Moment mal, verklagt Moment und. Aber gut, mal. dass Frau Vollbrecht das aus ihrer eigenen Tasche zahlen darf, ne? Ja, die Frau Vollbrecht hat ja auch, und das ist ja schon so, die hat ja eine gute Kriegskasse gefüllt bekommen. Okay, Aber genau. auf der anderen Seite, was hat das mit Shiro zu tun, wenn ich offensichtlich eine, ja, juristisch sanktionierbare Aussage mache und dann auf den Kosten sitze? Weil das hat für mich mit nicht nachgedacht, ein bisschen zu doof fürs öffentliche Parkett, keine Ahnung zu tun, aber nichts mit Heldentum. Obwohl, die definieren Heldentum ja anders als wir. Für die ist Heldentum halt irgendwie Gratismut zeigen und nichts machen. Also jetzt auch irgendwie nicht direkt verloren, aber wie war das jetzt? Man muss das einfach nochmal aufhören, den Kosten, ne? Ja, je nachdem, wie weit halt das Wissenschaftler-Ehepaar zu gehen bereit ist auch. Ne? Ich denke mal, das sind die Hauptgegner in dem Verfahren. Ja, keine Ahnung. Und hier haben wir den Fallout von dem ganzen Unsinn. Genau, Hals, Maul, du scheiß Turf. Ja, hier gab es eine Veranstaltung in Leipzig. Und Diskussionsveranstaltung im Stadtteil Konnewitz zur neueren Pseudolinken mit dem kommunistischen Autor und Rechtsanwalt Jörg Finkenberger. Und da hat er einige Texte schon veröffentlicht, in denen er staatstragenden Aktivismus des rot-grünen Milieus angreift, der die herrschende Politik trägt, statt sich ihr zu widersetzen. Die woke Zivilgesellschaft verhindere die Befreiung der Unterdrückten, so seine These. Naja. Schon wieder. Ja, und das beschwert sich darüber, dass sie die Cancel Culture leugnen. Und da gibt es einige Szenenwächter, die sich als Verhinderer von Debatten aufführen. Also alles sowas, was wir schon seit Jahren kennen. Und der Autor sagt hier, dass der Begriff Swerf und Turf von Böhmermann irgendwie bekannt gemacht worden wäre. Das ist aber nicht so richtig, glaube ich. Ich glaube, Swerf hat er überhaupt nicht gesagt. Aber das war in diesen Chatgruppen natürlich hier drin. Die brauchen auch keinen Böhmermann dafür. Also das ist zwar natürlich auch so ein bisschen der Tenor, habe ich jetzt die Woche über auch schon häufiger gehört, aber ich kenne das ja noch aus Piratenparteizeiten und so. Also dieses Ding mit dem Turf und dem Trans-Thema, das ist schon seit Jahren. Also ich meine, wir haben das ja auch gezeigt mit diesem Baseballschläger-Ding, was wir bei ihren Kundgebungen da teilweise haben. Das ist ja von 2011, dieses Meme. Beschweren sich Leute, dass ich Meme sage, nicht Mim, aber ich sage weiter Meme. Meme. Meme. Genau. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, da brauchst du keinen Böhmermann für, der quatscht den Kram ja auch nur nach. Aber es braucht vielleicht einen Böhmermann für so die normalen Kiddies auf Twitter und so, die da vorher noch nichts von gehört haben. So eine neue Generation von Irren dann vielleicht. Ja, der Fake-Account sagt, den Normalus hatte das Wort beigebracht, da hat er wohl recht. Ja, in dieser Chatgruppe, da haben die auf jeden Fall alles als rechts bezeichnet, ne? Also dieses linke Treffen da und der Kommunist, die sind natürlich alle rechts, ist ja klar. Ja, und die Frau Vollbrecht hat angekündigt, dass sie auch vorbeikommt und das war natürlich auch ganz schlimm, weil die ist ja Nazi, laut den Leuten. Sie war ja, so und die hat ja dann nach eigener Aussage auch durchaus halt Ellenbogen-Strikes und ähnliche Dinge abgekriegt. Ja, genau. Also, aber was sie hier in dem Artikel schreiben, ist, dass zumindest diese Schwangere, um die es da auch ging, wo es hieß, die hätten sie getreten, die sei wohl nicht getreten worden. Sagt hier. Ja, nochmal Glück gehabt. Der Autor. Also der haben sie wohl nur in Anführungsstrichen, also war natürlich bedroht und Zigarettenqualm haben sie ihr wohl ins Gesicht gepustet. Das ist ja wohlgemerkt, das sind die Leute, die sagen, Worte sind Gewalt. Ne? Mhm. Das sind die Leute, die sagen, ihr macht diesen Raum für uns unsicher, wenn ihr sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Das sind die Leute, die hingehen und eine schwangere Frau bedrängen und eine Wissenschaftlerin irgendwie mit dem Ellenbogen eins mitgeben. Das sind diese Leute. Das dürft ihr dabei nicht vergessen. Absprechen, ne? Ist ja Existenz absprechen, ne? Du scheiß Turf, dir muss man nur mal richtig auf die Fresse hauen und so, bla bla bla. Das ganze Zeug, was da gefallen sein wird, das ist, ja, und alles im Endeffekt, wäre da jemand verletzt worden, hätte ich gesagt, dass der Herr Böhmermann Blut an den Händen hat, weil ich bemerke auch in den Sachen, die Leute auf Twitter so zeigen und so, dass eine gewisse Klientel im Moment ganz schön Oberwasser hat seit der Geschichte, die der Böhmermann da gemacht hat und glaubt, man könne mit vielem wegkommen, wo man vorher nicht weggekommen ist, aber gut. Ach, meinst du doch, aber, dass das im Zusammenhang steht, ja? Weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich meine schon, dass zumindest das die ermutigt hat, so nach dem Motto, guck mal, selbst im Fernsehen sagen sie jetzt, wir haben recht, jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hinterm Berg zu halten, damit das für die Turfs am liebsten eigentlich alle körperlich schädigen. Ja, wird. Stochastisch und so, ne? Da war ja mal was. Ja, natürlich, stochastisch. Das, was da in Dresden passiert ist, wenn es diesen stochastischen Terrorismus gibt, dann war das stochastischer Terrorismus, was da in Dresden passiert ist. Es sind Leute bedroht und angegriffen worden, weil jemand anders sie vielleicht nicht in dem Sinne radikalisiert hat, aber weil er gesagt hat, guck mal hier, Mainstream-Medien finden das auch gut. Ja, ihr könnt die Leute ruhig als Scheißhaufen bezeichnen. Wir sind damit okay. Müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass wir da irgendwie hinterher sagen, man kann sich auch besser benehmen oder so. Ja. Selbstgerechtes Pack. Also 120 Leute waren auf jeden Fall dabei. Dann doch bei der Veranstaltung. Schon erstaunlich, ne? Ja. Wie sich da so viele Leute zu sowas auftreiben lassen. Ich meine, ich dachte mir, der Osten ist rechts oder so. Von Vermummten beschimpft, bedroht, bedrängt, ja. Gestoßen und mit Schneebällen beworfen. Ja. Hey, waren doch nur Schneebälle, haha. Da könnte ja ein Steinchen drin sein. Nee, aber Mama und Worte, du musst dir immer, du musst ja, das ja. immer in die Relation mit den Worten setzen. Nee, es geht gar nicht. Beschimpfen, bedrohen, bedrängen, stoßen, also so, ne? Auch Schneeball werfen geht nicht. Auch Schneeball geht auch nur, wenn du freiwillig in diese Schneeball. Ja. Okay, sag mal, wenn jemand, der dich kennt, dir einen Schneeball irgendwie freundlich an den Kopf wirft und aus Spaß, ohne dass du eingewilligt hast, ist es völlig in Ordnung. Aber fremde Leute einfach mit Schneebällen bewerfen, ich glaube, es geht noch. Ja, und hast du den bestimmt auch nicht entsprechend angetaut, damit er dann nochmal wieder schön vereisen kann, damit er erst so richtig hart ist. Kann natürlich auch sein. Ja, da kann man natürlich was draus machen, aus dem Eisball. Ich weiß noch, wie die Lehrer uns immer gesagt haben, wir dürfen das auf dem Schulhof nicht, es könnte jemand ein Auge verlieren. Ja, ja. Bitte, also. Das hat aber mit dem Steinchen begründet, weil wir haben darüber gelacht und gesagt, wir doch nicht vom Schnee. Vor allem mit Schneeball werfen und so, es ist eher so, du... das nicht kommen und dann trifft es dich und dann ja, ist es immer so, es ist eher so ein Einschüchterungsding. Das ist genauso wie mit Sachen bewerfen. Also ich finde viel effektiver war das, wenn du hinten den Leuten die Kapuze nach hinten gezogen hast, den Schnee dann da in die Spalt zwischen Jacke und Rücken hast gefallen. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall steht noch, die Linke hat heute kein Gefühl mehr für die Wichtigkeit der freien Rede, sagt der Referent. Ja, sowas aber auch. Der Abend bestätigt seine These. Beim Vortrag selbst, ein Mitschnitt von Finkenbergers Brandrede gegen Pseudolinke liegt Welt ebenfalls vor, kommt es keineswegs zu transfeindlichen Äußerungen. Es ist hingegen eine scharfe Kritik gegen gegenaufklärische Entwicklungen. Finkenberger sagt an dem Abend auch, dass es einer Linken nicht egal sein dürfe, wenn es zu Rufmordkampagnen wie beispielsweise gegen die HU-Dozentin Vollbrecht kommt, ohne sich deren inhaltliche Position zu eigen zu machen. Ja, es besteht da eben nicht sehr viel Interesse an Detailwissen oder wie die Hermenau, glaube ich, gesagt hat, bei der Dingens-Horowitz im Gespräch, diese Ex-Grüne. Die haben keine Lust auf Detailwissen, wollen sich nicht auseinandersetzen mit Diskussionen oder so. Das könnte ja dann dazu führen, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen auf dem Holzweg sich fühlen oder so. Das hatten wir doch erst bei der Geschichte mit dem Antrag zum Selbstbestimmungsgesetz, wo es hieß, warum müssen wir das denn jetzt hier nochmal diskutieren? Ist doch alles durch. Ja. Beim Diskutieren könnten doch jetzt Sachen irgendwie den Rechten in die Hände gespielt werden und so. Ja, aber man muss halt irgendwie schon ein bisschen so Kontrolle über sein Leben verloren haben, wenn man eine im sechsten Monat schwangere Frau umringt, stößt und beschimpft und den Begleiter mit einem vereisten Schneeball halt ins Gesicht trifft und ihn genauso halt bedrängt. So, einfach nur, weil die geredet haben, weil die... Jesus. Ja, noch nicht mal so. Die haben noch nicht mal geredet. Nur durch ihre Vorurteile, durch gegenseitiges Aufputschen oder Pushen, so. Ich will gar nicht anders erklären. Ja, behauptet dann, dann hat sie auch noch gebeten, irgendwie hier, die hat da noch dann versucht zu sagen, hier, hey, yo, ich bin schwanger und so. Und die wurde dann trotzdem nicht in Ruhe gelassen, so. Jesus. Ja, das ist Entmenschlichung. Hallo, hier wurden noch Zigaretten auch ins Gesicht geblasen. Das ist Entmenschlichung. Ich meine, wir sehen hier jetzt nicht das, was irgendwie am Ende dabei rauskommt, aber wir sehen den Beginn der Sache. Es fallen Schranken, die vorher gestanden haben. Vorher hieß es gar keine politische Gewalt. Jetzt heißt es, politische Gewalt ist in Ordnung, solange es die Richtigen trifft. Es wurden buchstäblich Schlagbewegungen in ihre Richtung gemacht. So, ich weiß ja nicht, wie das so ausgesehen hat, wie sich es abgespielt hat, so von wegen, ob sie da ausweichen musste oder so, oder ob die von weitem standen und so mit der Faust gewunken haben. So. Was ich mich ein bisschen frage, ist, warum hat... Ich hoffe, da haben dann auch Leute eingegriffen. Ich meine... eigentlich würde man erwarten, dass die Leute außenrum da irgendwie um eine schwangere Frau halt eine Wagenburg bilden sozusagen oder so. Ich hoffe mal, dass das passiert, weil irgendwo hört es halt auch auf. Ja, und dann, weißt du, rufen die ja noch hinterher, halt dein Maul, du Scheißterf. Ja, genau. Super Argument auch. Also warte, die Leute haben gedacht, dass sie da irgendwie transfeindliche Äußerungen machen würde oder könnte oder hätte gemacht so und deswegen eskaliert es so? Okay, cool. So, auf jeden Fall ist das verhältnismäßig. Klasse. Pre-thought crime ist das. Die wussten, da würde jemand transfeindlich sein. Auch wenn eigentlich hinterher keiner transfeindlich war, haben alle Skalen und alle Diagramme haben gesagt, es wird was transfeindlich passieren. Und die wissen es nun mal auch, die Transaktivisten. Die haben ja den Einblick. Eine vorgefertigte Geschichte, wie sie eben an den Schulen die ganze Sozialkunde machen oder an den Unis dann eben immer behaupten, die Männer sind so böse oder was weiß ich, die bunten Menschen eben, die Zahlen, Buchstaben, Menschen alle gut und so weiter. Also das ist doch eh alles nicht ganz richtig, soll ich sagen. Das ist doch von vornherein. Ja, aber Gewalt macht es noch griffiger, noch, ja, das macht noch mehr Spaß. Und ich wette, all die Leute, die das so gemacht haben, die sind dann am Tag so nach Hause gegangen und haben sich richtig gut gefühlt, weil, ja, die haben den Campus beschützt, ja, das große Wohl, die haben den Frieden aufrechterhalten durch Krieg. Sehr schön. Wir haben nachts gesagt, hier Sophie Scholl und hier Dingens, keine Ahnung, Mahatma Gandhi, ihr zwei und ich, wir drei haben die Welt wieder mal gerettet. Ja. Bah. Narzisstisch bis zum Die hätten auch einfach nur mit Worten oder mit Schweigen einfach das ganze Ding einfach so, ja, kritisieren können, ja. Aber stattdessen gehen die halt hin und wirklich so mittelaltermäßig so aus dem Dorf treiben. So. Das ist mittlerweile auf so vielen Ebenen, wo so Dinge behauptet werden. Dann gibt es da auch irgendwie doch, dann sind die Reichen sind irgendwie gemein und die anderen sind irgendwie nur Opfer und so weiter der Umstände, tralala. Das ist auch alles nicht ganz richtig. Alle sind nur Opfer auf der Seite und alle sind Täter auf der anderen Seite. Ist doch wie ist Pispas halt. Ne? Der Tag hat Struktur, wenn man weiß, wo der Feind steht. Ja, weiß man denn da, wo der Feind steht? Also, ja. Naja, überall, wenn jemand sagt Schande. Nein, aber oder Fragen stellt oder so, ist das ein Feind. Wenn er nach Beweisen fragt, wenn er nach Fakten fragt, all diese patriarchalen Dinge halt. Ja, oder nach, was weiß ich, vielleicht sogar nach Gnade oder sowas. Das ist alles für Das Problem sind nicht einfach nur Feindbilder, sondern eben die Verbindung, dass wenn Feind, dann schlagen. So, dann nicht reden. Dann so Plattformen verbieten. Und das ist schon lustig, wie sich das gewandelt hat. Im Endeffekt haben die Linken ja früher sowas gemacht. Die haben dann blockiert oder haben irgendwie Kundgebungen gemacht als Gegenkundgebung oder so. Und heute sind sie im Endeffekt die Westboro Baptist Church, die um die anderen Leute rumstehen und sie anbrüllen und ihnen sagen, dass sie in die Hölle kommen oder in die Klimahölle oder in die Transhölle oder was weiß ich wohin, weißt du? Ja, aber das wäre wenigstens, weißt du, noch reden, weißt du, Worte und so. Und nicht Bedrängungen und Schneeball werfen und halt einfach angreifen. So. Ja, man denkt einfach, dass vor der Gewalt da vielleicht die Auseinandersetzung kommt oder so erstmal, ne? Und das passiert eben einfach irgendwie nicht mehr. Ja. Das ist dann so festgefahren halt. Saleratus hat es schön zusammengefasst. Wer sich als Opfer fühlt, bestimmt, wer Täter ist. Das passt sehr gut. Ja, nur so kein Zustand halt so. Das hat halt einfach noch so einen Beigeschmack von Selbstjustiz, weißt du, und das ist halt das Ding. Also die Leute wollen irgendwie Aktivisten sein, das ist ihre Identität, und dann suchen sie sich Feinde, mit denen sie dann aktivistisch vorgehen können in ihrem autoritären Maße. So. Ja, und wenn man das nicht irgendwie blind dann noch durchzieht, sondern danach guckt, dann muss man das vielleicht zurückziehen, und das will man ja gar nicht, ne? Man möchte sich ja gerade ein bisschen austoben vielleicht, weiß ich nicht genau. Kommt sich auch noch dazu bei manchen. Jupp, jupp, jupp. Ja, auf jeden Fall haben sie ja auch das konspiratorische Manifest in Connewitz verhindern versucht. Konspirationistische. Konspirationistisch, meinetwegen. Weil Kritik an Corona-Maßnahmen in der dortigen linken Szene als undiskutierbar und faschistisch gilt. Von der Uni Leipzig. Kritik an Ja. Corona-Maßnahmen ist faschistisch. Wie dumm seid ihr? Wie saudumm und nichts verstanden. Oh Gott. Kritik. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, es wäre irgendwie besser, wenn man da eine andere Struktur von den Maßnahmen hätte oder es besser durchgeplant hätte, Ja. das ist ja schon Kritik so. Und Faschist. das ist faschistisch oder Faschist. was? Junge, das ist eine Ausnahmesituation gewesen, auf die keiner vorbereitet war. Okay? So, da Ja, ist das dazu muss man sich doch aber faschistisch. so grundsätzliche Sachen auch verdrehen. Dass man schon den Faschistenbegriff verdreht oder irgendwie sowas. Also das Ja, ist doch dafür natürlich. nötig, Das ist doch ne? das Wichtigste, Völlige, dass du die Partei hat so lange dran gearbeitet, bis die ja. Leute sich nicht mehr über die Sachen unterhalten konnten. Und dann hatte sie ihre Macht vollendet. An der Uni Leipzig kam es zur gleichen Zeit zu Protesten gegen ein philosophisches Seminar, weil auf der Lektürenliste das Buch Natur und Gender, Kritik eines Machbarkeitswahns Davon hatten wir von einen. Haben wir darüber gesprochen vor 3 oder 4 Wochen über die Geschichte in Leipzig? Ach, kann ich mich dran erinnern. Ja, Sondern auf das jeden habe ich mit. Fall von einem Herrn Türke aufgeführt war. Das Buch Eine kritische Theorie über der Gegenwart wurde als transfeindlich abqualifiziert. Ja, total. Ist die Scherne Kritik alles an über das. einen einzigen Aber transfeindlichen Kamm? Machbarkeitswahn ist auf jeden Fall ein sehr passendes Bild. Also das kann ich mir gut Könnten wir nicht mal vorstellen. gucken, ob wir bei Adorno irgendwas Transfeindliches finden oder was man so auslegen kann? Und dann bringen Gute wir das in Idee. Umlauf Findest du mit und Sicherheit. dann wird Adorno deplattformt. Das wäre doch lustig eigentlich. Da Der könnten wird wir doch uns. sowieso schon deplattformt als alter weißer Mann, oder nicht? Ja, aber er komplett, weißt du, dass die kritische Ja, es Theorie geht in ja nicht. Wir Ungnade haben ja fällt schon und. die neueren Apostel von Crenshaw und so. Ach so, du meinst, man braucht die Originale schon gar nicht Ja, mehr. Man braucht die nur brauchen noch wir die nicht billigen mehr. Kopien. Die brauchen wir alle nicht mehr. Ey, die sind nicht billig, die sind schwarz, okay? Schwarzkopien. Ja. Ja, dieses hier, also ich meine, man könnte natürlich jede Woche lauter Argo-Nerd mit reinnehmen, machen wir im Regelfall ja nicht. Aber der Aber ist auch wirklich gut das gewesen. hat es wirklich abgeschossen. Also, das ist, glaube ich, so mein Favorit bisher. Hier haben wir den Herrn Balliert oder so ähnlich. Belkert. Belkert, ja, ich kann Nee, das leider schlecht lesen, Belkert? weil es so Ich kann klein es auch. ist. Beikert, glaube Das ich, ist auf heißt jeden er. Fall im Interesse der Allgemeinheit, würde ich es begrüßen, wenn bei Beleidigung, in Klammern blöde Kuh, Strafantrag gestellt wird. Mögliche Folgetäter und Trittbrettfahrer werden dadurch abgeschreckt. Was für einige Teilnehmer, Doppelpunkt innen der Sitzungsversammlung, den Stresslevel senken könnte. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite eine Frau Taufenbach von der Welt, glaube ich, irgendwie Praktikantin oder so. Sagt ein alter Bekannter, diesmal klebt die andere Hand. Und da sehen wir den Herrn aus der Elbphilharmonie, der da jetzt auf der Straße geklebt ist und darunter den Herrn Beikert So. Beilert oder wie auch immer er heißt, sagt: Was willst du, hässliche Kuh, uns damit sagen? Und dann jemand anders, der sagt: Das ist eine Art von Kommentar, die niemand braucht, wenn unsere Argumente nicht überzeugen. Nutzen auch Beschimpfungen nicht. Die letzte Generation sorgt für Aufmerksamkeit, aber wir müssen überzeugen. Und dann Antwort darauf ist: Sie ist halt eine hässliche, dumme Kuh. Ich kann nichts Noch ein dafür. Stück Information, das vielleicht nicht so sofort auffällt, ist, dass zwischen dem ersten und dem zweiten so Screenshot 2 Monate vergangen sind. Das heißt, 2 Monate bevor er gesagt hat, sie ist ja eine hässliche, dumme Kuh, hat er buchstäblich fast auf den Tag genau gesagt, ja, das ist, sollte Strafantrag gestellt werden. Ich hoffe, jemand hat Für Strafantrag blöde Kuh. gegen gestellt halt. Ja, okay, aber er Das. hat dumme Kuh gesagt. Hässliche Kuh, das ist schon was anderes. Ja, in seinem ersten Tweet ging es um blöde Kuh, Aber okay? ist hässliche, dumme Kuh nicht zweimal? Na komm, Also das ist mehr, doch also das eins gleiche wie mehr wie blöde du? Kuh. Du sprichst da mit Sprache einfach nur im Kreis herum, okay? Das sind Hallo, dumme Kuh ist das gleiche wie blöde Kuh. verschiedene Herr Worte. Nein, ist es Linguistiker. nicht. Das sind Doch, andere Buchstaben. dumm oder blöd ist das gleiche. Aber bedeutet das nicht dasselbe? Wir haben ja jetzt einen Linguisten hier. Der ja, wenn ich sage, du hast das dumm ausgedrückt oder du hast es blöd ausgedrückt. Ja, blöd ist und dumm sind verschieden, ja. Das kann man nicht vergleichen. Ja, blöd ist eine kleine Steigerung, aber ja. Lass uns einfach nicht mehr drüber reden. Vielleicht irgendwo dazwischen was anlegen, wie Blum oder Död. Blum de Buh. Döm. Hässlich geht auf jeden Fall zu weit. Ja, das ist klar. Hässlich geht zu weit, finde ich. Das geht nicht mehr. Ich finde, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Kann ich bestätigen. Ja, viele Jahre haben wir es beobachtet. Jetzt soll es tatsächlich passieren, weil es ja auch im Koalitionsvertrag schon drin stand. Das Demokratiefördergesetz. Wahnsinn. Heil Demokratie. Wahnsinn. Die Demokratie wird jetzt ich lese da gerade Bundespressekonferenz. Bundespressekonferenz, müsste die nicht von der EU inzwischen auch verboten werden, weil die lässt ja auch manche Journalisten nicht rein. Tja. So wie Twitter, oder? Aber das hat ja alles richtige Gründe gehabt. Das sind Verein. Ja, vielleicht hat aber der Elon Musk doch auch richtige Gründe. Nee, das ist ja Hausrecht. Das ist aber kein Verein, der darf das nicht. Ist ja böse, wenn der sein Hausrecht hat, ist ja böse. Nein, darf es nicht. Ein Verein darf das, aber eine echte Firma, die darf das nicht. Ja, ist glaube ich schon ein bisschen was dran. Ja, ist glaube ich schon echt ein bisschen was dran. Wir haben die Leute auch immer gesagt, die Leute sollen woanders heulen, weil eine Privatfirma kann sich aussuchen, mit wem sie Geschäft haben. Ja, das eine sind ja Journalisten nein. Und das andere sind ja rechte Böse, wissen wir ja. Ach so, so. Habe ich das schon Binder wieder durcheinander gebracht. Mit Bindler und Taylor Lorenz und so, das sind richtige Journalisten und die anderen sind böse, böse Rechte. Der Thilo Jung erstmal. Ja, der Thilo Jung hat hier aber eine gute Frage gestellt. Deswegen habe ich hier auch hingespult zum Thilo Jung. Also er hat eigentlich zwei gute Fragen gestellt. Die erste, die ich jetzt übersprungen habe, da geht es um die Client-Scan-Chat-Kontrolle, wo unsere Innenministerin behauptet hat, naja, Client-Scan, das ist ja nicht bei den Leuten selber. Wir wollen uns ja irgendwelche Webseiten angucken wegen Kinderschutz. Also im Endeffekt die von der Leyen-Nummer. Aber ja, also der Begriff Client sagt ja aus, dass es nicht auf dem Server ist. Also ja. Es ist ja auf dem Client. Also es ist ja im Endeffekt auf dem Endgerät. Also ja, erschließt sich nicht so ganz. Mhm. Und die zweite Frage, die hören wir jetzt. Frage. Fördert eigentlich die letzte Generation unsere Demokratie? Herr Haldenwang, unser Verfassungsschutzpräsident, hat ja gesagt, dass die letzte Generation die Funktionsträger zum Handeln auffordert und damit zeigt die letzte Generation, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert. Also fördert die letzte Generation unsere Demokratie? Ich verstehe, dass die letzte Generation ungeduldig ist. Auch ich hätte mir andere Ergebnisse vorstellen können. Und auch ich weiß, dass wir derzeit mit unseren Maßnahmen noch nicht wirklich die Ziele, die wir haben, gemeinsam erreichen. Und ich kann nachvollziehen, dass es da eine gewisse Verzweiflung auch gibt, gerade aus Perspektive der jungen Generation, die ja nur wissen sozusagen, was es bedeutet für sie 2050, wie alt sie dann sind und wie alt andere Menschen sind oder vielleicht auch nicht mehr auf dem Planeten sind. Aber trotzdem ist es richtig, dass dort mit dass dort eben durchaus Mittel gewählt werden, die jetzt ja zu entsprechenden Durchsuchungen geführt haben in Bezug auf den Fall Schwedt und auch die eine oder andere Klebeaktion auf Autobahnen ist ja auch strafrechtlich ordnungswidrigkeitsmäßig unterschiedlich zu bewerten. Mein Eindruck ist, dass die große Zustimmung und Unterstützung, die die Klimabewegung hatte, die Fridays for Futures hat, dass diese solche Aktion jetzt sich nicht verbessert hat. Das ist erstmal sozusagen eine politische Einschätzung. Und zu den rechtlichen Einschätzungen muss ich klar sagen, irgendwelche hysterischen Ausrufe von Klimaraff und so sind völlig daneben und völlig überzogen. Auf der anderen Seite sind aber diejenigen, die eben natürlich mit Grenzüberschreitungen spielen, tun das dann ja hoffentlich auch in dem Bewusstsein, dass sie Grenzüberschreitungen machen, die dann entsprechend auch geahndet werden. Und die genauen Geschichten in Bezug auf Schwedt und so weiter, die werden wir sicherlich uns alle miteinander jetzt nochmal anschauen. Da hat es jetzt entsprechende Untersuchungen gegeben. Und jeder einzelne Fall muss natürlich einzeln entsprechend bewertet werden, entsprechend unserer Rechtsordnung. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert. Weil ja, danke, ich auch nicht. Nicht die Bohne, verstanden, was sie gesagt hat. Die letzte Generation, ich würde nicht sagen, dass sie automatisch die Demokratie fördert, weil sie derzeit Grenzüberschreitungen macht und mit unserem Rechtsstaat spielt. Und deswegen bin ich schon der Meinung, unser Rechtsstaat hat andere Möglichkeiten und es gibt auch andere Möglichkeiten der Protestformen. Und wie jetzt jede einzelne Protestform zu bewerten ist, wie gesagt, da gibt es eben ja Unterschiede, wie der Fall Schwedt beispielsweise im Verhältnis zu Autobahnklebern zeigt. Und deswegen würde ich diese pauschale Äußerung, die Sie getan haben, der würde ich mich nicht anschließen. So. Aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Gibt es weitere Fragen? Ja, verzweifelt. Ja, Antworten sind doch alle gegeben worden, glaube ich. Ich verstehe, sie sind alle verzweifelt. Und dann kann man auch schon mal nicht die Demokratie so richtig fördern, wenn man verzweifelt ist. Das hat einen Moment gedauert, bis der NPC irgendwie die Floskeln nachgeladen hatte. Ja. Ja, das stand nicht im Skript. Diese Fragen standen nicht im Skript. Und insofern hat der Thilo Jung hier. Ich musste erstmal auf den Knopf im Ohr horchen, was der sagt. Erstmal was zusammenschwurbeln. Man kann ja nicht direkt sagen, ja, ist alles prima. Ich bin ja von den Grünen, von daher Kulturkampf auf allen Ebenen, bitte. Geht schon klar. Ja. Hätte man jetzt eigentlich auch noch nachfragen müssen, was denn mit dem Geld ist, was sie kriegen, um sich da wieder rauszuboxen. Und ja gut, Justizministerium ist ja noch mal was anderes, das müssen wir vielleicht auch mal fragen, was mit diesen ganzen Richtern ist, die da alle sagen, so ja, ja, ist alles gerechtfertigt. Ja, also generell Demokratiefördergesetz, das war jetzt eigentlich hier nur so ein Einschub. Diese Frage jetzt auch schon relativ am Ende von der ganzen Sache. Ich habe mir natürlich das komplett durchgeguckt. Das sind 48 Minuten, also es wäre jetzt eher so Sonderstream-Dings, wenn man sich jetzt das alles anschauen würde. Deswegen sage ich nur mal so ein paar Eindrücke, die ich da hatte. Was sie jetzt im Endeffekt machen wollen, ist, sie wollen, warte mal, der da rumknispelt, sich muten, danke. Sie wollen ein Gesetz machen. Gesetz macht ja der Bundestag und in diesem Gesetz soll dann aber drinstehen, dass die Bundesregierung, was ja nochmal was anderes ist, dann halt selber dann bestimmen kann, was sie jetzt so für demokratieförderungswürdig erachtet, um das dann selber zu machen. Also es ist nicht mehr so wie jetzt beim Demokratieleben, dass jetzt das Familienministerium, weil da liegt es ja auch, und das war auch ein ganz interessanter Aspekt. Die Frau Paus hat nämlich gesagt, dass das jetzt aktuell auch auf junge Menschen begrenzt ist, dieses ganze Demokratieleben-Ding. Also diese ganzen Sachen, die sie jetzt haben an Förderung, Demokratie, Leben, sind alle im Bereich von Jugendarbeit angesiedelt. Oh mein Gott. Angeblich. Oh und, mein Gott. Ja, das kann ich mir mal vorstellen. Das ist ja dann diese Finanzierungsbegründung teilweise, ne? Ja, außerdem, es ist ja auch das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Und ja. Deswegen, ich habe mich sowieso schon gefragt, warum das halt da jetzt ausgerechnet ist, weil zum Beispiel die politische Bildung, und die wollen sie auch mal fördern, die ist ja im Innenministerium angesiedelt. Und die Frau Faeser war auch dabei, die saß links daneben bei Frau Paus. Und ja, auf jeden Fall mit dieser neuen Sache ändert sich das dann. Also die Demokratieförderung ist dann nicht mehr nur für die Jugend vorgesehen, sondern die Bundesregierung kann dann auch Dinge tun, die für an Erwachsene sich richten. Also Erwachsenenerziehung betreiben. Hurra! Na, das brauchen wir alle. Wir sind ja alle so blöd und jetzt ist es endlich mal Zeit, dass die Bundesregierung Chris, Erwachsenenerziehung, das ist dann Propaganda, kannst du dann ruhig sagen. Und schönen guten Abend, hallo alle. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Mindestens 20-30% Verspätungszeit rechnen, wenn ihr reist. Junge, wir sind hier im Weltall. Die Deutsche Bahn hat keine Verbindung ins Weltall. Was machst du? Ja, aber Ebel musste ja erstmal zum Launch Center auf dem Cape Canaveral. Genau. Nee, wir haben ja die Piraten haben uns ja glücklicherweise den Fahrstuhl gebaut. Ja, stimmt, ja, die Progressiven. Hm? Ihr seid auch alle einfach Orbiters. Aber sie haben uns mit dem Angebot beschissen und deswegen sind wir jetzt gegen die Progressiven. Wir sind Orbiter ohne Zucker. Ja, auf jeden Fall das Demokratiefördergesetz. Ja, war da noch was Interessantes? Ach ja, genau, es gab auch die Frage, habe ich mir leider den Timecode nicht notiert, weil die Reaktion war sehr schön von den Leuten. Die Frage nach der Extremismusklausel hat dazu geführt, dass Frau Paus und Frau Faeser erstmal gelacht haben. Also richtig so, Extremismusklausel, das brauchen wir doch nicht. Nein, nein, nein. Und die Fragen von den Journalisten waren bis auf wenige Ausnahmen, also wie der Jung hier und der nach der Extremismusklausel gefragt hat, war das eigentlich nur immer dieses, ja, die Initiativen beschweren sich seit Jahren, dass sie jedes Jahr wieder ihre Fördergelder beantragen müssen. Was haben sie denn jetzt getan, damit das nicht mehr nötig ist? Leute, die Unterstützungsleistungen vom Staat bekommen zum Lebensunterhalt, müssen das jedes Jahr neu beantragen, ja, liebe NGOs, so fuck off. Wie können wir denn sicherstellen, dass es auch in Zukunft ausreichend Mittel und... Also das waren so die Fragen von ARD. Ja, können sie eben nicht so richtig sicherstellen, weil ja auch mal eine andere Regierung ans Ruder kommen könnte, ne? Ja, das Lustige ist ja jetzt, dass dadurch, dass sie das ja jetzt so formuliert haben, die andere Regierung dann sofort machen kann, was sie will. Also die können dann sofort sagen, okay, unsere Idee für Demokratieförderung ist folgendes und können das einfach machen. Weil das ist ja Sinn und Zweck von diesem Gesetz, dass sie jetzt nicht mehr den Bundestag zustimmen lassen müssen über irgendwelche Dinge, die sie fördernswert erachten, sondern dass direkt die Regierung das selber entscheiden kann, halt mit Exekutivkraft einfach entscheiden und dann wird es getan. Spannend, oder? Ich glaube, wir müssen eine NGO gründen. Ja, vor allem ist es ja auch öfters so, dass solche geschaffenen Bildungsapparate im Staat ja eigentlich dazu führen, dass dann auch oft Stimmung für gewünschte Gesetze gemacht wird. Also im Sinne, dass dann wie so ein Puppenspieler der Staat Geld ausgibt, um sich dann von sich selber beraten zu lassen, um das umzusetzen, was er sowieso vorhat. Also, ja, das ist bei diesen ganzen Organisationen ist das ganz schlimm so. Sie geben jetzt auch wieder mehr Geld an Hate Aid. Da haben sie sich extra mit gebrüstet. Der Böhmermann kostet ja Gott sei Dank nichts extra, ne? Der macht das so. Da gibt es ja auch, gibt's ja auch nichts Einseitiges als diese Scheiße. Da hat schon jemand irgendwas gehört, dass irgendwie ein AfD-Politiker oder so sich von Hate Aid hat irgendwie. Die haben nicht Prozess mal dem Drachenlord geholfen. Ja. Und ich meine, es ist an sich schon eine ziemliche schäbige Angelegenheit. Ich meine, ich war gestern mit meiner Tochter im Kino und da kam Werbespot für Amt für Soziales für das Lieferkettengesetz, wo ich mir auch dachte, Leute, ihr habt schon Arschhaare geraucht und zwar ziemlich viele davon. Vom Kinderfilm irgendwelche Armutspropaganda zeigen und sagen, ich möchte, dass meine Arbeit endlich fair entlohnt wird. Also, Ebel, sorry, aber... Woher hast du Erfahrung, was zu viele Arschhaare rauchen macht? Was ist zu viele Arschhaare? Das habe ich in der Apothekenrundschau gelesen. Welche Qualität von Arschhaaren muss sein? Ich habe eine Wette verloren, als ich 17 Jahre alt war. Und ich möchte den Fake News im Chat entgegenwirken. Abel ist nicht Messi und hat heute nicht mit dem Elfmeterschießen gerechnet, Utica. Und Abel hat auch keine Arschhaare geraucht. Aber damit haben wir ja auch die Breaking News sozusagen, eine ethnisch homogene Mannschaft ist Weltmeister geworden. Homogene? Ich freue mich für Argentinien. Ich war mal wieder dran. Cool, oder wie? Buenos dias, Argentina. Argentina. Und hier wäre ein Cartoon von der Polizeigewerkschaft. Deutsche Polizeigewerkschaft. Beweislastumkehr. Sie sind eine Hexe. Nein, bin ich nicht. Dann beweisen Sie mir das Gegenteil, Ich sagt fand Engel heute zu den Einwurf Hilser. ganz gut auf Twitter, dass hier da hat jemand gesagt, naja, nach den Vorgängen mit der Korruption im EU-Parlament könnte man ja sagen, man muss eigentlich allen Politikern jetzt erstmal Korruption nachsagen und sie sollen uns bitte das Gegenteil beweisen. Ja, aber sie ist ja Ministerin und also sie hat das ja, hat sie ja dann auch zurückgerudert. Das heißt, sie wusste tatsächlich nicht so richtig, mit welcher Brisanz dieses Thema so Ja, aber nicht belastet ist oder wirklich. so. Das wird doch alles jetzt weiter Scheinbar. verfolgt. Das wird doch jetzt auch mit diesem, diese Woche haben sie doch jetzt entschieden, Whistleblower-Schutz. Da gibt es jetzt einen, also wurde im Bundestag, habe ich mir mal angeschaut, die Debatte war auch eine große Geschichte. War jetzt so ein negativ, also dagegen Kommentar eigentlich nur dieses Ding mit von wegen, ja, es ist so bürokratisch, es ist so viel Bürokratie. Dass jetzt irgendwie alle Betriebe über 50 Mitarbeiter eine interne Stelle für Anonyme, also gerne auch Ja, das kann ja vielleicht Anonyme. so weitergehen, aber man muss doch irgendwie sich klar sein, dass es da so eine Art, dass es das ein Presseecho gibt, wenn man solche Sprüche macht. Und das war ja offensichtlich nicht klar. Und da frage ich mich schon, wie naiv die denn, Na, die man hat denn das ja sein im kann an Bundestag so einer als Position. Statement gebracht, dass sie das so haben will. Und die haben das ja auch Ja. schon Jahre vorher schon erzählt, dass sie das gerne so haben wollen. Dass ja die Leute aus dem Staatsdienst ausgeschlossen werden sollen, die so böse sind. Das Thema kommt ja spätestens seit irgendwelchen. Der Höcke ist auch irgendwie Geschichtslehrer oder sowas. Das war doch auch Lehrer, glaube ich. Ja, sie wollen das ja jetzt dann über einen Verwaltungsakt machen oder so. Das ist auch nicht so weit das möglich. Das ist auch rechtlich nicht viel sauberer, ne? Als hier so eine, als das, was Sie da sich vorstellten bisher, so ein Ausschluss aus den Verwaltungen, dem öffentlichen Dienst und so. Ja, ich kann es mir halt gut vorstellen, dass in Zukunft dann die ganzen Linksextremisten, die du da hast, die dann halt sich bestärkt fühlen und dann halt losgehen und alle Leute, die ihre Macht in Voll die Frage stellen, Gesinnungspolizei. alle Leute, die ihre Das. Macht in Frage stellen, erstmal anschwärzen, anonym. Ja. Und sich gegenseitig dann irgendwie ankacken, ganz genau. Irgendwie Mitarbeiter aus dem Kindergarten oder sowas. Also öffentlicher Dienst eben. Ne? Da gibt es auch eine ganze Menge Leute. Das ist ja nicht alles nur Beamte. Naja. Ja, was war jetzt mit diesem anderen Gesetz? Muss man noch sagen? Mit dem Hinweisgebergesetz hatten Sie das doch, hatten Sie doch auch letzte Woche gesprochen, ja, das habe ich ja auch gesehen. Und das ist doch ähnlich fragwürdig, ne? Also doch, wie war das denn mit dem Hinweisgebern? Das reicht dann, ein Hinweisgeber hat auch Schutz, wenn es der Chef ist oder irgendwie sowas, ne? Innerhalb der Verwaltung und so. Ja, naja, sie haben es halt so wegen irgendwelchen Cum-Ex-Geschichten und so halt, ne? Dass die Leute irgendwelche Hinweise geben können. Und die haben das natürlich so argumentiert, dass das ja auch für die Betriebe total gut ist, dass sie dann die Hinweise kriegen, wenn irgendwo irgendwas Falsches läuft, wo ich mir immer denke, der Fisch stinkt vom Kopf her, oder? Naja, gut, Also. aber das öffnet ja auch Tür und Tor für die üblichen Leute, die sich für Whistleblower halten und dann sagen: Ja, Wie beim letzten Denunzianten. Diversity und Equity Meeting bin Ja. ich fast misgendert worden oder ähnliches. Ja, genau, Ja. weil die auf das allgemeine Das ist dann ein Gleichstellungsgesetz Whistleblower. zielt es natürlich auch ab, ne? Also nach Verstößen nach dem allgemeinen Gleichstellungs- oder Gleichbehandlungsgesetz heißt es ja, ich sag immer Gleichstellung. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, so heißt das Ding. Ne? Und ja, da zieht es ja auch drauf ab. Und wenn sie dann da erstmal ihre Grundgesetzänderungen für sexuelle Ausrichtungen da drin haben, dann gute Nacht. Also. Und spätestens dann Ja. können sie da auch Dann bist du dran beim Misgendern auf jeden Fall. Ne? Nicht sehr sagst, dann hast du ein Problem. Zu dem einen Kollegen. Ja, hier haben wir mal, normalerweise haben wir es ja so, Sachen schwappen vom einen, von der einen Seite des Teichs zu uns und dann gehen sie uns hier auch auf den Sack. Hier haben wir mal eine meiner Meinung nach umgekehrte Geschichte. Ich weiß nicht, wo Weiß diese Info sonst herhaben will, als aus den üblichen Schmonzetten der Amadeo Antonio, weil dieser Artikel in der Weiß liest sich fast genauso wie die Vorwürfe, die Amadeo Antonio halt Steam gemacht hat. Es werden teilweise die gleichen angeblichen Nazi-Gruppen oder Nazi-Gruppen auf Steam erwähnt. Und die haben halt eine Senatorin, Maggie Hassan aus New Hampshire, die halt jetzt mal ein bisschen Öffentlichkeit braucht anscheinend und halt einen Brief an Gabe Newell geschrieben hat und gesagt hat, warum erlaubt ihr? Und da wird natürlich auch wieder schön durcheinander gerührt. Da wird gesagt, Steam hat eine große Präsenz gegenüber den Usern und deswegen unterstützt ihr damit halt Neonazis, Extremisten, Leute, die an Rassenüberlegenheit glauben, Misogynisten und andere hasserfüllte Gedanken. Ja, alles schön in einen. Nazis und Leute, die irgendwie andere hateful sentiments haben, was ja alles sein kann. Also, you're a liar, you suck, so zum Beispiel reicht ja schon. Valve sollte natürlich Schritte unternehmen, gefährlichen Content und schädlichen Content zu entfernen. Vor allem, weil wir ja wissen, um die enge Beziehung zwischen Online-Kommentaren und Gewalt in der echten Welt. Und dann kommen natürlich die ganzen Geschichten über Leute, die Amok gelaufen sind. Und dann kommt halt eine merkwürdig deutsch anmutende Diskussion über diese Symbole. Ich weiß gar nicht, ob die in Amerika oder so, ob die auch HH oder 1488 überhaupt in der Form haben. Nicht, dass ich ob wusste. Ob die das so benutzen oder ob das da jemand benutzt. Ja, aber die 14 Worte sind doch auf Englisch, oder? Ja, okay, stimmt. Die 14 Worte, ja, okay. Aber ja, okay. Aber die Swastika ist nicht verboten, weil ich weiß, in Amerika. Nö, natürlich nicht. Die haben doch, die haben da Castle Blues Brothers nicht gesehen oder was. Waren die 14 Worte nicht die Turner Diaries? Dachte ich. Irgend so ein Neonazi, der einen Roman über Rassenendkampf tralala geschrieben hat. Kann sein, dass das daher kommt. Naja, auf jeden Fall hat sie auch noch Screenshots mitgeschickt und bittet Gabe jetzt halt irgendwie da was zu machen. Der DHS, was ist das? Domestic Health Service announced that it would spend $700,000 um Radikalisierung in Gaming zu erforschen. Und aber ich... Anti-Defamation League ist natürlich mit dem. Aber schau mal, bei deiner vermuteten Verbindung zur AA-Stiftung, das macht ja eigentlich auch total Sinn. Guck mal, du bist ein Journalist bei Weiß, du musst Artikel raushauen. Und wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, kannst du dich halt auch von einem Aktivisten aus einer NGO beraten lassen, der dir vorkaut, welche Talking Points du raushauen musst. Und boom, easy, musst du weniger arbeiten. Also ich kann das schon verstehen, dass das vielleicht noch nicht mal mehr unbedingt selber mit der Anschauung zusammenhängt, sondern also sogar noch eine simplere Erklärung hat, wie ja, es halt, ich muss weniger arbeiten, easy. Also, ja, und danke an den Tannhäuser geht im Chat, DHS ist natürlich Department of Homeland Security. Ja. Also, Spiele, schlimmste auf der Welt, alles Nazi. Weil ein paar Idioten mit irgendwelchen dummen SS-Zeichen da rumhampeln. Ja, yeah, so much, wollte ich gerade fragen, wie viel ist denn so much? Also, ist das wirklich so much? Oder also, du kriegst sie nicht zu Gesicht, wenn du sie nicht suchst. Ja, genau. Ja, Frau Faeser möchte den Afghanen nicht nach Afghanistan abschieben, was zum Teil vielleicht richtig ist, aber bei einem überführten und auch bereits abgesessenen Straftäter dann vielleicht nicht mehr so. Ob das dann alles so schlimm ist. Ja, wirklich genau, der hatte eine Vergewaltigung gemacht und zwar auch in Ila-Kirchberg. In diesem Ila-Kirchberg, ja. Ja, genau. Vor Jahren hat schon, hat 2 Jahre Strafe gekriegt, von denen er, glaube ich, einen abgesessen hat oder so. Ja. Und schon nicht so viel, ne? Ja, wollen sie es abschieben und das Tollste war ja irgendwie der letzte Absatz, wenn ich mich richtig erinnere. Die Werbung bei Emirates, also bei der Fluggesellschaft, die da schon wieder nach Afghanistan fliegen, klingt so, es kann schon sein, dass der Strom mehrfach ausfällt, aber die quirlige Energie von Kabul ist ein guter Ersatz. Kabul, die Hauptstadt, ist immer noch im Aufbau begriffen. Aber dies geschieht mit einem überraschend schnellen Rhythmus. Dazu kommen neue Hotels und Restaurants und ein überall spürbarer, aufkommender Optimismus. Auch sie können etwas Erholung tanken, indem sie durch die elegante Moschee zwischen Obstbäumen und Wasserläufen spazieren gehen. Herrlich. Ja, das ist Werbung von Emirates Fluggesellschaft für Flüge nach Kabul, wo wir keinen hin abschieben können, weil es da ja so schlimm ist. Ja, und ich jemanden, der ein Kind missbraucht hat. Natürlich und das die Kirsche auf dem Ding ist ja, dieser Typ kommt aus dem gleichen Ort, wo vor einer Woche oder 2 Wochen halt diese, dieses Mädchen erstochen worden ist. Und der durfte da wohl auch wieder hingehen nach seinem Gefängnisaufenthalt. Ich meine, gut, das ist halt unser Rechtssystem. Danach hast du deine Straße. Das war auch der Typ, der irgendwie Polizeischutz haben wollte oder so, ne? Nein, Oscar Wilde-Fan, ich gehe nicht davon aus, dass es in Kabul Schweineschnitzel in Restaurants gibt und auch kein gepflegtes Pilz vom Fass. Naja, aber der Kommentar war ja auch, dass das wohl sein kann, dass es das eben eine schlimme Gegend ist oder so und die Werber da von der Fluggesellschaft nicht recht hatten. Aber dass es eben auch nicht sein kann, dass man solche Leute hier dann dauerhaft noch drin behält. Ne? Eigentlich ist das einer, der zum Abschieben bereitstehen müsste. Remo-Demo in Berlin. Eigentlich eine gute Nachricht zuerst, habe ich gedacht. Die Gegenstände aus dem grünen Gewölbe in Dresden sind zu großen Teilen wieder da, großteils auch unbeschädigt. In der Nacht auf Samstag wurde da wohl einiges sichergestellt. Was dann hinterher rauskam und was mich nicht so positiv stimmt, ist, dass das wohl Teil eines Deals ist mit der Justiz. Da sollen also Leute kürzer ins Gefängnis gehen oder andere Vorteile haben, dafür, dass sie ihre Beute herausgegeben haben. Weiß nicht, ob das Usus ist, könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube schon. Im Endeffekt ermutigen wir diese Leute ja, das weiterzumachen. Wenn sie wissen, sie können halt 3 von ihren Cousins, gehen halt mal ein Jahr in den Knast, dafür kriegen sie einen Erlös irgendwie von so und so viel 100.000 Euro, kann man das ja öfter mal machen. Warum man diesen ganzen Clan nicht einfach in den Flieger setzt und nach Hause schickt. Keiner weiß es. Ich bin froh, dass die Sachen wieder da sind. Noch lieber wäre mir gewesen, wenn das Keltengold wieder da gewesen wäre, ganz ehrlich, weil hier dieser Firlefanz da, Preußisch Gloria, ist nicht so mein Ding. Ältere Sachen mag ich lieber, aber ja, man kann ja noch hoffen. Ja, und jetzt kommt mein Lieblingsartikel in dieser Woche. Danke an, ich glaube, Nana heißt der Account auf Twitter, der den gepostet hat und wo ich mir den geklaut habe. Nicht jedes Spielzeug ist harmlos. Bei bestimmten Puppen und anderen Objekten können sich rassistische Stereotype verstecken. Wie, wo, hinter denen im Wagen? Oder? Das wird in der aktuellen Ausstellung Spielzeug und Rassismus im Spielzeugmuseum in Nürnberg gezeigt. Wir haben mit der Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin Mascha Eckert darüber gesprochen, woran man rassistisches Spielzeug erkennen kann und warum es wichtig ist, darüber zu sprechen. Boah, wenn man das in der Ausstellung nicht erkennt, ne? Dann weiß ich aber nicht. Also, rassistisches Spielzeug vermittelt Kindern ein abwertendes Bild von schwarzen Menschen. Das geschieht meist unterbewusst, so Eckert. Es existiert aber auch rassistisches Spielzeug, das andere Gruppen diskriminiert, wie etwa anti-asiatisches Spielzeug. Früher, als noch Toys R Us gab, war das ja eine Riesenabteilung auch. Anti-asiatisches Spielzeug, rassistisches Spielzeug, gab es für jedes so einen eigenen Gang. Die kleine Nazi-Ecke. Rassistisches Spielzeug habe sich aus der Kolonialzeit heraus entwickelt. In dieser Zeit waren rassistische Stereotype stark verbreitet. Ja, das stimmt. Damals hat man da noch relativ krasse Sachen. Okay. Ein Beispiel für rassistisches Spielzeug sei eine schwarze Puppe, die mit einem Leopardenlendenschutz gekleidet sei. Sie schreibt hier übrigens Lendenschutz, was ich sehr lustig finde. Die Journalisten können nicht mal mehr irgendwie die ganzen Worte, die sie haben wollen. Eine Autokorrektur, was für so eine. Lendenschutz. Ja gut, vielleicht beim Football oder so. Traue ich der Autokorrektur auf jeden Fall zu. Diese Puppe entspricht nicht der Realität einer schwarzen Person. Willst du mir damit sagen, du weißt ganz genau, dass es unter den, was weiß ich wie viele, 3 Milliarden Schwarzen auf der Welt keinen einzigen gibt, der ein Leopardending anhat oder was? Sondern dem Bild, das man von schwarzen Menschen zeigen wollte. Da zeigst du mir das Bild, dann gehe ich raus auf die Straße, sehe ganz viele Leute, schwarze Leute in Funktionskleidung oder mit dem Kinderwagen oder in der Regenjacke oder was wird dann die Oberhand gewinnen in meinem Kopf? Der Typ mit dem Leopardenhemd oder die Leute, die da draußen sind? Ja, und dann kommt halt hier das schwarze Peter natürlich. Ja, der schwarze Peter, eine der Karten zeigt einen schwarzen Jungen. Wer diese Karte nicht weitergeben kann, hat verloren. Ja, überlegt euch mal, was das bedeutet. Ja? Ja, ist aber schwarz vor Dreck, ne? Oder? Also ist mindestens so schlimm wie Genozid auf jeden Fall. Also nee, aber du weißt doch, Ebel, Genozid ist erst ganz oben auf der Pyramide. Wir sind jetzt bei Witze und Worte, glaube ich. Witze, Worte und Spielzeug. Und auch problematische Puppen gäbe es weiterhin zu kaufen. Sie geben keine abwertenden Stereotype wieder, machen sich es aber zu einfach. In der Reihe der Marke Babyborn gibt es zum Beispiel eine Ausgabe mit schwarzer Hautfarbe. Aber es reicht nicht aus, eine weiße Puppe schwarz einzufärben, sagt Mascha Eckert. Die Nasen- oder Lippenform oder die Haarstruktur schwarzer Menschen müsste zum Beispiel berücksichtigt werden. Und auch so die Schädelform. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe Schädelvermessungs-Vibes. Aber gut. Spielzeug ist nicht nur zum Spielen da. Erinnert das jemanden an irgendwas? Es bringt Kindern auch etwas über die Gesellschaft bei. Mit Spielzeug begreifen die Kinder wortwörtlich die Welt. Spanien hat deshalb pinkes Spielzeug verboten, weil es Geschlechterklischees bedient. Junge, es bringt den Kindern was bei über die Gesellschaft, aber was genau interpretieren die Kinder selbst und vergessen es dann, sobald sie irgendwie Zucker haben. So. Oder das nächste Spielzeug kommt. Ja. Und dann fliegt das Regenbogen-Einhorn in die Ecke, ich mein, und dann ist man halt mit He-Man unterwegs. Was sollen mir bitte He-Man und Transformers und Pokémon über die Gesellschaft sagen? Yeah. Naja, also dass Autos sich auseinanderfalten können, große Roboter werden, dass du Tiere gegeneinander in Kämpfen antreten lassen solltest. Und was war es noch? Ach so, dass du mit irgendeinem dahergelaufenen Schwert halt der König der Welt werden kannst. Ja, aber das stimmt doch. Stimmt doch alles. Stimmt doch alles. Also was ich unter schwarzer Peter finde, ja, sind die Bilder, sind schwarze Katzen, Schornsteinfeger und von ganz vielen anderen Bildern ein schwarzhautiger. So, und jetzt würde ich den Chris bitte für den maximalen Effekt so auf 70% runter scrollen. Etwas unter 70% kommt eine antirassistische Puppe. Hier haben wir erstmal die rassistische Puppe. Dann kommt der schwarze das Peter. Ist die antirassistische? Genau. Bald kommt die antirassistische Puppe. Noch nicht, noch ein Stück. Jetzt bald sind wir soweit. Geht nur noch jetzt, das nächste Bild ist es. Da ist die antirassistische Puppe. Okay. Ich will stricken. Ich meine, ja. Ist es dann eine Puppe von Kindern für Kinder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also. Antirassistisches Spielzeug könnte laut Eckert Puppen sein, die schwarzen Menschen tatsächlich ähnlich sehen. Oder man zeigt schwarzen Menschen Situationen, in denen sie im Spielzeugkontext normalerweise nicht die Norm sind, etwa indem sie einen Bagger fahren. Alter, bin ich froh, dass ich nur eine Webseite habe, Alter. Was ist das denn durcheinander bei denen? Ein weiteres Beispiel sei ein Tischkicker, dessen Figuren unterschiedliche Herkünfte haben. Es steckt wahnsinniges Potenzial darin, wenn man Kindern diverses Spielzeug gibt, sagt die Kulturwissenschaftlerin. Das gelte nicht nur für antirassistisches Spielzeug, sondern auch etwa für Puppen mit Down-Syndrom. Puppen? Ja gut, ich sehe das schon. Komm, du hast Down-Syndrom-Puppen und dann kommt die Mutter und bringt das zu Weihnachten ihrem Kind und das Kind fängt an zu heulen und sagt, ich will eine normale Puppe, super. Hey, Junge, was kommt als nächstes? Ja. Fucking Kontergan-Puppen? Wird auch noch. Aber das Oberteil, das finde ich schon sehr afrikanisch. Sieht aus wie ich, ne? Nur in halt einem Stereotyp und einer Karikatur. Mami. Ein Spielzeug umzudeuten hat vor kurzem auch die Tierschutzorganisation PETA der Spielefabrik Lego ans Herz gelegt. Die Tierschutzorganisation PETA hatte Lego kritisiert, weil ihr Bauernhof-Set falsche Werte vermittle. Sie empfahl, den Bauernhof in Lebenshof umzunennen. Ich bin Deutscher. Wenn ich sowas wie Lebenshof höre, sehe ich große blonde Männer, die mit ihren blonden Frauen irgendwie dastehen und den Kühen beim Klingeln zugucken. Das ist für mich so ein bisschen Lebenshof, aber es ist halt der Klang davon. Aber ich habe nachgeguckt, Lebenshöfe sind so alternative Bauernhöfe sozusagen, wo man mehr mit den lieben Tieren zusammenleben möchte, als sie zu nutzen. Im Stall, ey. Wie alternativ und wie lieb zusammenlebend ist das mit den Tieren? Weiß ich nicht, aber das sind oft auch so Gnadenhöfe, weißt du? Wo dann ach so, ich dachte zuerst, im Stall leben ist schon ziemlich alternativ immer. An ja, Dänemark aber, sich so gesehen, wo die mal Tierbordelle hatten, aber. Aber so gesehen, wenn ich mich um ein Tier kümmere, ja, und es dann sich um mich kümmert, indem ich es esse oder davon so die Erzeugnisse nehme, ja, zur Nahrung, dann ist das ein Gleichgewicht. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn ich eine Kuh füttere, dann nutzt sie mich ja eigentlich aus. Aber ist nicht der eigentlich gemordete ist ja das Gras. Weil das wird ja gegessen und verdaut und dann. Du nimmst dann praktisch die Leistung der Kuh und das Leid des Grases zu dir. Also die Leute sollten mal wieder König der Löwen schauen. So. Nein, aber ich tue mit, wenn ich eine Kuh esse, tue ich nur meinen Veganismus outsourcen. Also, ja, ja, eben. Ja, genau. Ich esse ja gar kein Fleisch. Ich esse ja nur die Kuh, halt die der Kreislauf des Lebenshofes, ja. Man soll auch sonst die ganze Wiese fressen. So, das hier, ich fand es einfach nur kurios, was jetzt alles in Deutschland schon irgendwie schwarz sein muss. Hier haben wir jetzt einen Weihnachtsmarkt für schwarze Kultur, einen sogenannten Christmas Beyond. Wer in Leverkusen ist, kann jetzt noch, nee, schade, ist um 18 Uhr zu Ende gegangen. Nee, ist auch in Köln-Mülheim gewesen, sehe ich gerade. Aber eine Leverkusenerin hat, eine Aktivistin aus Leverkusen hat es organisiert. Unser Weihnachtsmarkt zeigt, dass hinter Menschen mehr steckt als Labels, die es vermutlich einfacher machen, die vermeintlich einfacher machen, Menschen zu kategorisieren. Ja, weil so gehen Menschen raus, ja. Die sagen dann, ja, weiß, schwarz, asiatisch, schwarz, weiß, rothaarig, was weiß ich, kategorisieren. So funktionieren Menschen. Ich mache mir auch immer eine Liste, wie viel Schwarze ich am Tag drin. Weißt du, wenn einfach eine Leverkusenerin, die nicht schwarz ist, sondern eine Weiße gesagt hätte, weißt du was, wir müssen einen Weihnachtsmarkt für Weiße organisieren, dann wäre das sofort, wie kann man nur, Alter. Nee, natürlich sind da nicht nur Schwarze zugelassen. Ne? Das war mal also nicht, dass dieser Eindruck entsteht. Die Dame lädt ausdrücklich alle Leute ein. Es gibt eine Kleidertauschbörse, African Food. Ja, aber sorry, wenn sich genug Schwarze in Leverkusen, wie viele das auch sein mögen, 3 oder so, irgendwie zusammentun und das wollen und organisieren können, dann haben die einen Weihnachtsmarkt. Was ist ja, da? Aber war nicht eigentlich die Idee von so einem Weihnachtsmarkt, dass der für alle ist und dass sich da alle so treffen und so? Und wenn jetzt jeder seinen eigenen macht, ja, veganer Weihnachtsmarkt, in Köln gibt es ja auch den schwulen Weihnachtsmarkt oder den, weißt wahrscheinlich, queerer Weihnachtsmarkt inzwischen und solche Sachen gibt es ja auch. Nur eigentlich ist ja so eine Veranstaltung dazu da, dass die Leute zusammenkommen und eben nicht, dass jeder sein Ei. Aber es gibt alles Business-Konzepte, ne? Die machen das alles für Geld, oder? Gibt es auch den transfeindlichen, protofaschistischen Weihnachtsmarkt? Ja, weiß ich nicht. Sollten wir das vielleicht mal gucken, ob der irgendwo stattfindet, dass wir dann mal sagen, das gucken wir uns an. Wäre mal ein Live-Ding, wo wir hingehen könnten. Mal was anderes eben. Mhm. Mal was Neues auch. Ne? Nicht immer die gleiche Scheiße halt auch. Wie Axel Steyer auf Twitter zum Beispiel zu lesen. Axel Steyer, seines Zeichens Journalist und irgendwie Mitretter bei Mission Lifeline, einer von diesen Schleuserorganisationen, die hier in der Titanic haben sie 2 Seiten geschenkt bekommen. Titanic, weiß nicht, wer das noch weiß. Das war früher mal ein echt gutes Satiremagazin. Inzwischen ist es unter die Wolkenräder gekommen und hat komplett den Arsch offen. Da war ja mal der Herr Sonneborn Chefredakteur vor langer Zeit zum Beispiel. Und gerade vor ihm war eigentlich die gute Zeit der Titanic. Und hier haben wir halt diese Doppelseite von der Titanic, kann die ja machen. Hallo AfD, gerade 800 Menschen vor dem Ertrinken gerettet, sehr fantasievoll. Und dann sagt da unten drunter jemand ehrenhaft, Alex, aber warum genau müssen die nach dem Retten nach Europa? Meiner Meinung nach höflich gestellte Frage. Und dann schreibt er, na, weil wir das so wollen, wir sitzen am längeren Hebel, bald ist Schluss mit dem lustigen Leben als Weißbrot. Und da denke ich mir schon, das ist aber schon so ein spalterischer Kommentar, das kommt schon so ein bisschen so rüber, wie die AfD, die sagt, die große Umvolkung kommt und so. Das spielt dem ja in die Hände, wenn man jetzt halt... Leben bisher gehabt, so, ich weiß nicht. Wenn halt irgendwie die Leute, die halt diese Sachen betreiben, mit den Verschwörungstheorien spielen... oder die halt auch so hergeben, wiedergeben, meine ich, dann weiß ich nicht, wo fängt die Verschwörungstheorie an und wo fängt die Wahrheit an. Dann sagt ja also jemand, also sie möchten für sich und andere Menschen in Deutschland gerne ein beschwerliches Leben voll Unsicherheit, Instabilität, Aggression und Gewalt gegen Einheimische als auch Migranten in der dritten und vierten Generation. Und dann kommt mein Lieblingsteil, also das ist wirklich so, kurz vor Schluss hat sich hier noch ein Journalist in meine Top 10 der absolut unnötigen Journalisten geschossen. Nein, es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, sagte Herr Steyer, weil ihre Nachkommen in 50 bis 100 Jahren sich offenbar anders als sie für einen Partner in entscheidet, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Ja, das ist wieder so einer, der die Gesellschaft verändern will, ohne die Gesellschaft zu fragen, ob sie das denn möchte. Ja, das geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, da gibt es nämlich ganz schön viele von. Ne? Er die macht einfach, ja einfach. Alle glauben, sie würden irgendwas zum Guten ändern oder so und fragen aber einfach nicht die Leute, ob sie das haben wollen. Man kann ja mal zum Beispiel das Gegenargument anführen, dass sich die Ethnien auch innerhalb Deutschlands nicht, sagen wir mal, durcheinander heiraten. Die Türken heiraten die Türkinnen und die Deutschen heiraten die deutschen Frauen. Häufigst, ja, in allergrößter Zahl. Und da ist nicht so viel mit Vermischung, wie er meint. Im Gegenteil, also, die Leute werden versuchen, ihre Identität zu behalten und zu verteidigen und so weiter, ihre kulturelle vor allen Dingen. Ne? Das ist Bullshit, was er labert, wovon er träumt. Das wird nicht passieren. Mit Begriff von Ethno-Homogenisierung würde ich gleichsetzen oder verstehen darunter, dass Leute halt so Inzestbeziehungen haben für mehrere Generationen innerhalb ihrer eigenen so genetischen so Kreis. So, das so wäre wie in Pakistan. Homogen. Ethno-homogen, so. Ja, das aber wenn du verschiedene Weiße hast, die haben alle verschiedene so Werdegänge und Herkünfte und unterm Strich zählt einfach nur so, bist du gesund, kannst du Sachen machen, so. Und das können alle Leute, unabhängig davon, ob sie irgendwie schwarz oder weiß sind. Das ist nicht ein Aussagekriterium. Sagt er jetzt, Weiße sind behindert oder was? Und will ich meine, wenn alle durcheinander gemischt braun sind, das ist doch nicht... Das ist doch rassistisch dann, weißt du? Dann profitieren doch die Weißen davon. So, selbst wenn sie dann ja aufgelöst sind, bla, trotzdem. Das ist ja gut, aber nicht weniger homogen, dann alle gleich braun sind. Dem, was er ja faselt, das ist ja in Großstädten ja schon bereits Realität. Also, da fehlt nur noch das Land. Ein bisschen, ja. Ja, aber kann mir jemand erklären, wo der Unterschied ist zwischen jemandem, der eine gewisse Züchtung der Bevölkerung betreibt, um sie zu homogenisieren, und jemandem, der Züchtung betreibt, um sie zu dehomogenisieren? Sind das nicht beides widerliche Experimentierer an der Gesellschaft, an einzelnen Menschen? Deine Frau, die ist ja nicht so aus, so genetisch gesehen aus Deutschland, oder? Nein, das ist eine Han-Chinese. Ja, eben, ja. Und dein Kind? Deswegen ja, verteidige ich, warte, ne? Deswegen verteidige ich auch öfters die CCP, aber ja, mach weiter. Dein Kind ist ja dann auch so eine Mischung, ne? Ja. Wie weit ist das Kind denn enthomogenisiert jetzt, hm? Naja, also ich sag immer zu ihr, Hanna, du bist das Beste von Stalin und, nein, Quatsch. Ja, aber sag mal, wenn wir die Gesellschaft enthomogenisieren, ist sie dann nicht kürzer haltbar? Naja, also jedenfalls. Kürzer haltbar ist sie dann nicht, aber die Brocken, da sind da so Brocken drin. Also, du meinst, das riecht dann komisch nach kurzer Zeit, ja. Weißt du, wenn ich so jemanden sehe, so ein Pärchen sehe, so weiß und schwarz oder was weiß ich was, denke ich mir nicht so, oh ja, Mann, die sind richtig enthomogenisiert, Alter. Der Journalist in seinem Kopf zu sein, will ich nicht, Mann. Einen enthomogenisierten guten Tag wünsche ich euch, meine MitmenschInnen. Ja, aber hier lernen wir dann auf jeden Fall, wie wir sabotieren können. Das hat Price uns mitgegeben. Dieses Sabotagehandbuch, wo wir am Donnerstag, glaube ich, drüber gesprochen hatten. Wo dann so Sachen drinstehen, wie man soll immer mehr Meetings machen und man soll alles immer auf den richtigen Wegen laufen lassen und so. Muss man aber auch sagen, das Buch sollte man definitiv gelesen haben, weil es halt auch einfach ein praktischer Ratgeber ist, der halt dir hilft, wenn du selber was organisieren möchtest, weil du halt genau weißt, was halt dazu führt, dass halt eine Institution, Organisation nicht richtig funktioniert. Also Weil, also theoretisch könnt ihr lernen, was ihr praktisch tun könnt. Also bitte lasst euch nicht von irgendwelchen zwielichtigen Prinzen auf der Straße ansprechen. Das ist Bernard. Ja, gibt noch ein paar Beispiele. Ach ja, das Sexismuspapier in der FDP. Schreibt hier der Herr Schuler. Da gab es jetzt von einer Freundin immer froh, die ich auch schon kenne, also vom Namen her. Eine interne Studie sorgt derzeit in der FDP für Furore. Im Oktober hat die Diplompsychologin Nimmerfroh im Auftrag des FDP-Präsidiums in Hessen die Mitglieder und zusätzlich FDP-Wähler befragt, um das schon oft kritisierte Verhältnis zwischen Männern in der Partei zu untersuchen. Das Ergebnis verheerend. Naja, also ja, ich habe das hier so durchgelesen, das ist genau der Kram, den man halt erwarten würde. Ne? Also es gibt irgendwelche Kommentare über das Aussehen von Leuten, es gibt irgendwelche Mutmaßungen darüber, ob irgendwer seine Periode hat. Es gibt Behauptungen, dass natürlich Männer und Frauen, das habe ich gar nicht so richtig verstanden, interessant ist, dass Frauen und Männer in der FDP bei der Bewertung politischer Themen weitestgehend einig sind, so die Studie. Männer schätzen aber das Interesse von Frauen an der Politik insgesamt deutlich niedriger ein als bei sich selbst. Ja, Ebel, da kannst du jetzt eigentlich mal wieder dein Ding erzählen mit dem, ja, mit dem Buchhandel. Ne? Das ist halt das Ding, dass du halt bei Frauen hast du das am häufigsten gekaufte Genre an Büchern ist halt Romanze und bei Männern ist es Zeitgeschehen. Zeitgeschehen ist zum Beispiel ein Buch, was die Corona-Krise aufarbeitet und da unsere gute Kanzlerin Hungerkanzlerin nennt, weil sie die dritte Welt ein bisschen hungern hat lassen, weil sie die Wirtschaft runtergefahren hat. Das wäre Zeitgeschehen. Und das ist halt dann vielleicht noch ein Stereotyp, was komplizierte Realität runterbricht. Aber als allgemeine Daumenregel müsst ihr euch einfach nur mal im Buchhandel die Genres angucken, was das jeweilige Geschlecht Interesse dran zeigt. Und dann auf die Gesellschaft gucken, wie es denn aussieht mit, wie viele Leute gehen in Ingenieurswissenschaften oder in die Politik. Und dann ist das alles gar nicht mehr so kompliziert. Und das Ding ist, wenn du es in einem Buchhandel nicht hinbekommst, wie sollst du das dann irgendwie wenn das vorangegangene Interesse schon gar nicht da ist, dann ist es ja dann eben ein Zwang oder eine Überredung, ein Nudging, was stattfinden muss, um die Leute dann in die richtige Richtung zu drängen, sozusagen. So nach dem Motto, wann kommt der Staat und zwingt meine Frau, ein Unternehmen zu gründen oder in eine Partei einzutreten. Und da ist dann auch wiederum die Frage, wenn man die Hunde zum Jagen tragen muss, dann ist so deren Beitrag auch nicht super. Das heißt nicht, dass die dann Interesse haben, dass sie weniger gut drin sind. Aber das Ding ist halt auch so, also die Leute, die du dreimal anrufen musst, damit sie auf eine Party kommen, das sind auch nicht die Leute, die du haben wirst. So, ja. Keine Ahnung. Das sind doch nicht die Leute, die Party schmeißen dann. Ja, ja genau. Ich glaube, das ist hier genau das Problem. Über 40% der männlichen Mitglieder gehen davon aus, dass Frauen weniger Interesse an Politik haben als Männer, aber nur 25% der FDP-Frauen sind dieser Ansicht. Und dann steht der Anteil unter Wählern 22%, also unter den FDP-Wählern dann, oder wie das sagen, ja. Ja, das ist aber so, das ist objektiv so. Ich meine, in allen Parteien ist es ja so, dass sie Männerüberschuss haben. Also selbst bei den Grünen gibt es ja mehr männliche Mitglieder als weibliche. Das ist überall so. Es ist davon auszugehen, dass diese verzerrte Wahrnehmung auch Auswirkungen auf den Umgang hat, zum Beispiel bei der Personalauswahl. Vollkommener Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Also ich kenne das bei der Personalauswahl. Es ist ja so oft, dass wenn Quoten eingeführt werden, dass dann in Parteien so auch scheiße auch wenn die nicht eingeführt wie, werden. Auch wenn die noch nicht mal eingeführt werden. Es ist immer die Frage, ja, wie viele Frauen habt ihr denn? Habt ihr denn noch Frauen? Haben wir denn noch genug Frauen? Das wird sich immer aktiv gefragt. Ja. Andere Sachen, die fragt man sich da kaum gar nicht. Also wir müssen eine Frau reinwählen. Wie sieht das denn sonst aus? Ja, sowas, dass man mal irgendwie denkt, so, ja, wir haben jetzt hier nur Juristen hier hocken. Wollen wir vielleicht mal irgendjemanden, der nicht Jurist ist oder Lehrer oder so? Sowas wird sich da nie gefragt. Na? Aber das mit den Frauen wird sich andauernd gefragt. Das ist vollkommen hanebüchen zu behaupten. Und sowas hat ja früher immer eine verstärkte Rolle gespielt. Ne? So Arbeitnehmerflügel der CDU oder solche Dinge, da hat man schon lange nichts mehr von gehört. Ja, ne? Das ist alles vorbei. Das hat dieser ganze Quatsch, hat das alles klein gemacht. Ist, ja. Dass es ein Problem gibt, darüber sind sich liberale Männer und Frauen laut der Studie einig. Gut ein Drittel der männlichen Parteimitglieder ist der Ansicht, dass die Partei ursächlich dafür ist, dass dass ich dort weniger Frauen als Männer dass ich dort weniger Frauen als Männer engagieren, okay. Herr Schuler, fast die Hälfte der weiblichen Mitglieder teilen diese Meinung und unter den Wählerinnen und Wählern sind es fast zwei Drittel. Ja, die haben sowieso keine Ahnung, was in der Partei passiert, aber gut. Auch die Vorwürfe in den Medien bei der FDP handelt es sich um eine Männerpartei, wird von etwa 25% der männlichen Parteimitglieder geteilt. Bei den weiblichen sind es ein Drittel und bei den Wählerinnen und Wählern fast 45%. Ja, aber das stimmt nicht. Damit zeige sich, dass die Wahrnehmung des Problems zwar sehr unterschiedlich, aber Problembewusstsein doch parteiübergreifend vorhanden sei. So die Autorin Nimmerfroh. Ja. Kein Wunder, dass sie Nimmerfroh heißt. Sorry. Frauen sind auch Frauen gegenüber kritischer, schreibt sie. So sind knapp 60% der weiblichen Mitglieder der Ansicht, dass Frauen sich innerhalb der Partei schlechter präsentieren als Männer. Bei männlichen Parteimitgliedern sei dies deutlich weniger. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein Ding. Also, das war überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ist das schönste Ding, was ich mal gehört habe, wo ich richtig lachen musste. Mir hat mal so eine erzählt, die hat sich hier in Hannover hingestellt mit diesen liberalen Frauen und hat einen ganzen Tag lang irgendwelche Frauen angesprochen, ob die denn Interesse an Politik haben und wenn ja, warum nicht oder wenn nein, warum nicht. Und das, was sie dann da als Takeaway von genommen haben, ist, ganz viele von den Frauen hätten gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Wo ich mir dann wieder so denke, naja, die werden sich wahrscheinlich einfach gedacht haben, ich beschäftige mich halt nicht mit der Materie, also weiß ich nicht genug darüber, um mich da irgendwie hinzustellen und da selber was zu machen, was ja eine realistische Einschätzung wäre, die sicherlich auch viele von den Männern gegeben hätten, wenn man sie dann gefragt hätte, was man natürlich nicht tut. Aber jetzt pass auf. Den Schluss, den die da draus gezogen haben, ist folgender. Die Männer soll man nicht mehr so tun, als wüssten sie so viel. Das war der Schluss, den sie gezogen haben. No. Die Frauen denken... Und das ist der Weg. Das ist halt auch wieder so ein Take, so das Missratene dem Wohlgeratenen vorziehen. Ja. Einfach, weil sie es dann schöner anhören. Women are wonderful. Naja, genau. Women are wonderful halt. Die sind sowieso die besseren Menschen und die können alles und machen alles viel, viel besser. Und wenn da irgendwas nicht läuft, dann muss es von außen kommen. Es kann ja nicht sein... Ja, ist dann auch besser wie Serei oder so natürlich. Dass die Leute selber nicht diesen Antrieb haben oder so, das ist vollkommen ausgeschlossen. Das muss ja irgendwie von außen kommen, weil das ist ja eine gute Sache, sich engagieren politisch. Und deswegen muss das natürlich Frauen also mindestens genauso gerne machen und genauso gut machen. Ne? Und das kann ja nicht sein, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt von der Lebensführung oder so, die dann einfach den Leuten... Der und Dinke so weit runter zu dumm, dass sie auch der Dümmste versteht, ist auch garantiert nicht die gerade Straße nach Idiocracy. Auf keinen Fall. Ja. Und vor allem, was sich zu dem Zeitgeschehen als Buchgenre für Männer am häufigsten verkauft und Romantik bei Frauen noch betonen möchte. Frauen schauen ja auch weniger Pornos, lesen aber gerne dafür ein Buch, weil das die psychologische Sexualität der Frau besser befriedigt. Wo man dann noch sagen können, ja, anstatt wie es im Land geht, sind die halt am Schrubben. So. Also, also wisst ihr, was ich meine? So, aber ja. Ja. Ja, das darf natürlich auch nicht alles verallgemeinern. Und ich bin auf jeden Fall auch absolut dagegen. Darf man nicht so laut sagen, ich bin auf jeden Fall absolut dagegen, das umzudrehen und dann zu sagen, so nach dem Motto, ja, weil es die ja weniger interessiert, brauchen wir die auch gar nicht oder so. Ne? Aber das macht ja auch niemand. Das macht ja auch niemand. Es stellt sich ja niemand hin und sagt, ja, deswegen sind die ja sowieso zu nichts zu gebrauchen. Und wenn jetzt jemand ankommt, der doch Interesse hat oder so, dann ist der ja auch irgendwie von vornherein schlecht oder so und bringt es nicht. Tut's nicht und so weiter. Und da habe ich vor allen Dingen viel mehr Geschichten gehört von Leuten, wo da in diesen ganzen schönen Klüngelveranstaltungen, wie halt eben diese liberalen Frauen, irgendwelche Pöstchen verteilt werden, weil die haben ja Anrecht, die haben ja feste Rederechte und feste Posten, Vorschlagsrechte und lauter solche Dinge, das stand ja auch irgendwo drin. Und dass da dann halt die Leute, die in diesen Netzwerken drin sind, sich dann tierisch aufregen, wenn da jemand von außerhalb kommt, der dann von den Männern irgendwie auch gewählt wird oder aufgestellt wird, also aus der normalen Partei heraus, halt nicht aus deren Klüngelverein, dann drehen die durch, dann drehen die am Rad, dann regen sie sich drüber auf. Da geht die Scheiße los, die Machtpolitik und der Quatsch. Ne? Bei den Leuten, ja, ich finde es auch sehr entlarvend, dass sie davon reden, dass Menschen, jüngere Menschen, Frauen und andere Interessensgruppen irgendwie, das sind ja keine Interessensgruppen, jüngere Menschen und Frauen, das sind ja keine abgeschlossenen Interessensgruppen. oder Männer eben auch nicht. Hier war das sogenannte Frauenticket, implizit für Frauen vorgesehene Plätze in den Vorständen oder auf Listen, wird ebenfalls mit großer Häufigkeit erwähnt. Ja, warum wohl? Weil das ja auch eine sexistische Policy ist, die ihr da habt. Ja. Was vielleicht ein bisschen... Was sind denn dann Frauen? Kann ich mich dann nicht auch eigentlich denke dann noch so einen Platz bewerben, ne? Mir eintragen lasse, ich bin eine Frau und dann nehme ich mir so einen Platz. Das erinnert mich an meine Arbeit in der NGO ATTAC. Da war es auch so. Ewe, du bist rausgecuttet. Ja, das war die ATTAC. Die will nicht, dass der Ebel redet. Wahrscheinlich. Mit Zack, ist er komplett weg. Oh. Ja, die ATTAC war es. Ich kann ja gleich nochmal erzählen. Ja. Also klar, ich meine, aber genauso hier, ne? Also wie oft habe ich schon irgendwas gehört von wegen, ja, hier und da, ist der Altersdurchschnitt zu alt, da sitzen nur alte Leute rum, irgendwie, die in irgendwelchen Sitzungen einpennen und solche Geschichten. Das gibt's auch alles. Also, das ist nicht nur dieses Frauending. Und dass sie hier auch schreiben, dass sich die Leute im Fragebogen darüber aufgeregt haben, über die Fragestellung, das kann ich mir gut vorstellen, weil die garantiert auch nur in eine Richtung gegangen ist. Und die Leute natürlich wissen aus ihrer eigenen Erfahrung, dass diese Sachen, diese Medaillen auch immer zwei Seiten haben. Hallo Ebel, was war denn mit ATTAC? Bei ATTAC war es so eine globalisierungskritischen linken NGO, die vorpolitisch, außerparlamentarische Opposition der Linken darstellen. Dass es so war, ins oberste Gremium konntest du dich mit einer eigenen Stimme wählen. Wo dann noch die Leute gesagt haben, bitte aber auch die Frau wählen, nicht, dass die dann mit einer Stimme selber reinkommt und das peinlich wäre. Also, weil du halt, ja, also es gab eine Quote, die sogar so ausgelegt war, dass du ohne eine eigene, also überhaupt eine Stimme in die Position reinkommt, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Also, weil also halt... Niemand hat für dich gewählt und du bist drin. Ja, genau, weil du dich aufstellen hast lassen. Cool. Ja, und deswegen dachte ich, wir schauen uns hier nochmal an, wie hier die Frauen empowered werden im Empowerment-Programm der Naumann-Stiftung. Zur Erinnerung, das ist dieses Ding, wo hier die Pornodarstellerin ihren Macker kennengelernt hat. Und das war das Seminarprogramm 2022. Und das geht hier los mit, wir lernen uns kennen, wohin möchte ich? Mehr Klarheit über die eigenen Ziele. Und an der Stelle denke ich mir schon wieder, also wenn du in eine Partei eintrittst und dich dann erstmal fragst, was mache ich hier überhaupt, was will ich überhaupt, ist vielleicht irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, wenn man natürlich gesagt hat, wir brauchen mehr Frauen hier, also tritt mal ein Frau, dann mag das sein, dass man sich dann erstmal fragt, was man überhaupt will. Projekt und Mentoring in Klammern virtuell. Machtkultur. In Klammern virtuell. Machtkultur. Ja. Lesen die da Machiavelli? Naja, da wird den Leuten wahrscheinlich erzählt werden, so, ja, ihr seid ja alle Opfer, das ist erstmal die Grundausgangswert. Und die Männer machen das ja auch alle und deswegen sollt ihr es auch tun oder irgendwie so. Politik also warte, die aktuell. Lösung ist, dass wir jetzt einfach Frauen nehmen, die wir dann zu Männern umwandeln. Politik aktuell, aktuelle politische Herausforderungen. Ja, muss man den Leuten auch erzählen. Kriegen sie nichts von mit, oder wie? Ja, wobei der FDP-Newsletter, der ist schon interessant. Ja, aber ich meine, das ist ja hier zum Empowerment von Frauen vorgesehen. Also, warum muss man den Leuten hier erzählen, was aktuelle politische Herausforderungen sind? Schaltzentrale und Maschinenraum, die Bundesgeschäftsstelle. Ja, die steht euch auch zur Verfügung für alles. Was ich so lustig finde, ist da Rhetoriktraining rechts oben da. Vernetzung von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern. Ja, könnt ihr direkt ran an die Macht und eure zukünftigen Männer kennenlernen, so wie die Pornodarstellerin. Training Fundraising. Super. Brauchen auch Männer gar nicht, ne? Denen fliegt das Geld einfach nur so zu. Der Pitch, in Klammern virtuell. Intensivtraining. Ja, in Klammern Präsenz, ja, Resilienz. Also, reg dich nicht so auf. Das ist ja aber ganz schön sexistisch, denen zu unterstellen, dass sie keine Resilienz hätten, oder? Ich dachte, Frauen sind resilienter als Männer, weil sie ihre Periode haben. Stimme, Ausdruck, Persönlichkeit. Also, Sophismus. Medieninterviewtraining. Ja gut, also Rhetoriktraining, Medieninterviewtraining, ja, das sehe ich noch nicht mal so kritisch, weil im Endeffekt, das sind halt so normale Leute natürlich nicht gewöhnt, dass du irgendwie interviewt wirst oder so oder irgendwo eine Rede halten musst oder so. Das ist schon nicht bei jedem irgendwie so. Das kann ich ja noch verstehen. Aber in eine Partei Guter. reingehen und dann überhaupt keine Ahnung zu haben, was man da will, was so die politischen Herausforderungen sind, also ja. Ich denke, das Rhetoriktraining ist rhetorisch gemeint. Arbeiten am eigenen politischen Projekt. Okay. Blick auf die Welt in Klammern virtuell. Können und wollen in Klammern virtuell. Ja, die können und wollen so einiges in Klammern virtuell. So, Blick auf die Welt virtuell, sitzt dann da jemand vorne im Panel und zoomt in Google Maps rein und raus? Für 20 Minuten. Die kriegen dann die Aufgabe, die sollen Frauen auf Google Maps finden, ja. Guck mal, da an der Stelle, das ist China. Können und wollen virtuell. Social Media virtuell. Ja, wobei können und wollen kann ich sogar noch verstehen, weil total oft, also bei Atak war es zumindest so, dass total oft Leute angekommen sind und 8 verschiedene Themen aufgemacht haben, wo man gesellschaftlich irgendwas machen soll. So, da muss man demonstrieren und da sollte man was machen. Und im Endeffekt die Aktivisten, die dann wirklich eine Demo organisiert oder so haben, das war dann die absolute Minderheit. Und die Mehrheit saß nur da und meinte, warum leben wir nicht in der Utopie? So, und hatten so einen Bauchladen Ja, an Themen, die sie alle aufgegriffen wobei ich haben. da auch Deswegen. wieder, ich meine, klar, das wird hier natürlich nicht weiter ausgeführt, aber das ist deine Annahme, deine positive Annahme, sag ich mal, freundlich angenommen, dass es da irgendwie darum geht, sozusagen seine Ansprüche mit der Wirklichkeit abzugleichen oder so. Aber ich glaube, das wird auch so Wolkenkuckucksheim Empowerment halt sein, ne? Also den Leuten gut zureden, dass sie alles können und alles, was sie wollen, auch können. Würde ich mal denken. Aber wir wissen es nicht. Ja, und dann noch ein Besuch im Bundestag. Ist ja im Endeffekt okay. Ja. Training, professionelles Networking. Und das brauchen auch Männer alles überhaupt gar nicht, ne? Weil wir wissen ja alle, dass. Männer brauchen es viel mehr, die sind voll oft autistisch veranlagt und sind zu blöd zu Netzwerken. Das ist meine Beobachtung. Also mehr Leute können nicht netzwerken, wie das ist, netzwerken können auf der Männerseite. Das fällt Frauen deutlich einfacher, weil sie einen höheren verbalen Intelligenzquotienten haben. Siehst du auch ganz klar bei den Hochbegabten. Ein IQ von 160 bei Männern kommt immer auch daher mit einer Schädigung der sozialen Kompetenz und bei Frauen ist das nicht der Fall. Kannst du wissenschaftlich nachlesen. Also, Hast du gerade gesagt, ich bin behindert? ja. Wow. Wow. Damit weiß ich nicht, wie ich umgehen soll. Keine Ahnung. Bin behindert. Ja, Objekt oft guck dir deine empowerment. Webseite an. Es geht nur um Ja, Fallacies guck und du dir meine Kognitive Webseite Bias. an. Ich meine, geht auf das safespace.net. Wenn das nicht von jemandem Behinderten geschrieben worden ist, dann weiß ich auch Das ist nochmal ein Endorsement. So richtig Anti-Werbung einfach. ja, ihr hasst Krüppel, wenn ihr da nicht hingeht. Nein. So, jetzt habe ich noch Videos zum Gucken für euch. Bundestag. Oh, da muss ich mir einen Gin holen. Ja, ich glaube, ich muss auch Yay. noch mal kurz meinen Platz verlassen. Oh mein Gott. Na, ich sehe da ja zumindest schon mal Helge Lind links unten in der Ecke. Eine Da scheint neue einiges Frisur. auf uns zuzukommen heute. Die 76. Sitzung von 15. Dezember, Top 27, geschlechtergerechte Sprache. Gegenstand der Debatte, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD, Auswirkungen geschlechtergerechter Sprache sowie die generischen des generischen Maskulinums auf die Wort- und Schriftsprache und ihre Wahrnehmung in der Bevölkerung. So, und dann kommt B, Beratung des Antrags Fraktion der AfD, Be Beibehaltung des sowie Verwaltungsvorschriften sowie einen dienstlichen Schriftverkehr. Also, was ist daran irgendwie problematisch? Für wen? Ja, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir das Gesetz besprochen haben über die Hinweisgeber, die Whistleblower sozusagen. Und das nennt sich konkret das Gesetz für oder hinweisgebende Person. Und wenn wir dann alle nur noch so und so Personen sind und nicht mehr Hinweisgeber oder Hinweisgeberin, ja, dann brauchen sie dir nur noch den Personenstatus aberkennen und dann hast du gar nichts mehr von Rechten. Ansonsten bist du aber, wenn sie das nicht machen, wenn sie einfach Hinweisgeber schreiben, dann bist du immer ein Hinweisgeber. Aber bleibt es auch, ja. Also ich finde schon, dass das irgendwie so nach einem Trick aussieht, auch wenn das vielleicht ein bisschen weit gedacht ist, was ich da jetzt gesagt habe. Aber ja, was soll das? Ja, wozu? Also lass doch bitte ein Hinweisgeber sein. Ne? Das ist vielleicht eines der Probleme, Opex. Weißt du, das mit dieser Gendersprache ist im Grunde, wenn ich mir das so überlege, im Endeffekt so, wie wenn ich über das Gesetz versuchen würde, dass alle Nomen jetzt die Niedlichkeitsform haben müssen, ja, mit einem Chen hinten dran, ja. So, Hündchen anstatt Hund, ja. So, und dann schreibe ich das ins Gesetz und dann sollen sich die Leute dran halten. Das so. Ist ja fast so, was gibt das in der Sprache irgendwie neu dazu? Wieso? Lustigerweise gibt es das Phänomen ja. Also wenn Polen Tschechen reden hören, sagen die Polen, das klingt, als würden die überall die Niedlichkeitsform anhängen. Ja, aber das ist halt zwischen verschiedenen Sprachen so das Ding. Ja, das sind ja schon, ja, verschieden. Also vieles ist ja da sehr verwandt auch. Ja, ja. Tschechisch, Polnisch, das ist nicht dasselbe, klar, aber selbe Sprachgruppe, so familienmäßig. Slawisch. Ja. Darf man überhaupt noch Slawisch sagen? Das kommt am Ende auch von Sklave und dann muss man ein neues Wort finden. Also ich gebe dir das, den S-Wortpass, ja. Mein Slave. Und 27b, Beratung von zwei Anträgen der Fraktion der AfD zur geschlechtergerechten Sprache und zur Beibehaltung des generischen Maskulinums. Was merkt er denn so? Jetzt kommen die wieder runter. Mich die Aussprache öffnen mit einem Sammelapplaus zunächst für Dr. Caroline Wagner, SPD-Fraktion, und für die Kollegin Nicole Bauer, FDP-Fraktion, die jeweils ihre Reden zu Protokoll gegeben haben. Oh. Sehr schön. Als erste Rednerin erhält die Kollegin Mariana Haider-Kühnel, AfD-Fraktion, das Wort. Oh, was das auch. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. 82% der Deutschen halten das Thema Gender für unwichtig. Nur 17% finden Gendern gut. Eine deutliche Mehrheit lehnt die Gendersprache ab, sogar unter den Grünen. 53% der Deutschen befürworten sogar ein Verbot der Gendersprache an staatlichen Stellen. Und auch die Gesellschaft für deutsche Sprache rät ausdrücklich davon ab. Dennoch wird wild weitergegendert, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auf zahlreiche Beschwerden antwortete das ZDF in gewohnter Arroganz, dass sich das Publikum eben nur an gendergerechte Sprache gewöhnen muss. Das alte Spiel, das Volk muss sich nur an etwas gewöhnen, dann ist alles gut. So wie sich an die weltweit höchsten Strompreise, die zweithöchsten Steuern und millionenfache illegale Migration gewöhnen muss. So muss sich das Volk eben auch an schwangere Männer, 67 Geschlechter und die linkswoke Dressur des Genderns gewöhnen. Unfassbar. Und während die Deutschen sich ans Gendern gewöhnen sollen, gewöhnen die Franzosen es sich bereits wieder ab. Bildungsminister Planchet verbot das Gendern an Schulen und in Ministerien. Grund, es behindert das Erlernen der Muttersprache. Richtig so. Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren französischen Nachbarn, bevor wir eine der schönsten Sprachen der Welt zerstören. Frau Kollegin, darf ich Sie ganz klar unterbrechen, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den Freien von Bündnis 90 Die Grünen. Es macht ja Sinn, gelegentlich seinem Unmut Ausdruck zu geben, aber es macht keinen Sinn, Sammelzwischenrufe zu starten. Ich bitte darum, auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, nicht mehr Sie wollen gendern, auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, doch das in Ruhe über sich ergehen zu lassen, denn Sie haben Gelegenheit, selbst darauf noch zu antworten. Frau Kollegin Haider-Kühnel, Sie haben das Wort. Das Das Argument hinter der ganzen Genderei ist ja, dass es darum gehen müsse, Frauen sichtbar zu machen. Sie würden durch das generische Maskulinum unsichtbar gemacht. Nun ist es aber gerade das Hauptmerkmal des generischen Maskulinums, dass es sich auf ganze Gruppen ohne jede geschlechtliche Unterscheidung bezieht. Es ist nicht die Grammatik, die das Maskulinum sexualisiert hat, sondern ein zunehmend falsch verstandener, linksgedrehter Feminismus ohne jedes weibliches Selbstbewusstsein. Und auch eine Mehrheit der Frauen lehnt das Gendern übrigens ab. Und am Rande, auf die Forderung, den Koran zu gendern, kam im Gendermilieu eigentlich noch niemand. Vermutlich ist man hierfür dann doch zu kultursensibel. Wir fordern daher unter anderem die Bundesregierung auf, in allen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, in allen Behörden und Publikationen auf Gendersprache zu verzichten. Außerdem dürfen Schüler und Studenten nicht schlechter bewertet werden, weil sie nicht gendern. Und vor allem muss Schluss sein. Vor allem muss Schluss sein mit der gendergerechten Sprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sprache muss natürlich wachsen. Sie durch Zwang und Druck zu ändern, führt in die Unfreiheit. Und an die CDU-CSU gerichtet, in Thüringen wurde auf ihren Antrag hin zusammen mit der AfD die Gendersprache abgeschafft. Machen wir es wie Thüringen, schaffen wir diesen Quatsch ab. Vielen Dank. Ja, das Problem ist, das, was sie erzählt hat, 17% sind fürs Gendern. Alle Obacht bitte an die Mehrheit. 10% innerhalb der Bevölkerung, die X gut finden, beliebige Sache, reicht aus, um das als Gewohnheit für alle anderen einzuführen. Das heißt nicht... Ah, komm. Nein, das ist ein soziologischer, psychologischer Fakt. Es reicht 10% der Bevölkerung, dass der Rest es akzeptieren wird. Ja, das stimmt wirklich, was Abel da sagt. Man hat da dazu ein Experiment gemacht und ja. Genauso wie du nur aber zwei... Dann sag mir doch mal, guck mal, die Leute kiffen in Deutschland spätestens seit 68 und es ist immer noch verboten. Ja, weil die Leute dann, weiß ich nicht. Schau mal. Es geht darum, das, was Abel da gesagt hat, stimmt, aber da gibt es so ein paar kleine so Sternchen dran. Keine ja, du brauchst Sternchen, du kannst es nicht super runterbrechen, aber ich meine, 2,5% bis 3,5% reichen auch, ein autoritäres Regime über den Haufen zu werfen und eine neue Regierung zu installieren. Wenn du einen autokratischen Staat mit 3% der Bevölkerung über den Haufen werfen kannst, denkst du nicht, dass du mit 10%, denk doch an Ash-Konformitätsexperiment, hat Marmon doch letztes Stream erwähnt. Also, Guck mal, es geht darum, es wurde ein Experiment gemacht, man hat dann 100 Leute genommen und die sollten sich erstmal untereinander auf, glaub so eine oder paar Sachen halt einigen, so, ne, etwas, wo alle sich einig sind, ja. So, dann hat man geschaut in verschiedenen Experimentiergruppen, wie viel prozentual so Anteil von diesen sich gleich so stimmigen Leuten in Reddit-Foren so prozentual, ne, wie viel da sein müssen, damit sich ein Schneeballeffekt entwickelt. Das ist, was Abel meint. Und der Grund, warum wir das jetzt mit Cannabis nicht so auf der Weise sehen, auf der Geschwindigkeit sehen, ist, weil die Leute halt noch verschiedene andere Prioritäten haben. Also das Experiment war sehr isoliert, wie halt ein Experiment halt zu sein hat, so, aber es ist trotzdem wahr. Also was die Wissenschaftler da festgestellt haben, ist, dass 10% einer Gruppe... Ich glaube aber, es lässt sich schon deswegen nicht hier drauf übertragen, weil diese Sprache ja schon was ziemlich... Ursprüngliches halt eben ist. Also Sprache kriegst du ja vom Mutterleib an, hörst du die ja irgendwie. Und da jetzt einfach mal so zu sagen, wir werfen das jetzt alles über den Haufen, das merken die Leute ja. Die Leute merken ja, dass es alles keinen Sinn so richtig ergibt. Und auch wenn jetzt ganz viele denen sagen, nee, früher wurden die ja nie dargestellt oder so, dann mag das vielleicht sein, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Um jetzt wirklich, dass die Leute dann sagen, ja gut, dann diese Sache, mit der ich hier mein ganzes Leben schon irgendwie hantiere, meine Sprache, die stellen wir jetzt um. Also wenn da jetzt irgendwie so ein König ankommt, den das alles befiehlt, das wird, glaube ich, der einzige Weg, weil von den Leuten selber wird das, glaube ich, nicht kommen, egal wie viele kleine Minderheit da sagt, wir brauchen das jetzt Akbar. Der Grund, warum Leute überhaupt mit diesen Gendern mitgehen, ist aus dem Argument, dass man den Leuten, weißt du, mal, weißt du, nett gegenübertreten will. Weißt du, wenn die wollen, dass die so und so genannt werden, dann macht man das. Wenn die wollen, dass die so und so gegendert werden, dann macht man das. Aber grundsätzlich ist es so, in jeder Sprache gibt es eindeutige Faktoren wie Abschmelzung von Sprache, also Verkürzung von den ganzen Begriffen, Veränderung über Zeit. Ja? Keine Kultur sprachlich ist mir bekannt, bei der die Sprache sich nicht so auf dieser Weise verhalten würde, dass kompliziertere Begriffe abgeführt werden. Jetzt wird es spannend. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Jetzt wird es spannend, meint er. Der Kubicki. Ja, hallo Leute. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge offenbaren die 10 Gebote des gemeinen AfDlers. Erstens, der gemeine AfDler hat Angst vor Sprache, weil Sprache mit der Zeit geht und die Gesellschaft abbildet. Zweitens, die Gendernasen haben Angst vor der Sprache und deshalb wollen sie sie so verändern, dass sie ihnen keine Angst mehr macht. Mö, Schachmatt-Atheist. Mann, das Niveau, auf dem ihr Angst euch bewegt. Angst vor der Frau, ganz grundsätzlich. Und zudem, weil die Frau mit der Zeit geht und die Gesellschaft abbildet. Drittens, der gemeine... Ja, es gibt einfach keine konservativen Frauen. Gibt es nicht. Hast du schon mal eine gesehen? Die Frau geht mit der Zeit und bildet die Gesellschaft ab. Die Frau bildet die Gesellschaft ab. Ja, vielleicht hat sie Talent und malt oder so oder fotografiert. Ja, was mit der Inselbegabung hatten wir ja gerade mal. Das sind die ganze Gesellschaft noch einmal gesehen, gleich aufmalen kann. Da sind wir ein paar Floskeln aneinander gereiht, der Helge. AfDler begreift das sprachliche Patriarchat, Zitat, als Resultat eines organischen, konsensualen Prozesses, mit dem auch Frauen zufrieden waren. Zitat Ende. Viertens, der gemeine... Er bezeichnet das Patriarchat als konsensualen Prozess. Ja, schön. Nee, du bezeichnest das als Patriarchat, weil unsere Sprache so ist, wie sie ist. Und ja nicht so ist, dass man sagt, ja, hier sind die Frauen jetzt ausgeschlossen, sondern ihr kommt um die Ecke und sagt, hier sind die ausgeschlossen. Die sind aber nicht ausgeschlossen. In der Wahrnehmung von niemandem sind die ausgeschlossen. Nur ihr sagt dann plötzlich, das wäre so. Das schreibt ihr an die Scheune. Und dann wollt ihr eure Änderung haben. Ja, ja. Nicht mitgemeint versus sich angesprochen fühlen, ne? Also sich nicht angesprochen fühlen. Ja, warum mitgemeint sind die auch. Die sind ja mitgemeint. Natürlich sind sie mitgemeint. Warum fühlen sie sich da nicht angesprochen? Was heißt mitgemeint? Sie sind gemeint. Also sind alle gemeint. Also wie genau. Man das sagen will. Mitgemeint ist ein anderes Wort für gemeint. In diesem Fall. Sie sind genauso gemeint, wie die Männer gemeint sind. Das heißt dann immer die. Das heißt dann auch immer die. Die Leute, die Männer, die Beteiligten. Ist auch weiblich genug, eigentlich. Eine AfDler ist aber nicht damit zufrieden, dass Frauen heutzutage nicht mehr zufrieden sind. Fünftens. Der gemeine AfDler hat offensichtlich Probleme mit seiner Maskulinität. Deshalb betont er sie umso mehr. Und der gemeine AfDler ist... Ich will dafür keine 1836. Ach nee, dafür zahle ich das ja. Ich mache so beibehalten werden. Oh, nicht geändert in ganz männlich oder so? Wovon redet er? Ne? Ja, vor allem die Hada Kühnel, ne? Die hat ganz große Probleme mit ihrer Maskulinität. Aber ja, die ist ja wahrscheinlich auch vom Patriarchat einfach nur gezwungen, solche Reden da zu halten. Internalized Misogyny, Chris, solltest du da wissen. Ist geradezu manisch besessen von der Frau und der Frage der Gleichstellung. Fünftens, der gemeine AfDler ist stolz auf die Leistungsbilanz der männlich dominierten Gesellschaft. Geradezu manisch besessen von der Frau, nee, das seid ihr. Ihr seid die, die von früh bis spät nur darüber reden wollen. So als wäre das irgendwie das wichtigste Politikfeld überhaupt. Ja, vor allem ist es ja für die linke Bewegung auch die Freund-Feind-Unterscheidung, die dem Gendern mitschwingt, was eine klare politische Position voraussetzt innerhalb der linken Gedankenwelt, ohne die man auch nicht drauf kommt. Weiß ich nicht, wie im Planungsbüro irgendwie was einen natürlichen Prozess wie Sprache halt herunterzuschneiden und zu brechen. Also so früher mal auf Seiten der Arbeiter waren, sind es heute auf Seiten der Frauen so ungefähr. Das ist irgendwie, ja, genau. Die Umverteilung der Würde und nicht mehr die Umverteilung von Einkommen ist die neue große Frage der Linken. Mhm. Weil sie gemerkt haben in der Sowjetunion, dass alle ihre Ansichten falsch waren. Ja, warum auch immer. Gesellschaft aus Genoziden, Femiziden, Gewalt, Krieg, Ausbeutung von Arbeitskraft und natürlichen Ressourcen. Siebtens, der Gemeinde. Ja, aber halt auch Penicillin und Geburtsheilkunde und Brustkrebsvorsorge und schönes Standbild übrigens, Chris, und all die anderen Dinge. Erinnert mich gerade ein bisschen an, was haben die Römer je für uns getan? Ja, aber hallo. Also, ja, genau. Das ist wieder genau diese Scheiße und auch Femizid. Ey. Ich habe das diese Woche auch wieder gelesen, mir an den Kopf gepackt. Oh. Das geht echt überhaupt nicht klar. Also, im Endeffekt haben sie diesen Begriff des Femizides ja aus dem Grund geprägt, damit sie, obwohl ja viel mehr Männer als Frauen überhaupt Opfer von irgendwelchen Gewaltverbrechen werden und obwohl die Zahlen, die reinen Zahlen halt sehr klein sind und wahrscheinlich auch nicht mehr kleiner werden, also ich weiß ja nicht, was die Leute denken, weil es wird immer Gewalt geben, solange wie es Menschen gibt. Es wird immer Menschen geben, die anderen Leuten das wegnehmen, was sie haben. Es wird immer Menschen geben, die andere Leute umbringen. Das wird es immer geben. Und es ist illegal so, und wir haben Strafverfolgung gibt, dafür. Solange es sagen, Chris. Nee, diese komische Femizide sind doch sowieso zu begrüßen bei Ehrenmorde, oder nicht? Chris, jetzt hör doch mal gibt. Deine Hetze und, gegen Frauen. Und dieser Begriff des Femizids, der, ne, das ist dann, damit sie dann, obwohl halt eben das eigentlich in die andere Richtung kippt, ganz dramatisch, dass sie dann immer noch sagen können, Frauen am meisten betroffen. Das ist der Grund für diesen Femizidbegriff zum Ersten. Und zum Zweiten haben sie dann ihre Verschwörungstheorie, da ihren Quark, dass sie dann noch irgendwie behaupten können, dass wenn jetzt irgendwie jemand seine Ex-Freundin umbringt und dass der die auch da wieder von diesen heimtückischen Sachen, die meisten, und dann gibt es ja noch diese ganzen, da wird ja auch Sachen miteinander verknüpft, Töten auf Verlangen, bei irgendwelchen Leuten über 60 und so, was in dieser Statistik da ja auch drin ist, als Femizid dann irgendwie, was ja überhaupt nochmal wieder ganz was anderes ist, das andere, irgendwelche Morde. Ja, die Kinder sind von dem anderen, das würde ich auch noch als extra Kategorie aufnehmen. Also, so. Ja, und mit diesen Ex-Partnern, ne, das ist ja halt wirklich dieses Ding, und das wird es immer geben. Es wird immer Leute geben, die sich irgendwie trennen und dann irgendwelches böses Blut und so, das wird es immer geben, und es sind nicht viele Fälle. Ne, die machen das ja immer so dramatisch mit ihrem alle drei Tage-Scheiß oder so, wo das dann nach viel klingt, aber es sind nicht viele Fälle. Also im internationalen Vergleich stehen wir da wirklich sehr gut da. Und das ist auch nicht gesellschaftlich anerkannt oder irgendwie sowas. Und das ist auch nicht diese Verschwörungstheorie von irgendwer macht das und der macht das dann aber nicht wegen ihm und seinen Problemen und seinem Scheiß, mit dem er nicht klarkommt, sondern der macht das dann irgendwie, um das Weltpatriarchatentum zu fördern dadurch irgendwie. Mhm. Ne, das schwingt da ja auch mit in diesem Femizidbegriff. Und das ist einfach so abgehobener Schwachsinn. Also, ja. Ja, Helge Klops. Fehler beschwört gerne die reine, generisch maskuline Sprache. Eine Sprache, die es nie gegeben hat. Weder im Kaiserreich, noch zu Goethes Zeiten, noch vor dem Urknall. Was für ein... Aber ihr behauptet das doch. Ihr behauptet doch, die Sprache wäre jetzt maskulin. Ja. Das sagen die doch nicht. Sollte sich mal entscheiden, was er möchte. Wirklich. Sieht so ein bisschen so aus, wird gleich seine Wangen dick werden und dann kommt so ein Quark laut raus. Boah, du bist gemein. Achtens. Der gemeine AfDler fürchtet, ich zitiere, die unnatürliche Verunstaltung der deutschen Sprache. Das ist so, denn der gemeine AfDler spricht nämlich gerne von sich selbst. Neuntens. Der gemeine AfDler macht Teilzeit. Er ist nämlich genau dann und nur dann für Frauenrechte, wenn zum Halali geblasen wird, gegen Flüchtlinge, Muslime und Araber. Zehntens, der gemeine ja, AfDler also, nutzt das wir, Thema. Wir haben halt wir haben halt von den genannten Personenkreisen, die er jetzt erwähnt hat, eine Überrepräsentation in Gruppenvergewaltigung. Ja, keine Ahnung. Könnte man dann als Pro-Migrationsperson dann vielleicht auch versuchen zu lösen, anzugehen und dann seine Migration zu haben oder halt weggucken und mal machen und laufen lassen. Das wird bestimmt zu viel sozialem Frieden führen auf Dauer. weil ja, weiß ich nicht. So. Ja. Ja, und den umgekehrten Vorwurf kann man ihm ja auch machen. Ihm sind Frauenrechte egal, wenn die falschen Täter da sind. Oder da zu viel Potenzial besteht, was wir nicht haben bräuchten, weil wir Leute nicht abschieben, die eigentlich abzuschieben sind. Das sind ja auch wieder nur Einzelfälle. Oder ist halt so, oder in Afghanistan ist es ja so schlimm, da geht das ja nicht und so weiter. Da gibt es ja auch den Vorwurf dann an ihn, dass er da nicht das tut, was er eigentlich sagt, nämlich die Leute schützen und so. Oder mit dem Transgesetz oder was auch immer. Vor allem auch, keine Ahnung, warum muss man denn nach Afghanistan abschieben? Wenn es wirklich so schlimm ist mit den Menschenrechten da, geh doch zu Tunesien, da zahlen wir einen Haufen Subventionen hin, um die junge Demokratie bei den Nafris zu fördern, damit die auch endlich mal einen demokratischen Staat haben. Und dann fragt die, hey, könnt ihr nicht bei euch im Viertel ein Wohnhaus aufmachen, da schieben wir unsere Jungs hin, die es bei uns verkackt haben. Vielleicht tut dann die muslimische Kultur noch ein bisschen. Ich möchte keine Vergewaltiger in ein anderes Land abschieben. Das möchte ich den Frauen dort nur wirklich auch nicht antun. Die sollen schön da nach Hause gehen. Die wollen nicht haben, wo sie herkommen. Aber ich meine, dass die dortige Community noch besser einen erfolgreichen Einflussversuch auf die Person üben könnte. Mhm. Also. Gendersprache, um Anschlussfähigkeit zu schaffen in den Mainstream. Die Mittel sind innerer Schweinehund, sind Stammtisch und Populismus. Und im Zuge dessen versucht er, eine Bresche zu schlagen in die Phalanx der demokratischen Parteien. Dieser Versuch ist leider zum Teil erfolgreich, muss ich abschließend feststellen. Es ist völlig legitim, wenn man fair über Gendersprache debattiert. Und es ist einer demokratischen Partei an und für sich auch nicht vorzuwerfen, wenn die AfD mit ihr stimmt. Na, was glaubt ihr, kommt jetzt? Ja, aber natürlich ist es doch falsch. Ich meine, ist doch klar. Ja. Also, weil AfD, bla bla bla. Also. Aber die CDU-Fraktion Thüringen in einem Antrag gegen Gendern im Parlament und in der Regierung, wohlwissend um die rechtspopulistisch-rechtsextremistische Aufladung und Instrumentalisierung dieses Themas, diesen Antrag stellt und nur eine Mehrheit gewinnen kann und gewonnen hat, mit Hilfe der Stimmen der AfD, dann gilt die Unschuldsvermutung nicht mehr. Dann können Sie sich nicht auf diese Unschuld berufen. Und das gilt erst recht nicht. Der gute Herr Helge sagt uns, wann die Unschuldsvermutung gilt. Ist das eine Parteikrankheit bei euch, bei der SPD oder so? Kann es sein, dass ihr irgendwie ständig die Unschuldsvermutung loswerden wollt? Ja, ist auch so ungerecht, ne? Also kommen die ganzen Täter ja alle ungestraft davon. Für die Stimmen der AfD Björn Höckes eingepreist werden. Worin das mündet, das sehen wir leider zum Beispiel im Kreistag Bautzen bei gemeinsamen Stimmverhalten gegen Integrationsleistungen für vollziehbare Ausreisepflichtige. Also, was ist denn dagegen zu sagen, genau, Helge? Erklärst du mir das nochmal, warum die Ausreisepflichtigen hier weiter versorgt und integriert werden sollen? Aber da sieht man das. Da kann sich die SPD nicht so aufrackern, da die Mehrheiten zu beschaffen oder was. Deswegen muss das die AfD machen, weil das ja menschenverachtend ist. Man den Ausreisepflichtigen. Ich glaube, das aber auch blüten, wenn ich in das Ding in Leipzig denke mit den 120 Leuten. Ja, das ist ja dann auch halt ein bisschen zu weitgehend, wa? Die Leute angreifen, die Schwangere und so. Ja, das sieht er nicht. Ach komm jetzt, ja, hab dich doch mal nicht fest, wenn man genau das tut, macht man sich leider zum Dienstleister des besagten genehmen AfDlers und man ebnet den genannten 10 Geboten dieses AfDlers den Weg in den Mainstream. Das aber machen wir als Koalition nicht mit. Vielen Dank. Ja, also wenn man das macht, was die AfD eventuell will, dann macht man sich dem schuldig, das, was hier Helge Lind gerade als Strohmann aufgebaut hat, nicht voranzutreiben, und deswegen ist man böse. Dann muss die AfD eigentlich nur sagen, wir finden alle anderen Parteien richtig super, by the way, und dann lösen sie sich alle auf. Herr Glück gegründet, Sie können sich wieder setzen. Also Standing Ovation ist in dieser Tageszeit. Schmack, schmack. Das ist Frau von dem Fall. Ja. Hm? Ja, ich meine aber. Ich finde es schön, wir sind alle wieder aufgewacht. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Christoph Ploss, CDU-CSU, falls so. Mr. Abel meinte mit der Übernahme der Gesellschaft solcher Dinge, dass da. Da macht es aber doch, glaube ich, auch einen Unterschied, ob das dann irgendwie sinnvoll ist oder als sinnvoll anerkannt wird von der Bevölkerung wenigstens. Und in dem Fall ist das überhaupt nicht gegeben. Ne? Da weiß ich aber zu viel über Subversion. Also ich habe dadurch durchaus Angst. Also weil in meinen Augen die ganzen Normen, die du generell innerhalb der Gesellschaft hast, halt konstruiert werden durch Leute, die Einfluss ausüben und organisiert sind und der Rest halt mitschwimmt, ohne je eigenständig groß nachzudenken. Also das ist dann vielleicht aber auch eine, weiß ich nicht, spezielle Art und Weise, wie ich sehe. Also ich lasse das ja frei, dass das andere sehen. Aber ich meine halt nur. Ja, ich denke vor allem, dass sich die Gesetze, die du so an der Allgemeinheit vorbei durchdrückst, dass sich da die Allgemeinheit eventuell nicht so gut dran hält. Ne? Ganz einfach. Ja, daher hättest du zum Beispiel Zypern, wo es ja Rauchverbot gibt innerhalb den Bars und jede Person, die halt in eine Bar geht, macht sich eine Kippe an und die Polizei kommt auch nicht und verhaftet alle. Also eine Bevölkerung, die einfach sagt, habe ich keine Lust drauf, funktioniert auch bei Gesetzen. Aber was ich meine ist, in dem Fall nicht, dass die Minderheit, die 17%, die es genuin gut findet, den Umweg über den Staat findet, sondern dass es ihr in der Essenz gelingt, den Rest der Gesellschaft zu psyoppen. Also, und 30% der Gesellschaft hast du eh immer, die gegen das sind, was gerade Mainstream ist. Ja. Mit Verlässlichkeit. Also. Ja. Kommt einer? Der Plus? Sagen wir ein bisschen was von dem? Ich würde auch was bitten. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, BürgerInnen, MeisterInnen, Anwohnende, ZuschauerInnen, Mietende, wer in so einer Sprache sprechen möchte und solche Wortungetüme benutzen möchte, der kann das im Privaten gerne tun. Wir sind ein freies Land. Aber an Schulen, an Universitäten und in öffentlichen Einrichtungen, genauso wie übrigens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat diese Gendersprache nichts zu suchen. Und wenn mittlerweile Schüler und Studenten Angst haben müssen, wenn sie nicht in Gendersprache ihre Prüfung schreiben, wenn mittlerweile Andersdenkende unter Druck gesetzt werden, dann hört der Spaß auf und dann brauchen wir so schnell wie möglich gesetzliche Klarstellung, dass in deutschen Schulen die deutsche Grammatik gilt und nicht eine ideologische Gendersprache. Liebe Grüne, jetzt Ihre Zwischenrufe. Ich muss sagen, man kommt sich ja manchmal vor wie in Absurdistan, dass wir in Deutschland eine Debatte führen, ob an den Schulen die deutsche Grammatik gelehrt wird oder eine ideologische Gendersprache. Es muss doch völlig klar sein, dass an den deutschen Schulen die deutsche Grammatik gelehrt wird. Das ist doch nicht zu diskutieren. Und jetzt haben wir eben von den Sozialdemokraten hier bei der Debatte gehört, Sprache verändert sich. Es wird der Eindruck erweckt, die Frauen und ganz viele im Land, die wollen Gendersprache sprechen. Kaum einer kann es mehr erwarten, immer mehr zu gendern. Und schauen Sie sich doch mal repräsentative Umfragen an. Es ist doch nicht so, dass immer mehr gendern wollen, sondern die Ablehnung der ideologischen Gendersprache, die steigt und steigt und steigt. Mittlerweile sind laut repräsentativen Umfragen 80% der deutschen Bevölkerung gegen die Gendersprache. Insofern kann man eines ganz klar sagen, Sie repräsentieren hier eine Minderheit und wir als Union repräsentieren die Mehrheit. Wir sagen ganz klar, keine Gendersprache in öffentlichen Einrichtungen. Und wie soll eigentlich Integration funktionieren? Wenn Sie sagen, ein Syrer, ein Afghane, der nach Deutschland kommt, der soll Gendersprache lernen, die soll die deutsche Sprache lernen. Und insofern müssen wir auch hier sagen, wer für gute Integration ist, der muss für deutsche Rechtschreibung und für deutsche Grammatik sein und nicht für Gendersprache. Ja, das ist ein der größte Widersinn, ne? Daher sage ich Ihnen eines ganz klar, wir werden als Unionsfraktion für Vernunft kämpfen, wir werden der Ideologie entgegenstehen, wir sagen, die deutsche Grammatik soll in Schulen, an Universitäten, in Behörden herrschen und keine Gendersprache. Herzlichen Dank. Ja, ich weiß nicht, das ist dann auch wieder so eine Alibi-Rede von der CDU, weil ihre Politik sieht oft anders aus. Ich kann es denen nicht ernst abnehmen. Also ich, keine Ahnung, die CDU ist, Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Oder mit. Das habe ich lustigerweise heute auf Twitter von jemandem gelesen. Die CDU ist das gleiche wie die anderen Parteien, nur langsamer. Da musste ich an dich denken. Abel wirkt. Mhm. Und die Frau aus Loop, das passt ja gut zu den Grünen, ne? Ja. Im Loop oder was? Loops the talking points. Oh, schon werde ich geloopt. Ah, das macht immer Spaß, einen Abgang von einem Grünen zu sehen in der Politik. Also ich sage immer loopen und loopen lassen. Das loopen ist halt ein lupenreiner Demokrat. Ah. Sehr geehrter Präsident, liebe KollegInnen, das war gegendert. Ganz einfach eigentlich. Es tut nicht weh. Und ich mache das sogar im Alltag. Freiwillig. Klingt komisch, ist aber so. Für viele Menschen. Klingt aber komisch. Für viele. Oh nein, ich mache das so, dass sie mich ausverstehen. Keine Sorge, aufpassen. Für viele Menschen macht das einen riesengroßen Unterschied. Und allen. Ja, da sind sie wieder mit den Fuchtelärmchen und. Die hat in ihrem eigenen Namen Inne drin. Reich Inne kennen. Wie sagt bestimmt am Tisch auch zu dem Ehemann, reich mir den Salzstreuer und zu ihrem Freund dann mir die Pfefferin. Ich keine Ahnung. No. Also, weißt du, wenn sie gendert, ja, dann soll sie das bitte konsistent machen und nicht dann, wenn es gerade schick ist, weil das ist dann im Endeffekt einfach nur so eine Höflichkeitsanspracheart. So. Die wird jetzt nicht Vergewaltigende sagen, ja. Allen anderen schadet es nicht. So einfach ist das, würde man meinen. Trotzdem haben wir wieder wegen Ihnen von der AfD so eine Diskussion hier im Plenum, in der Sie aufgrund mangelnder Kompetenz in irgendeinem Bereich, also mal ehrlich, was können Sie eigentlich, wieder das Thema Gendern hier aufs Tablett ziehen und ein bisschen Content für die sozialen Medien kreieren wollen. Gleichzeitig jammern Sie, dass man nicht nur übers Gendern, sondern über echte Probleme reden sollte. Okay, gut, so machen wir das. Reden wir darüber, dass Frauen auf dem Weg in die wenigen Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, belästigt und bedroht werden. Reden wir darüber, dass Gewalt gegen queere Menschen auf einem Höchststand ist. Reden wir darüber, dass geflüchtete Unterkünfte brennen. Und reden wir darüber, welche Rolle die AfD bei diesem Hass und dieser Hetze spielt. Ich reden wir wirklich Unterkünfte gebrannt. Das wollen Sie natürlich nicht. Also singe ich das für euch. Jedes Mal, wenn ich komme, singe ich das gleiche Lied, auch wenn es euch zu den Ohren rauskommt. Und egal zu welchem Thema, mein Lied bleibt immer gleich. Amen. Kotzen. Das wollen Sie natürlich nicht. Sie versuchen, Ihre menschenverachtende Ideologie noch irgendwie anschlussfähig zu machen. Und da Gendern für viele Menschen ungewohnt ist, es viele auch nicht machen wollen, ist das also ein Lieblingsthema der AfD. Es ist übrigens total okay, nicht gendern zu wollen. Sprache ändert sich mit der Zeit, nicht durch Zwang. Und den gibt es auch nirgends, egal wie oft Sie das behaupten. Also außer natürlich in Thüringen jetzt, wo die AfD Hand in Hand mit der CDU den Zwang zum generisch Maskulinum durchgesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dabei gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien, die eindeutig belegen, dass die Nutzung des generischen Maskulinums dazu führt, dass Frauen und queere Personen unsichtbar gemacht werden. Beispiel zum Abschluss gefällig in der AfD. Ja, meine Frauen und queere Personen. Ich gehe jetzt mal recht geben. Ich war gestern in der Stadt. Man läuft ständig gegen diese Leute, weil man die nicht mehr sieht. Und wenn das Problem löst, dann bin ich vielleicht sogar dabei. Weil das ist echt unangenehm. Du willst halt da zwischen zwei Leuten durch und da steht halt in Wirklichkeit jemand. Den hat halt nur jemand durch Sprache unsichtbar gemacht. Ja. Eine Studie hat bewiesen, dass Zäune den Wölfen dafür zeigen, dass sie da nicht willkommen sind. Ja, also Zäune bitte weg, ja, für die Wölfe. Meine Güte. an Männer und machen damit die Frauen, die an den Grenzen auf Kinder schießen wollen oder den Staat stürzen wollen, unsichtbar. Dabei sind die eine genauso große Gefahr wie die Männer in der AfD und gehören genauso wenig in dieses Parlament. Die Frauen nicht richtig, also dürfen die hier nicht rein. Weil wer richtig fraut, ist nicht in der AfD. Frau nicht rum. Ja, okay. Und auch das wieder. Markus Ganserer halt ist eine bessere Frau als alle von diesen AfD-Tanten. Ja, jawohl. Widerlegt natürlich trotzdem das, was sie meint, weil genauso kann man ja auch sagen, ja, und wenn du dann jetzt Faschisten nur zu denen sagst und nicht Faschistinnen oder so, dann sind die ja trotzdem alle gemeint. Also insofern ändert sich da ja nichts. Faschistende. Faschistendas. Nee, ja. Die Geschichte über Gelsenkirchen. Ja, ich fand es auch ein bisschen erstaunlich, aber der Westen berichtet eben, dass Gelsenkirchen, die schöne Stadt im Ruhrgebiet, nicht mehr ganz so schön, jetzt tausende Häuser abreißen möchte. Also sie haben das noch nicht gemacht. Hier steht zwar reißen ab, aber in der Gegenwartsform gibt es ja in der Beziehung da gar nicht. Sie wollen das eben noch machen und versuchen jetzt von ihnen die Häuser zu kaufen. Und da wiederum kommen natürlich schlaue Füchse und kaufen die vorher weg und wollen die dann der Stadt für teuer Geld verkaufen. Da haben sie sich was einfallen lassen, aber Fakt ist eben, dass in Gelsenkirchen sehr viele Häuser so vor sich hin verrotten. Sie rechnen so mit 3000 etwa, wo dann irgendwelche Leute drin wohnen, teilweise nicht überall, manche sind eben auch leer, viele sind leer. Ein paar Leute drin wohnen, die eben ja dann ohne Strom auskommen und wahrscheinlich auch ohne vernünftiges Einkommen. Was weiß ich, irgendwelche illegalen Leute oder vielleicht auch Penner, die es nicht hinkriegen, zum Amt zu gehen und so. Ja, wir wollen sie jetzt alle abreißen und dann die Leute einigermaßen menschlich unterbringen. Ist ja ein nettes Vorhaben, nur dazu müssen sie dann eben auch so ein bisschen um diese Geschichte drumherum mit dem Verkaufen. Und dafür verkleiden sie sich dann als Privatleute fast sozusagen und versuchen dann so die Häuser da zu kaufen. Naja, okay, wenn es funktioniert, soll es in Ordnung sein. Ja, wenn man da durchfährt so, dann denkt man auch teilweise, ja, die Häuser könnten nicht alle weg. Ne? Also ist echt so. Keine schöne Ecke. Und ich glaube, ein bisschen hilft der Staat auch dabei, mit ein paar Millionchen. Insgesamt könnte das aber ein bisschen teurer werden, als hier so geplant ist. Naja. Ja, das ist Strukturwandel, ne, hier wirklich passiert. Und ja, kann man die Grenzzölle vielleicht mit reinnehmen. Also die EU führt jetzt ein Mittel ein, und man eigentlich dachte, dass das irgendwie aus dem 18. Jahrhundert oder so, im 19. Jahrhundert meinetwegen ist. Nämlich Zoll. Auf Waren, die CO2-Belastungen mit sich bringen oder so, oder in ihrem Land verursachen. Und diese Zertifikate waren ja teilweise kostenlos, jedenfalls. Das soll auch auf jeden Fall aufhören. Ja, und dabei denke ich die ganze Zeit irgendwie daran, dass ja unsere CO2-Steuer eigentlich auch schon unsere Energie verteuert hat. Jetzt verteuern wir noch die Importe im Prinzip dadurch. Naja, also die hier drin steht, ist zwar klar. Also die wollen natürlich den Wettbewerbsnachteil, den sie sich jetzt selber auferlegt haben mit CO2-Preisen, da wollen sie ja jetzt nicht die ganze Industrie dann halt direkt abwirtschaften, dass dann in anderen Ländern das alles günstiger produziert werden kann und dann zum kleinen Preis dann importiert werden kann, sondern da wollen sie halt die Zölle dann drauf haben. Mhm. Da kann man sich vielleicht überlegen, ob das überhaupt braucht, aber so finde ich das schon sinnvoll. Also wenn sie dann den Kram dann da halt auch wieder abziehen, damit es da halt kein Gefälle gibt. Also das ist ja eher mal ein bisschen Protektionismus hier. Ja, genau. Es wird aber einfach alles teurer, ne, dadurch. Ja, einfach alles teurer, aber dass wir vielleicht noch ein bisschen Industrie hier behalten und nicht eventuell alles direkt da. Ja, das ist eine Zwangsweise, ne? Das ist einfach von Zwang. Wir sind doch das superreichste, topreichste Superindustrie-Wahnsinnsland. Also wir können das zahlen. Wir können das alles zahlen. Portokasse, Eiskugel, geht schon. Also vielleicht kann das ja auch mal was Positives bewirken. Ich finde nur, so Zölle sind eben so ein Mittel von gestern. Finden. Also, aber ja, es kann vielleicht auch mal was Positives bewirken. Möglicherweise. Ja. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt. Haben Joko und Klaas so viel Rückgrat, ihre Karriere bei ProSieben hinzuschmeißen? Keine Ahnung, hier ist nur, wird nur berichtet, dass angeblich beim Kartellamt oder so eine Anfrage eingegangen ist, ob man da fusionieren könnte mit dem Berlusconi-Konzern sozusagen. Das ist wohl irgendwie ein Familienladen. Die möchten eben jetzt ProSieben-Sat.1 kaufen. Preise oder sowas steht da alles nicht drin. Ist im Prinzip nur der Antrag, dass es genehmigt wird, so eine Fusion oder so mit so einem Schluss. Eigentlich ein ziemlicher Knaller hier vom Express. Mal gucken, wie es denn, ob da noch was kommt oder so, ob das jetzt vielleicht was auch noch ein Find oder eine Ente. Ne? Ja, Bunga, Bunga, Tutti Frutti, das Programm wird da wieder besser in Deutschland. Wieder mehr Möpse, mal richtig was für die Jungs. Also bei 4 Stunden Joko und Klaas oder so, denke ich schon, da fehlt doch eigentlich auch ein Teilprogramm, den man da reinmachen müsste eigentlich. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ne? Ich gucke das nicht, das hält man ja auch nicht aus. Bring mir die Russin mit den großen Tüten und schmeiß die beiden Typen raus. Ja, keine Ahnung, was der für ein Fernsehen macht in Italien, aber der hat ja auch da mehrere Sender, da wird ja irgendwie was, die werden ja diversifizieren, ob seriös irgendwas machen, so nach. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kam Tutti Frutti von seinem Sender damals. In der RTL. Ja, das kann sein, ja. Hm. Obwohl es war RTL, ne? So. Ja, aber die also Berlusconi hat da schon so immer viel mit hübschen Frauen und möglichst knapp gekleidet und so gemacht, damals schon. Ja, verkauft sich, glaube ich, ganz gut. Möglich. Whatever. Aber ja, italienisches Fernsehen war eh skurril, als ich in Rom war, also was es da gab. Also der coolste Kanal war einer, der eigentlich irgendwie immer Wiederholungen von so einem Typen gezeigt hat, der in seinem Keller Messen gelesen hat. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht machen wir ja noch der Papst. Oder auf. Nee, auf Deutsch. Oder den so. Hätte ich ja erkannt. Den habe ich das ja, den habe ich ja das zuvor am Fenster oben gesehen. Ja, vielleicht war das Bild so verpixelt. Das an dem Fenster war auch verpixelt. Ich war ja unten auf dem Platz und das ist im 8. Stock oder so. Den siehst du ja kaum da oben, aber du konntest ihn hören. Ja, im Keller wirkt er ganz anders. Ja, hier gibt es eine interne Analyse. EU setzt auf Geldnot und soziale Unruhen in Russland. Das hat uns auch der Price geschenkt. Ja. Und ja, im Endeffekt meinen sie halt, dass mit diesen Sachen, die sie jetzt aktuell gemacht haben, hier, wie heißt das Wort? Das 9. Sanktionspaket. Sanktionen, genau. Dass die wohl so ein bisschen ihr Ziel verfehlen. Und dass man sich natürlich viel darauf einbildet, dass die Bevölkerung möglichst nicht getroffen wird, aber im Endeffekt sagt man, wenn die sich nicht drum kümmern, dann wird auch nichts passieren. Also, solange wie die halt nicht in Nöte geraten, wird wahrscheinlich Russland auch nicht irgendwie nachhaltig geschädigt sein, dass sie da irgendwie sich zu irgendeinem Umdenken bewegen. Davon auszugehen, dass man damit das russische Volk auf die Barrikaden bekommt, ist auch irgendwie naiv oder so, ne? Also zumindest scheint es ja nicht zu klappen. Das Einzige, was auch wäre, die Einzigen, die auf Barrikaden sind, sind bald die Europäer, ne? Vagina on a chip, yeah. War das nicht die gut? Story von New York Times, wo alle gestreikt haben und dann ein stolzer Streikbrecher sie gesagt hat, Chef, ich habe das unter Kontrolle, ich schreibe den perfekten Artikel und dann mit Vagina on a chip angekommen ist und gesagt hat, ich bin für die Wissenschaft. Weiß ich nicht. Doch. War das so? Ja. Also ich investiere ja so für die nächsten 10, 20 Jahre in so einen ETF, der auf Mikrochips drauf hockt und KI. Wenn ich das lese, dann würde ich gerne meine Position verkaufen. Also mich ändert an dem Bild gar nichts an der Vagina, aber vielleicht habe ich auch die falschen Sachen gesehen im Leben, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was das Bild da zeigt. Also. Was zeigt das Bild denn? Ja, weiß ich nicht. Ich stehe nicht drunter. In was für ein Slot Regel kommt die denn da? Ja, das ist jetzt wie... Du hast so diesen Vagina-Chip in deinem Computer und der meckert dann auf einmal so, warum willst du das googeln? Lass mich. Nein, das ist wie bei diesen Urzeitkrebsen, die du im Wasserglas gewachsen lassen kannst. Kannst du dir jetzt die Vagina runterladen, die auf deinem PC wächst. Wo wächst du denn dann hin? In den Cyberspace. Das ist eher ungesunder Pilz. Du hast Alexa mit diesem Vagina-Chip, ne? Nee, die wollen damit die Insel-Plage unter Kontrolle bringen. Ja, ich möchte jetzt die Fantasie zwar nicht wieder ganz runterfahren, aber das hat uns auch der Price mitgebracht. Und soweit ich das verstehe, ist das kein Computerchip im eigentlichen Sinne. Es geht wohl darum, dass man irgendwelche, also halt, ja, Gewebe halt eingebracht hat in das, was sie immer als Chip bezeichnen. Und man benutzt das dann, um Medikamente daran zu testen. Also es geht um irgendwelche Bakterien und so weiter, Flora und Fauna, Vagina, ja, Medikamente, die sie da dann mit dem Gewebe dann prüfen können, ob das Gewebe darauf reagiert und ob das gut geht oder nicht so gut geht. Biochips. Damn. Boah, das ist ja richtig ja, Cyberpunk dann, wow. Biosensoren oder so. Biochips war ein Roman von William Gibson. Der Staat wird dann so mit Impfungen die ganzen Trans-Leute mit Vaginas chippen. So, nein. Can it run crisis? Wir fangen mal mit Doom an, Urtiger. Nee, nicht chippen. Die sind dann nicht marginalisiert, sondern vaginalisiert. Gibt's, der Britmaster stellt die richtige Frage. Gibt es eigentlich auch schon einen Penis on a Chip? Ja, gleichberechtigt. Also. Ja, gute Frage, ne? Ja, und damit kommen, damit kommen wir zum Drachenlord-Segment. Ja, nee, das lieber. Das geht eigentlich. Der weiß bei das dem. Bestimmt. Das möchtest einladen. Du nicht. Google nicht, was er gestern ins Internet gestellt hat. Nein. Um Himmels Willen. Um was hat er gestern ins Internet Google gestellt? Google es nicht. Man kann aber alles googeln. Sagen wir mal so, er hat wieder mal Erwachsenen-Content gemacht. Das ist sehr cool. Ja. Aha, er hat wieder Boah. Das Ohr naniert. Hm, verstehe. Nein. Er war nicht alleine. Für eine versteckte Kamera im Puff oder was? Los, sag schon. Er hat irgendein Typ eingeblasen und das dann oh, yes. Warte, sind wir noch live? Ja. Nee, nicht zeigen. Nee, war der von der Grünen oder von der linken Jugend? Ich weiß. Wir sind ein politischer Podcast, da muss man investigative Fragen stellen. Aber ja. Ich meine, er hat halt jetzt wieder, er hat wieder die Aufmerksamkeit der Leute. Der hat, das ja. hat er schon drauf. Ja, das stimmt. Das ist crazy. Ja, und Twitter hat sich hier während der Sendung nochmal gemeldet und gesagt, sie möchten jetzt gerne keine Links mehr auf die folgenden Plattformen. Facebook, Instagram, Mastodon, True Social, Tribal oder Tribal, noch nie gehört. Nostar und Post. Kenne ich auch nicht. Ja, das hat damit zu tun, dass als wir die Elon Musk Story da besprochen haben, der hat auch angefangen, Mastodon-Links zu sperren für Leute so auf Twitter und jetzt ist halt der Thread rausgekommen. Ja, zu Mastodon habe ich einen Artikel gesehen von einer Intelligence-Site, also die sind nur mit Intelligence und Cyber Security und so stark beschäftigt und die haben geschrieben, dass halt Mastodon ein heftiges Problem mit Kinderpornografie hat. Da verstehe ich natürlich gleich auch wieder, warum Hauptstromjournalisten und Linke da massenhaft hinflüchten. Nein, Quatsch, das ist eine böse Unterstellung, aber würde halt passen, weil bei Twitter hat man ja nach der Übernahme das erste Mal Kinderpornos löschen können. Da war dann auch die Tagesschau unzufrieden, dass man mit denselben Ressourcen keine Konservativen zensiert. Also, ist schon wieder falsch. Ach, verdammt. Okay. Nein, aber ernsthaft, also das mit der Verbreitung von Kinderpornografie auf Mastodon ist ein echtes Problem. Also. Ja, aber der Grund war dafür, spezifisch eben, weil Leute dann über Elon Jet gesprochen haben auf Mastodon und auf Mastodon verlinkt haben und Elon das sieht als einen Versuch, das zu umgehen, was er da macht. Ja, und vorher ist Kinderpornografie auf Twitter nicht gelöscht worden, oder wie verstehe ich das? Vor Elon? Na, die haben halt über ein Jahrzehnt das nicht hinbekommen, populäre Kinderpornografie-Hashtags zu löschen, obwohl sie einen Trust and Safety Council haben, wo alle möglichen progressiven Leute mit vertreten waren und dann als Elon irgendwie dreiviertel der Arbeiter entlassen hat man dann trotzdem noch genügend Ressourcen gefunden, dieses komische Kinderporno-Problem irgendwie anzupacken. Lass uns KP sagen in Zukunft oder jetzt für den Stream, weil wenn wir das noch ein paar Mal wiederholen. Ja, dann werden wir auch gebannt. Ach so, du meinst Binderkornos. Ja, das wäre noch das Geilste. Abel ist seit 2021 nicht mehr regelmäßig da, kommt mal wieder und delete die Weltraumaffen aus Versehen. Nein. Ja. Am besten in der Sekunde, nachdem wir die 10.000 Abos vollkriegen. Ja, genau. Und zwar am Ende von einer Sendung. Nicht irgendwie in der Mitte im Gefecht oder so, sondern im Abspann. Oh. Du könntest ein Skript schreiben. Wenn 10.000 Abos, dann delete Account. Nein, wenn 10.000 Abos, dann Marsch auf Berlin. Bitte sei vorsichtig mit solchen Aussagen. Du weißt doch, morgen kommen 3.000 Leute deiner Auffahrt hoch. Und auf meine Webseite. Oder auf deine Webseite. Aber ich laufe nächstes Jahr oder das Jahr drauf, will ich beim Sparta Athenlauf mitmachen, über 200 Kilometer. Also ich bin das mal mit dem Bus gefahren. Weißt du, wie fucking weit das ist? Ich will halt einmal in meinem Leben richtig Marathon gerannt sein. Aber der ist ja nicht von Sparta nach Athen. Von Sparta nach Athen ist doch deutlich weiter als 42 Kilometer. Du kannst vielleicht vom Marathon nach Athen laufen. Das sind die 200. Ja, die 42 Kilometer. Nein, die 42 Kilometer, das ist für die ungewaschenen Massen, die so tun wollen, als ob sie wissen, was ein Marathon ist. Und die 256 oder 46 Kilometer ist die historische Originalstrecke. Das ist doch immer, dass für die Missratenen die Sachen runtergebrochen werden, damit auch jeder ihre Siegesurkunde haben können, wenn sie nicht das Richtige geleistet haben. Und die richtige Strecke ist halt über 200 Kilometer. Alle ihre Siegesurkunde kriegen nach 42 Kilometer, Abel, du bist doch nicht mehr ganz so rasch. Abel, das ist nur ein richtiger, wahrer, tatsächlicher Marathon, wenn du losrennst mit einer Nachricht und dann sie überbringst und stirbst. Ja. Ja, aber der Tod, der wurde ja dazu erfunden, damit die Normis das besser schlucken. Weil die sich nicht vorstellen können, dass ein Mensch wirklich so lange laufen kann. Apropos dazu erfunden, ich möchte noch kurz die Korrektur aus unserem Sonderstream anbringen, die habe ich nämlich überprüft und Grönland ist wirklich nicht grün gewesen, Abel. Da hast du eine Fehlinformation. Oh, Grönland wurde Grönland genannt, um die Siedler dazu zu bringen, dorthin zu gehen. Also es ist nicht so, dass das irgendwann mal grün war und während der letzten paar Jahre irgendwie zugefroren ist. Und jetzt hältst du die Siedler auf. Also liebe Zuschauer, glaubt nicht an Big Grönland und Big Marathon, ja. Ja, ordentlich nachrecherchieren. Ihr dürft nicht alles glauben, was ihr im Internet hört. Eben. Also, das habe ich schon mal gehört, aber ich glaube das auch nicht. Ich glaube, das ist also ich auch grün. Deine Behauptung, dass ich nicht alles glauben soll? Also ich tue zum Beispiel regelmäßig, wenn ich öffentlich auftrete, Fehlinformationen in meine Informationen einbauen, um zu gucken, ob die Masse auch aufpasst und nicht darauf angesprochen wird. Das hört sich nach einer Schutzbehauptung an, ganz ehrlich. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ja. Fordert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Geht in den in den Wald. Fördert den Kulturmarxismus. Nein! Nein, nein, nein, nein. Get woke. Ich habe übrigens gestern 3000 Years of Longing gesehen, der hat mir ganz gut gefallen. Und davor habe ich einen Film gesehen von einer Frau. Über ein Frauenthema, mit zwei Frauen in der Hauptrolle. Und trotzdem hat der Film das gut rübergebracht und hat mir gefallen. Und der hieß Hatching. Würde ich aber nur Leuten empfehlen, die psychisch sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Der muss. Film heißt Hatching, da sage ich nur Gesundheit. Hatching, ja. Oh. Nee, da so ein Mädchen findet ein Ei und das nimmt sie dann mit nach Hause und das wird immer größer. Und schöner das Film. Mädchen oder das Ei? Das Ei. Okay. Ich gucke noch zwei Teile Freddy heute Nacht. Gestern habe ich mit meinem Bruder danach der Kinosession lief Winnetou im Tal der Toten. Das war auch super mit Eddie Arendt als Pflanzenforscher und so. Eddie Arendt auf jeden Fall. Und Ralf Schulze, ne? Nee, Ralf Wolter. Wolter, ja, genau. Das ist der, wo er mit der dicken Squaw anbandelt und dann bleibt er mit seinem Toupet in dem Ast hängen und sie rennt schreiend weg. Toxische Männlichkeit halt. Immer gut. Lasst euch nicht gendern. Genau. Geht in den Wald. Oder in die Prärie. Aber nicht in die ewigen Jagdkörner. Und auf der safespace.net. Ja, das muss aber nicht sein. Das könnt ihr auch im Wald erledigen. Tschüss. Goodbye. Und ja, denkt dran, warten aufs Christkind am Samstag mit dem Weltraumaffen. Irgendwann so um 3 oder so nachmittags vor der Bescherung, ne, gibt es ein Stündchen oder so mit uns und vielleicht Gästen. So. Gemeinsam mit Weihnachtssingen, ne? Gemeinsames Singen, ne? Ja, das auch. Schön. Kling, Glöckchen, kling, kling, kling.